Schönen guten Tag, hallo. Ich bin der Abel und ich heiße euch alle recht herzlich willkommen zu unserem Zentralrat der Empörten. Hallo. Ja, das ist ja im Chat schon gefordert worden. Wir sollen uns heute mal mit Namen vorstellen. Auch wenn wir dieses tolle, tolle Feature haben, dass eigentlich immer unser Avatar eingeblendet ist und dass man daran ganz gut sehen kann, außer beim Chris, unserem technischen Mastermind, ganz gut sehen kann, wer gerade spricht, bin ich der Marsaffe. Schönen guten Abend. Ja, und ich bin der besagte Chris, den man nicht sehen kann. Und ich bin der unbesagte OPEX-Sob, den Leute immer als OPEX abkürzen, aber eigentlich heiße ich Dennis, also ja. Hallo Dennis. Hallo Able. Hallo Aber wir OPEX. hatten aber, glaube ich, auch Anfang 2017 auch mal eine Zeit lang die Regel, dass wir uns vorstellen, und dann haben wir aber nicht weitergemacht. Das halte ich Ja, für weil logisch. wir haben ja abgemacht, einmal mit Profis zu machen, also nur einmal halt. Das geht. Ja, also. So, wir sind heute hier zusammengekommen im Namen des Herrn, um uns ein Video von Netzwerkrecherche anzugucken, von der Netzwerkrecherche Jahreskonferenz Alternative Doppelpunkt Fakten. Sehr schöner Titel, tolles Wortspiel. Zu Gast sind da, weil die Vorstellung der Teilnehmer ist leider abgeschnitten, zu Gast. Sind da die zweite von rechts ist die Frau Reschke von der Tagesschau ist die, glaube ich, ne? Oder Tagesthemen. Ja, weiß ich nicht. Sie macht auf jeden Fall diese Sendung Panorama im NDR. Weiß nicht, ob die auch irgendwas mit Die Tagesschau macht oder Tagesthemen moderiert. Keine Ahnung, ich gucke das nicht, aber Panorama auf jeden Fall. okay, Und jetzt, früher hat jetzt habe sie, ich. oder macht sie, glaube ich, immer noch ZAP, moderiert sie auch das Medienmagazin, das sogenannte. Ah, stimmt. Dann haben wir da den Mann, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, obwohl ich ihn gerade eben doch noch gelesen habe. Richard Gutjahr, der sitzt da in der Mitte zwischen Patrick Gensinger und Anja Reschke. Das ist der Mann, der zufällig den Anschlag in München und den Anschlag in Nizza mitbekommen hat und dann von Verschwörungstheoretikern irgendwie als keine Ahnung, graue Eminenz hinter dem Ganzen da gesehen wurde. Und ganz links sitzt der Herr Patrick Gensing, seines Zeichens einer der Hauptschreiberlinge für den Tagesschau-Faktenfinder. Aber war nicht dem seine Frau bei irgendeinem Geheimdienst? Oder war das nur in Wikipedia irgendwie rein editieren? Ich Das kann ich so nicht dachte mich sagen. zu Wessen erinnern, Frau? der, wo die beiden Anschläge überlegt hat. Ich dachte, Keine dass Ahnung. das so Ich ging. glaube, das ist wahrscheinlich, weiß ich nicht. Würde ich jetzt eher nicht als Fakt ansehen. Apropos als Fakt ansehen. Also ich habe mir überlegt, es wäre vielleicht gut, wenn wir gleich ein kleines Disclaimer voranschicken, weil, also ich habe mir das Ganze schon mal angehört. Die Herrschaften behaupten natürlich jede Menge, was sie angeblich irgendwie angegangen werden oder so von irgendwelchen Leuten. Und also, ja, also ist halt schwer dazu irgendwie was zu sagen. Für mich denke ich einfach irgendwie, wenn das natürlich stimmen würde, was sie da erzählen, ist es natürlich unglaublich beschissen. Aber auf der anderen Seite, ja, weiß ich es auch nicht. Und so, wie man sich in diesen Kreisen da leider auch immer profiliert über irgendwie, ich bin so ein Opfer, weil ich irgendwie den Rechten entgegentrete oder irgend solchen Kram. Also du meinst, das hat so ein Vibe von anekdotischer Evidenz, das Panel. Naja, wir wissen es halt nicht, ne? Also, Naja. es wird da jetzt natürlich auch nichts gezeigt irgendwie. Es werden halt diverse Sachen behauptet und also von meiner Seite aus habe ich auch jetzt keine Lust, das jedes Mal immer wieder zu kommentieren. Also, die werden jetzt halt über diese Stunde, in die dieses Video geht, halt häufiger sagen, dass dies und jenes irgendwie passiert wäre oder diese und jene Leute irgendwas über sie gemeint haben oder so. Und ich dachte, wir handeln das jetzt einfach mal so mit einem ab, dass wir das dann immer durchfahren. Und meine Grundeinstellung dazu ist, dass es natürlich Riesenmist ist, wenn es wirklich so gewesen ist. Aber ich glaube es denen jetzt nicht unbedingt. Okay, Rein ja, ins Vergnügen. dann starten wir mal. Euch alle so total nett vorgestellt, aber fragt man das Netz, googelt euren Namen, dann findet man auch ganz andere Bezeichnungen. Danach sitze ich hier mit einer linksversifften Schlampe, einem Linksterroristen und einem Mossad-Agenten. Also das ist doch auch mal eine sehr illustre Runde und ich freue mich auf die Diskussion. Könnte ja auch ein Anfang von Anja, einem du Witz hast sein. ja tatsächlich. Vom Linksterrorist und Mossad-Agent in der Bar, oder wie? Sagt die linksversüffte Schlampe. Wie, du bist für Israel? Nein. Ja, keine Ahnung. Ja, ich meine, so ist das halt, ne? Also irgendwelche Leute, ja, kategorisieren halt irgendwelche anderen Leute aus irgendwelchen Gründen. Also, einfach 26 Sekunden ins Video und schon gibt's was zu kommentieren. Ich habe ja auch gehört, dass viele Leute in den Medien andere Leute als Trolle bezeichnen. Ne? Also. Nee, das gab's noch nie, dass Journalisten eine Publikumsschelte austeilen und sich volkserzieherisch aufbrüsten, hier dem Pöbel mal zu erklären, wie er denn zu denken hat. Sowas gab's noch nie. Das gibt's kategorisch nicht. Weil Leitmedien und Qualitätsjournalismus. Also. Ist das da rechts unten im Bild, so auf dem Poster da rechts unten, Beatrix von Storch? Ich glaube, das soll so ein Mittelding zwischen Beatrix von Storch und dem Mund von Donald Trump sein. Oh mein Gott! Okay, ich schau mal weiter ab. Tatsächlich einen riesigen... Was meinst du? Was in Gorbatschow und die gelbe Grace Jones getan haben, oder ja. Diese Roboter da... Kim Jong-un und dann so ein Trollpuppe, so soll ich. Ja, aber der Roboter ist wahrscheinlich eine Trollfabrik. Leute, ist die Frau da auf dem Plakat da rechts, auf der rechten Hälfte, ist das Anita Sarkeesian? Nur weil sie Hoop-Ohrringe anhat, oder was? Ich meine, ich hab Angst, okay. Rassist, und Trump ist links unten in der Ecke, das ist der Orange mit diesem Mund da. Ja, und auch noch in der Mitte unten. So. Ja. Das Ding ist ja auch, wenn jemand ein Skript schreibt, was den Turing-Test passieren kann, dann verwendet er dieses Skript am Ende, um auf Twitter Propaganda für Rechte zu machen und verkauft nicht einfach die Technologie an Technologiekonzerne und wird reich. Also, ja. Weil Journalismus. Hashtag. Okay. Gründe. Ab geht's. Shitstorm damals vor allen Dingen erlebt im Netz. Viele positive Kommentare auch, muss man dazu sagen, aber eben auch ganz, ganz viele negative. Als du Kommentare in den Tagesthemen gesprochen hast, in dem einen ging es um Auschwitz, du hast für eine Erinnerungskultur geworben und in dem zweiten Kommentar ging es um Hasskommentare im Internet, die du angeprangert hast. Wie hast du das damals erlebt, was da an Reaktionen kam? Also ich muss sagen, ich habe keinen Shitstorm erlebt. Das stimmt nicht, sondern ich erlebe seit 2005 kontinuierliche Kritik, wenn man es freundlich ausdrücken will. Das ist mal mehr und mal weniger, je nachdem, wie viel man sich äußert oder nicht. Also das Netz, um es mal so platt zu sagen, hat ja sich bestimmte Figuren ausgeguckt und die sind im Prinzip irgendwann dann ausgemacht. Und wenn sie egal was sagen, kriegen sie... Egal welche Reaktion, so das. Das halte ich auch schon mal für sehr weit hergeholt. Also. Ja, das kann ich mir in Ihrer Situation vielleicht sogar noch vorstellen, aber das ist nun mal so. Aktion, Reaktion. Aktion, Reaktion. Ja, aber es Reaktion. Ist doch nicht egal, was die Leute sagen. Also. Das nee, stimmt, da hast du wahrscheinlich. Ja, wieder so nach dem Motto, ja, weil sie hat ja wortwörtlich gesagt, die suchen sich dann da welche raus und dann ist dann egal, was die sagen. Also, nee. Tut mir leid. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass Hengame aktuell twittern kann, was sie will, dass sie immer irgendjemanden kriegt, der da drunter schreibt, du bist vielleicht doof oder so. Ich hoffe mal auch irgendwie, die würden die auch sagen. Sorry, Chris, ja, was meinst du? Ja, nee, ist egal. Was ich meine, ist, die haben jetzt gerade irgendwas erwähnt gehabt, so irgendwie zwei Vorfälle erwähnt gehabt, mit dem, was da so alles passiert ist, und dann erzählt mal. Aber sie haben nicht thematisiert, was denn da geschrieben wurde. Sie haben nur gesagt, ja, du hast dich irgendwie dafür ausgesprochen oder so gegen etwas ausgesprochen. Aber was war der Wortlaut? Was war der Text? Was war überhaupt? Das wäre egal gewesen. Ich spiel mal weiter. Ach so, also kommt auch noch neue dazukommen, aber das ist das, was passiert. Das, glaube ich, ist für alle, die neu da reingeraten, furchtbar und unangenehm, weil man in diesen Strudel da gerät und dann da reinguckt und denkt, mein Gott, das sind nur schreckliche Leute. Man kann dann irgendwann, weiß man, alles klar, das sind jetzt hier die üblichen Verdächtigen und man muss unbedingt aus dem Netz raus und in die Wirklichkeit, weil man dann wieder sieht, Es gibt auch eine normale Welt. Allerdings ist das Schwierige, finde ich, daran, dass ich immer nicht weiß, wer aus der normalen Welt ist denn, also aus der realen Welt, ist denn auch da. Und das geht mir, wo war ich neulich, wo ich dachte, oh, hier sind sicher ganz viele meiner Hater, weil man weiß ja so ein bisschen so grob, aus welchem Background das kommt. Und das ist dann so ein bisschen unangenehm, wenn du den Leuten neben Leuten stehst, im Bus oder, keine Ahnung, auf irgendeiner Veranstaltung und du denkst dir so, und die gucken dich so an und dann denkst du so, okay, erkennt er dich? Weißt du jetzt, wer du bist? Ist es jemand, der eigentlich gerade geschrieben hat, du dumme linksversiffte Schlampe? Das ist blöd, weil du ja die meistens nicht, also die kennen dich und können dich halt verletzen, aber du kennst sie ja nicht. Das ist unschön. Tja, und trotzdem also, ist hier also, meines Wissens nach sowas noch nicht passiert, dass die Leute sie irgendwie in der realen Welt irgendwie angegangen sind. Trotz dieser ganzen Hetze also, angeblich da. Oder wie tief muss denn da bitteschön bei Leuten im Kopf drin sitzen, dass sie das Opfer sind und irgendwie sofort defaultmäßig faktisch gesehen immer in der Opferrolle stecken, weil so, ja, sie können dich angreifen und du kannst aber nichts tun. So. Ja, aber was soll das? Das sind Worte. Was hat das mit dem Netz zu tun? Ich meine, John Lennon ist vor dem Netz getötet worden, genauso wie, was weiß ich, Julius Caesar. Oder wenn man exponiert ist, da hat man schon immer die Gefahr, dass es diesen einen Verrückten gibt, der einen halt zu irgendwie einem Lebensinhalt oder einem Ziel macht, wie dieser Reagan-Attentäter, der das alles für Jodie Foster getan haben wollte und so. Also die Geschichten gibt es schon länger als das Netz, Frau Reschke. Ja, das Ding ist doch auch, wenn du in der Öffentlichkeit dir keinen Kopf machen möchtest, oh, kennen die meine Arbeit, dann werd doch Buchhalter. Weißt du, ich verstehe nicht, wie du einen Job annimmst, bei dem du in der Öffentlichkeit stehst und dann am Ende dastehst und sagst, oh, er hat ja auch negative Aspekte, in der Öffentlichkeit zu stehen. Weißt du, das ist so, ja, wow. So, ja. Manche Leute sehen dich vielleicht im Supermarkt und denken sich, Mann, ich kann mit dem Journalismus von ihr nichts anfangen. So, wow, get over it. So. Ja. Werd halt Buchhalter oder was weiß ich. Und es gibt ja auch immer sozusagen Verbindungen mit der realen Welt. Also einmal klingelte die Polizei bei dir, weil jemand behauptet hatte, du legest zerstückelt in deiner Küche. Was hat das mit dir gemacht? Nichts. Also ich war nicht die Zeiten so 2015, im Herbst 2015, wo das so ganz massiv wurde, das war ja nach sozusagen Auftritten und nach den Tagesthemen, dann vor allem nach einem Auftritt bei Günther Jauch, wo Björn Höcke dabei war und die Deutschlandfahne über sein Stühlchen legte, so, das waren immer so Wellen, die hochkamen. Danach war das sehr schlimm und dann hat es in der Tat auch in der realen Welt sich abgespielt, weil es plötzlich nicht nur digital war, sondern Menschen meine Adresse hatten und mir damit gedroht haben. Und dann denkst du plötzlich so, verdammt, das war so ein Moment, wo ich dachte, oh je, so fühlt sich das an. Ich habe aber das Glück, im Gegensatz zu Richard, dass die Adresse nicht im Netz war, oder zumindest habe ich sie irgendwann mal kurz gefunden, habe ich sie aber da sogar wieder rausgekriegt. Ich weiß es jetzt nicht, ich glaube, sie ist da nicht drin. Damit kann man sich ganz gut schützen. In dem Moment, wo das nicht mehr der Fall ist, bist du sehr ausgeliefert. Also es gibt zum Beispiel zwei Leute, die kenne ich, bei denen weiß ich, wer das ist. Die sitzen hier vorne am Siemersplatz, weiß nicht, ob da jemand vorbeigekommen ist, wenn man hier die große Straße vor, da ist so ein Bäcker und da sitzt der eine von denen immer und ich weiß immer, wenn ich da vorbeifahre, macht so bei mir und ich würde nicht aussteigen. Der wird mir jetzt nichts tun, der wird mir schon nicht im Bäcker einen runterhauen, aber ich möchte dem nicht gegenübertreten, weil der mich kennt und ich weiß auch, wer er ist und ich möchte den nicht treffen. Also muss ich immer vorbeifahren und halt später wieder zum Bäcker gehen. Aber das ist jetzt kein Ja, und deswegen ist es ja auch so schlimm, im Netz zu sein, im Gegensatz zur realen Welt. Und weil es in Berlin halt auch einfach nur einen Bäcker gibt, ja? Da muss die Reschke ständig um den Block fahren. Zwei naja, Stunden, dann also ist der Typ da seinen Kaffee ausgetrunken. Ich denke mal, die Dame wohnt in Hamburg, weil das ist der NDR und die sind auch, glaube ich, in Hamburg. Oh, Entschuldigung. Aber das mit der Bäckerschlange, das ist schon so ein Ding, was sich durch die deutsche Politik und Medienlandschaft zieht, muss ich jetzt schon auch mal feststellen. Chauffeur, fahr noch mal dreimal um Block. Da sitzt wieder mein Hater vor dem neuen Bäcker in Hamburg. Da steht dann so Lindner beim Bäcker. Nee, klar, der Siemersplatz ist auch nicht so schön, dass man da unbedingt aussteigen müsste. Aber es ist ja schon, wir kommen gleich auf jeden Fall da drauf, was kann man dann tun, gerade wenn so, du sagst, das ist kontinuierlich Kritik, aber wenn wieder die Welle so ganz oben ist. Also was kann, ja, aber dann warum auch das ist es jetzt auf einmal Kritik und kein Hass mehr? Ja, und vor allen Dingen, da sitzen Leute den ganzen Tag beim Bäcker. Und das sind die Leute mit der Macht in der Gesellschaft, oder was? Ja. Ja, also, das ist schon gemütlich. Kannst Bier die trinken. Die kriegen jede elfte Kaffeespezialität umsonst, wenn sie zack drauf sind. Ne? Darfst du nicht vergessen, Chris. Okay. Das, also sind das alles so Don Alfonso-mäßige Privatiers oder wie? Das ist wahrscheinlich meint sie Don Alfonso. der wohnt aber, glaube ich, auch nicht in Hamburg. Zusammen mit Ahoi Poloi, habe ich gelesen. Können wir alle dann vielleicht auch tun oder gibt es überhaupt was? Richard, bei dir war es ja gar nicht unbedingt so der Inhalt deiner Äußerungen. Wir brauchen Anti-Bäcker-NGOs, die für so viel Kritik im Netz gesorgt haben, sondern einfach die Tatsache, dass du an diesen beiden zwei schrecklichen Ereignissen vor Ort warst. Du hast die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, trotzdem weiß ich nicht, ob das jetzt jeder weiß. Du warst mit deiner Familie in Nizza am 14. Juli 2016, als dieser Lastwagenfahrer in die Menschenmenge raste und über 80 Menschen getötet hat. Die Bilder, du hattest das gefilmt, weil du das Feuerwerk filmen wolltest, hast du an die Tagesschau geschickt. Und als du dann später nach München zurückgefahren bist, wo du für den Bayerischen Rundfunk arbeitest, war das genau, es waren 8 Tage später, hat dieser Amokläufer in einem Einkaufszentrum um sich geschossen und du warst vor Ort dann, hast darüber berichtet. Kannst du noch mal beschreiben, was danach im Netz passierte? Ja, das ging relativ zügig los, schon in der Nacht nach Nizza oder in der Nacht bei Nizza wurde tatsächlich spekuliert irgendwie, dass ich irgendwie beim Mossad irgendwie arbeiten muss, weil die Leute sehr schnell dieses Doxing betrieben haben. Das ist so eine Technologie, die sich also mittlerweile wirklich, das ist so ein Sport geworden, ne? Dass man also bei Großereignissen sich sehr schnell einfach A, diejenigen Journalisten oder B, auch die Opfer sozusagen zur Brust nimmt und dann weltweit eine Recherche beginnt, wer sind diese Leute, wie könnte das Narrativ anders gewesen sein, weil die lügen doch alle, diese Ereignisse haben nicht stattgefunden, das sind Inszenierungen, die Kinder, Frauen und Männer, die dort gestorben sind, sind alle gecastete Schauspieler und die Journalisten, die darüber berichten, sind Teil dieser Verschwörung. Das ist so in a nutshell sozusagen, also so das Narrativ. Ja. Also wurde er jetzt gedoxt oder redet er davon, dass er und seine Frau Wikipedia-Einträge haben, bei denen die Informationen drinnen stehen? Also er versteht natürlich die Bedeutung des Wortes Doxing nicht und das andere, was er natürlich erzählt, das ist auf jeden Fall so. Also diese Sachen gibt es immer wieder. Eine von den Sachen, was ich mal gelesen hatte in diesem einen Buch von John Ronson, von dem Journalisten, da ist er zu einer Veranstaltung gegangen von Leuten, die meinten, dass diese Bombenanschläge da in London, wo sie die da in so einem Bus so, und in der U-Bahn, glaube ich, eine Bombe gezündet haben, dass das alles nur irgendwelche ja, Geheimdienstleute irgendwie gewesen sein sollen, die das gemacht haben. Und da ist der John Ronson mit einer hingegangen, die glaube ich, in der U-Bahn war. Als da die Bombe hochgegangen ist, also die das halt überlebt hat. Und wo die über die vorher geschrieben hatten, dass die irgendwie beim Geheimdienst wäre und so und sich, weil sie halt öffentlich irgendwie gesagt hat, dass das Unfug ist, was die da erzählen. Und da haben die halt konfrontiert damit, ne, mit der Dame, aber die haben sich davon nicht abregen lassen, das irgendwie zu meinen, dass das alles nur inszeniert ist oder so, obwohl sie die dann getroffen haben und die denen gesagt hat, so, nee, also ich bin nicht vom Geheimdienst oder so, aber ja, es gibt halt verrückte Leute, ne, auf diesem Planeten. Das ist ja, und diese Fall verrückten so. Leute bedienen sich aus dem Pool von dem, was im Internet öffentlich zu finden ist, und das ist für ihn dann Doxing-Technologie. Ja, hallo an dieser Stelle mal. Da möchte hallo, ich ganz Kreis. Gerne mal in die ganze Gutjahr-Sache so ein bisschen einschwenken. Und zwar, es wurde ihm ja unterstellt, dass er mehrmals an Anschlagsorten war und deswegen da irgendwie Geheimdienstverbindungen hätte, pipapo, was auch immer. Und vielleicht sollte man noch erwähnen, es gibt halt generell im Internet halt diese, eher aus dem amerikanischen Sektor halt, diese Theorie, dass bei irgendwelchen Großereignissen, Massenerschießungen oder irgendwelchen anderen Sachen, dass es da halt immer irgendwelche Polizeidrills gibt, also quasi Trainingseinheiten von der Polizei. Und zu diesen Trainingseinheiten werden halt auch Zivilisten, die Statisten sind, eingeladen, die sich dann halt maskieren, dass sie so aussehen, als ob sie irgendwie verletzt werden oder was auch immer. Und aus diesen beiden Sachen amalgamiert sich halt quasi diese Verschwörungstheorie, dass man halt sagt, so ja, es gibt halt diese Crisis Actors und diese Geheimdienstverpflichtungen bei diesen ganzen Events. Das wollte ich nur erwähnt haben, weil diese ganze Sache, die der Gut ja abbekommen hat, hat halt seine Ursprünge im amerikanischen Sektor, so um Alex Jones und diese ganzen Sachen. Ich sag mal, Stichwort Crisis Actor. So, ja, ich meine, ich will dem Herrn jetzt hier nicht zu nahe treten. Ja, es ist halt ein sehr komischer Zufall gewesen. Und weil halt diese Verschwörungstheorie im amerikanischen Sektor besteht, wurde das auf ihn projiziert. Ja, das nur so viel zum Hintergrund. Und ja, hallo. Also irgendwelche Planspiele, wo die Leute auch Verwundete spielen und sowas, gibt es auf jeden Fall. Ich habe an solchen Sachen auch schon teilgenommen, als ich früher im Roten Kreuz war. Also, aber das ist natürlich nichts, was hinter einer Zeitung steht, als wirklich passierte Sache. Und das ist auch nichts, wo man irgendwie wirklich auf die Idee kommen könnte, dass es echt ist. Also. Ja, also wie gesagt, da kommen halt immer mal wieder im amerikanischen Sektor halt die Theorien hoch, dass halt solche großen Medienereignisse inszeniert sind und halt mit diesen Schauspielern, wie du so gerade gesagt hast, halt irgendwie inszeniert werden würde. Nur einfach um die Theorie hinter dem Tief, dass sie bei allen großen Ereignissen verfolgen konnten, ob das Breitscheidplatz war, ob das jetzt irgendwie jüngst Parkland in Florida war. Das ist immer dieselbe Schallplatte. Und der Wettlauf, der dann im Netz, vor allem auf YouTube entsteht, ist, wer hat als erstes die krudeste Theorie draußen, der wird belohnt durch Klicks, durch Aufmerksamkeit und durch, der wird gefeiert in der Szene. Und das, was das Ganze so... Das ist bei Journalisten doch auch so. Ja. ...so hart macht, ist, natürlich steht jeden Tag irgendwo ein Depp auf und hat nichts Besseres zu tun, als irgendjemandem anderen den Tag zu vermiesen. Nur das, was mich so fertig gemacht hat, und ich weiß nicht, wie das bei euch beiden der Fall ist, das sind gar nicht die Leute, die diesen Müll in die Welt setzen, sondern diejenigen, die sich den anschauen, die den liken, teilen. Das sind nämlich Hunderttausende schon nach... Doku von Raik Anders, sage ich da nur. Ist auch einer aufgestanden und hat Müll in die Welt gesetzt und das wird dann geliked. Ja, ich glaube, das hat sogar schon teilweise damit zu tun, dass die Leute selbst nicht unbedingt professionelle Journalisten so sind oder ausgebildete Journalisten sind, sondern einfach mal irgendwelche Quellen sammeln und dann sich ein Bild zusammenlegen oder das rausposaunen. Soweit stimmt schon. Aber dann so bei Dokus, die halt staatlich finanziert werden und dann auch total gammelig sind, da geht halt das Vertrauen irgendwie zu Journalisten generell verloren. Und wenn man dann Artikel sieht, die rauskommen, die dann auch irgendwie nicht in der Lage sind, die Probleme richtig anzusprechen, ja, dann bleiben halt einem nur so die alternativen Medien. Also ja, macht ihr doch mal irgendwie Stunden. Was dafür. Und das ist dann der Moment, den ich genau nachvollziehen kann, den Anja gerade beschrieben hat. Du gehst auch nur zum Einkaufen oder morgens die Brötchen holen und du schaust so durch die Menge und denkst dir, also einer von den 7 Leuten vor dir in der Schlange wird das geliked haben. Ne? Und du, dann geht dieses Kopfkino in dir los und fragst irgendwie, ja, irgendjemand muss es ja... Aber nicht sagen irgendwie, dass die Leute vor dir in der Schlange beim Bäcker irgendwie zu Unrecht in Deutschland sich aufhalten. Das ist rassistisch. Ja, genau, gewesen sein, ja. Weil ja, diese 100.000, 200.000, 300.000 Likes unter einem Video kommen ja nicht von alleine. Und das sind auch keine russischen Bots oder so etwas, weil so viele Kommentare, die haben ja teilweise 5.000, 6.000, 7.000 Kommentare, die kannst du nicht mehr irgendwie fälschen, sondern das sind echte Menschen, echte Mitbürger, mit denen du wahrscheinlich irgendwie sogar tagsüber zu tun hast. Bei dir ging das ja sehr weit, also diese Behauptung im Netz, das war auch bei dir extrem persönlich, das hatte ja auch gravierende Auswirkungen auf deine Arbeit, oder? Ich mache seit 2 Jahren fast nichts mehr anderes. Also ich habe jetzt gerade gestern saß ich im Publikum und habe 7.000 Euro meinem Anwalt überwiesen, weil ich die ihm noch schulde gerade. Und letzte Woche, kurz bevor ich irgendwie das Fußballspiel Schweden schauen wollte oder sowas, musste ich nochmal 50 Seiten irgendwie Akten durchgehen für eine Verteidigungsschrift, weil nämlich der, den ich sozusagen vor Gericht gebracht habe, jetzt also in Berufung gegangen ist und mir wiederum vorgeworfen hat, dass ich das alles nur mache, um Geld zu verdienen. Also das ist wirklich bizarr und du stehst manchmal morgens auf, schaust in Twitter, Facebook oder Instagram und musst erstmal rausbekommen, was gerade jetzt wieder das Verbrechen ist, dass dir vorgeworfen wird, wie gesagt, Terrorist oder Beihilfe zum Terrorist oder Schauspieler oder Ähnliches. Und das ist eine sehr kafkaeske Situation, weil du im Grunde genommen, du kennst deine Gegner nicht, musst dich für etwas verteidigen, von dem du noch nicht mal weißt, was das Verbrechen war. Musst dich für nichts verteidigen. Und kämpfst im Grunde genommen komplett allein im Nebel gegen einen unsichtbaren Gegner, der aber jeden Tag schon bei dir vor der Tür stehen könnte. Manchmal tut das auch. Und du bist so wahnsinnig passiv. Das ist das, was mich so fertig macht, ist, du kannst, egal wo du versuchst anzusetzen, du bist immer in so einer passiven Rolle, weil wenn auch deine Tochter oder deine Frau irgendwie ins Visier genommen wird, dann ist es nochmal schlimmer. Bei Frauen, Gott sei Dank, ich denke mir immer, Gott sei Dank bin ich keine Frau, weil die werden oft einfach sehr, also sexistisch und mit irgendwelchen Gewalt- und Vergewaltigungsfantasien überschüttet. Das bleibt mir erspart. Nur was diese Hater und Faker und Conspiracy-Truther, was die verstanden haben, ist, dass sie bei Männern eben nicht gegen, also den knacken können, indem sie dich angreifen, sondern die gehen sofort auf deine Familie. Und da haben sie mich natürlich immer am Sack. Ich frage mich nur, wie das funktionieren soll. Ne? Also ich meine, ich habe doch immer gehört, das wäre alles hier Patriarchat und so, und den Männern ist eh alles egal. Warum gehe ich dann auf die Familie, um die zu erreichen? Verstehe ich nicht. Ey, das ist echt beschämend gewesen gerade. Was ist denn das, Alter? Das ist überhaupt nicht kafkaesque, okay? Du hast nicht ein ganzes System, was dich persönlich systematisch ausgrenzt und dir Sachen unterstellt und dir eine Strafe aufzwingt für Sachen, für die du dich dann irgendwie beweisen müsstest, sie nicht getan zu haben, okay? Du wirst irgendwie falsch aufgenommen, okay? Leute sehen dich in einem falschen Licht. Was machst du? Du gehst hin und sagst, ja, Moment, so war das nicht. Und natürlich lassen sich dann nicht irgendwie alle sofort umstimmen, okay? Aber das, was du dann machst, ist, du machst einfach weiter und lässt dich nicht davon zurückhalten, wenn die Leute da irgendwas falsch verstanden haben. Du verbesserst dich. Zeug von wegen, die Leute sind überall und die, vielleicht stehen sie auch bei mir vor der Tür und so. Also ich habe letztens erst bei Facebook irgendwelche Leute gefunden, die irgendwie dieser Gangstalking-Theorie angehören. Beste Leute, Deutschland wohlgemerkt, ne? Irgendwie Gangstalking und Strahlenopfer und alle Leute sind irgendwie damit beschäftigt, mich systematisch irgendwie kaputt zu machen oder so. Und da habe ich mal einen geilen Blog gelesen. Britta Lekard oder wie die hieß, die hat den Blog irgendwann rausgenommen, ist wahrscheinlich dann in die Psychiatrie gekommen ist und Antipsychotika bekommen hat. Aber die hat auch immer voll geile Scheiße geschrieben, wie es irgendwie die Wasserleitungen manipuliert werden und jetzt die Strahlen wieder besonders schlimm sind und das ist schon interessant. Ja, aber das ist doch echt seltsam. Und dann der Vergleich mit Frauen. Weißt du, will er damit sagen, dass Frauen Hass anders erleben als Männer, so fundamental anders? Das ist doch die offizielle Parteilinie von denen. Ja, aber dann braucht Frauen er sich doch nicht drüber aufregen, wenn Leute ihm irgendwie zu nahe treten, wenn er dann irgendwelche Sachen sagt, die unreflektiert sind und ihn dann irgendwie mehr Angriffsfläche. Ja, OPEX, also das ist jetzt die Frage, ob er jetzt überhaupt irgendwie richtig was gesagt hat oder ob es jetzt da bei dieser Sache halt nur darum geht, dass er halt zweimal da irgendwo gewesen ist und irgendwelche Leute sich da was draus spinnen. Ja. Und ja, weißt du, so ich weiß halt nicht, wie stark die Intensität da irgendwie ist. Ob das alles gerechtfertigt ist oder so, wie gesagt, das können wir halt nur, das hat er halt jetzt so gesagt und müssen wir dann halt mal so hinnehmen. Das ist echt kaputt, Alter. Wenn man das wirklich machen wollte, okay, wenn du jemanden wirklich zerstören willst, dann wirst du dafür Wege finden und du wirst die Person im Endeffekt so kaputt machen, wie du es willst, okay? Und ich meine, im Iran zum Beispiel, da wurde ein Mädel einfach für mehrere Jahre und hinter Gittern gesetzt, einfach weil sie Videos davon gemacht hat, wie sie getanzt hat, okay? So, was, wo, in welcher Welt lebt ihr eigentlich, Leute? Was ist denn das für irgendwie, ja, Leute verbreiten Verschwörungstheorien über mich oder Leute gehen drauf ein, was ich gesagt habe und die stellen mich falsch dar. Ja, dann habt ihr halt damit was irgendwie so zu kämpfen, okay, tut mir leid für euch, ist kacke mit dem Doxing, ja. Aber ihr sagt, es ist auf keinen Fall irgendeine kafkaeske Sache. Was ist denn das? Genau, der kafkaesken Sache. Patrick, wie ist das bei dir? Du bist, weil das ist wirklich Blödsinn. Der wurde von insignifikanten Einzelpersonen im Internet dieser Verschwörungstheorie beschuldigt. Und tatsächlich, weil er dessen beschuldigt wurde, ist er überhaupt erst hier auf diesem Panel gelandet. Das heißt, er hat sogar noch einen persönlichen Vorteil daraus gezogen. Ja, inwiefern ist das bitte Kafka? Ja, da muss man erstmal Kafka lesen, um da einen Zusammenhang zu finden, oder wie? Der würde sich in eine Kakerlake verwandeln. Du bist als Leiter des Tagesschau-Faktenfinder-Teams und erfahrener Berichterstatter der rechten Szene ja schon mehrmals Ziel von Kampagnen im Netz gewesen. Was für eine Art der Beschimpfung erlebst du? Also, das ist nichts Neues, weil es eben in dem Bereich Rechtsextremismus, wie du gesagt hast, was schon seit vielen Jahren Fachthema ist, das sind Strategien, die da geil angewandt werden, ja, die schon seit 15, 20 Jahren. Was er da macht. Sie fragt ihn nach Hass im Netz und er sagt, ja, Rechtsextremismus. Ist er nicht auch Antifa? Wir hatten das ja mal hier auch letztes Mal halt im Stream gehabt, da dieses Paper mit Hate Speech und rechte Sprache und so. Da werden einfach dann Begriffe zusammengeworfen und ja, da genau dasselbe hier. Naja, also ich habe es jetzt eigentlich so verstanden, dass sie irgendwie gesagt hat, so, ja, was ist bei dir los? Und er meint halt von wegen so, ja, ich beschäftige mich ja mit den Rechten, da kriege ich halt Gegenwind. Das mag jetzt in seinem Fall ja sicherlich auch so sein. Also, aber genauso gut könnte man sich da auch hinsetzen und sagen so, keine Ahnung, ich habe irgendwie die falsche hier aus dem linken Spektrum irgendwie angeschrieben und jetzt meckern mich die Leute an oder so, kann man ja erwarten, keine Ahnung. Also es geht sicherlich auch in andere Richtungen, aber jetzt halt bei ihm nicht. Obwohl, es ist wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, bis seine eigenen Leute ihn irgendwie zerfleischen aus irgendeinem Grund, wenn er irgendwann sich mal falsch äußert. Aber im Moment ist dieser Faktenfinder ja auf jeden Fall noch komplett auf Linie. Also mehr auf Linie mit diesem linken Bereich geht ja eigentlich kaum. Also da, das ist ja auch dieses Ding, wo irgendwie dieser, irgendwas mit von wegen George Soros und er hat nichts falsch gemacht, so nach dem Motto, alles nur Verschwörungstheorien, wenn man den irgendwie nicht für einen guten Einfluss hält. Und Flüchtlingskram und so braucht man gar nicht weiter drüber reden. Also so der Tiefpunkt für mich war bisher von den Sachen, die ich da gesehen hatte vom Faktenfinder, als sie mal behauptet hatten, nachdem der hier Jahresbericht vom Bundeskriminalamt rausgekommen ist, dass da ja nicht drinstehen würde, ob jetzt diese ausländische Kriminalität, ob das jetzt wirklich irgendwie Leute sind, die sich jetzt hier im Land aufhalten oder ob das einfach nur Touristen sind, weil so eine Stadt wie Berlin oder so, der Tourismus ist ja auch gestiegen und dann könnte man ja erwarten, dass das ja auch einfach damit zusammenhängt, dass jetzt mehr irgendwie Leute auf der Durchreise sozusagen nach Deutschland gekommen sind und deswegen halt auch die Kriminalität steigt. Aber das Ding Leute ist auf halt der eben, Durchreise, was für ein Bullshit-Argument. Ja, hallo? Aber der Witz ist ja gerade, dass das da nämlich sehr wohl drin steht, aufgeschlüsselt steht, wie viele Leute auf der Durchreise oder Touristen in Deutschland da reingezählt werden. Das ist ein verschwindend geringer Teil gewesen. Und also, wenn man so einen Humbug schreibt, dass es da nicht drinsteht, dann versucht man entweder Leute für doof zu verkaufen oder man kann nicht richtig recherchieren. So oder so ist es eine wahnsinnige Offenbarungseid für diesen Faktenfinder, diesen Journalismus, den die da betreiben. Also. Stellt euch mal vor, ihr seid wirklich rechtschaffen und seid in der Position und ihr seid der Faktenfinder und ihr dürft die Fakten nicht nennen, weil sie der politischen Linie nicht entsprechen. Also vielleicht hat er doch nicht so einen tollen Job, wer weiß. Zum Gensing noch, der war als Jugendlicher war bei der Antifa und der war 2015 bei einer Band, Feine Sahne Fischfilet, antifaschistische Band, die vom Verfassungsschutz halt angeguckt wird. Davon wird er gleich noch erzählen, dass die Menschen irgendwelche alten Konzertberichte von ihm rauskramen. 20 Jahren benutzt werden, dass man Leute versucht, gezielt die einzuschüchtern. Das war früher sehr begrenzt auf einzelne Blogs. Und seit es eben die sozialen Netzwerke gibt, ist das völlig entgrenzt. Das ist der entscheidende Unterschied. Aber diese Strategien sind überhaupt nicht neu. Früher war es eben sehr begrenzt auf Fachjournalisten. Und das wurde dann, glaube ich, außerhalb dieser Kreise nicht besonders ernst genommen. Auch von der Politik nicht, weil die Politik davon nicht betroffen war. Erst seit auch die Politiker gemerkt haben, okay, da ist etwas, wir sind davon auch betroffen, das scheint ernst zu sein, nimmt man das eben auch ernst und man nimmt Betroffene auch ernster. Das, was Richard eben gesagt hat, ist das alles Entscheidende, was es für mich viel, viel leichter macht, damit umzugehen. Ich wurde noch nie beschimpft als du blöde Kartoffel oder Gensing, das ist bestimmt ostelbischer Schweineadel oder so. Ich bin ein weißer Mann. Und damit fallen Rassismus weg, es fällt Sexismus weg. Was wollen diese Leute erreichen? Sie greifen mich an. Ja, aber das fällt bei dir weg, weil du dem linken Bereich irgendwie angehörst. Und wenn das anders wäre, würde das bei dir nicht wegfallen. Also, da hättest du bestimmt auch schon mal gehört, du blöde Kartoffel oder so. Was soll denn das wieder? Ich bin ein weißer Mann und damit fällt Sexismus und Rassismus für mich weg und ich verstehe nicht, was wollen die? Ja, guck mal, ja, was ist los bei dir? Was mir da jetzt auch gerade einfällt, also was ist das überhaupt für eine Einordnung? So nach dem Motto, ja, hier, ich bin ein ganz harter Typ, so, ich lege mich mit den Rechten an. Und dann im zweiten Nebensatz irgendwie so, aber ich hab's ja eigentlich gut, weil ich bin weiß, so, ich kriege das Schlimmste kriege ich ja überhaupt nicht ab. Ist ja, weißt du, schon klasse, also weiße Haut und so, beste, ja, weißt du, so sitzt du da, sagst, und die Rechten, Alter, die sind böse, weil Gründe und weiß sein, beste, Alter, Hashtag. Naja, was heißt bei Gründe? Also da würden mir auch Gründe einfallen, warum die böse sind, aber ja, ich finde es einfach ganz komisch, jetzt das so einzuordnen, so nach dem Motto, ja, keine Ahnung. Ist halt eine merkwürdige Kombination, so muss man ja erwarten, weil ich bin ja einer von den Schlimmen, so müsste man nicht eigentlich erwarten, dass irgendwelche Rassisten dich dann prima finden oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Nein, guck mal, dieser Kontrast, okay, kommt doch nur daraus, dass indem du dich voll schwach präsentierst, kannst du dich als voll stark zeigen, denn wenn du schon von Anfang an voll stark wärst, okay, dann kannst du ja nicht irgendwie hingehen und darüber heulen, wie schwer du es hast, ja, und so hast du das Beste aus beiden Welten. Du kannst dann sagen, Funktion hier, als Journalist. Ich überleben. Sie treffen mich nicht persönlich, ich bin ja nicht nur Journalist, das macht einen guten Teil meines Lebens aus und einen sehr wichtigen, aber ich habe auch noch andere Rollen im Leben und die erreichen sie nicht und das haben sie nicht geschafft, so wie bei dir eben, das ist das Fatale ja eben, dass sie mich nur auf dieser Ebene treffen können und das hat es für mich leichter gemacht, damit umzugehen. Auslöser war letztendlich, also der größeren Geschichte jetzt im Frühjahr war eine Recherche zu Reconquista Internet, andersrum, Reconquista Germanica, Entschuldigung. ist ja auch ein schöner Versprecher. Ja, zu Reconquista. Ja, kann man auch mal verwechseln, würde ich auch so sehen. Germanica, wir waren drin in diesen, auf diesen, das also eine Trollfabrik, eine Hassfabrik, wie man es auch immer nennen will, wo koordiniert Attacken im Netz geplant wurden und wir wussten eben, dass am Abend sollte ein ARD-Film Reise ins Ungewisse, da sollte eben so ein Shitstorm losgetreten werden und man war sich bei der ARD wohl nicht so ganz sicher, wie man darauf reagieren soll. Ich hatte das morgens schon rübergeschickt zu den Leuten, die zuständig sind und dann habe ich mich abends halt hingesetzt und habe sozusagen live kommentiert, was da gerade passiert. Also jetzt kommt der und dieses Meme war bereits vorbereitet und habe das sozusagen dann live kommentiert. Ja. Und irgendwelche Facebook-Gruppen oder irgendwelche Google-Gruppen oder so ein Kram von Journalisten hat es ja nie gegeben, wo irgendwas koordiniert wird und wo man dann irgendwie die ganze Zeit guckt, was irgendwelche Leute da irgendwie machen und wie man denen dann irgendwie am besten beikommen kann. Hashtag Gamergate zum Beispiel oder dieses neue Ding, da aus der Tim Pool letztens drüber berichtet hat, was es irgendwie gegeben hat bis vor 2 Jahren oder so und danach angeblich weitergeführt wurde im Untergrund von... Also quasi in einer neuen Inkarnation, nachdem es irgendwie rausgekommen ist. Ich habe schon mal vergessen, wie das hieß. Aber auch eine Liste mit irgendwie 200 Mitgliedern oder so. Coverless Group. Und die wurde dann auch eingestampft und dann gab es nochmal eine neue. Ja. Oder wird das auch aus dem US-amerikanischen Bereich. Aber ich würde jetzt durchaus meine Hand ins Feuer dafür legen, dass es das im Deutschen auch genauso gibt. Also ich war schon echt arg angespannt, als der Begriff von Medienkompetenz gerade erstmal so rauskam, vor langer Zeit so ungefähr. Und jetzt denke ich so, dass das bei sowas rauskommt. Also das sind alles Leute, die von sich bestimmt behaupten würden, dass sie Medienkompetenz besitzen. Und dass es ja irgendwie echt schade ist, dass sie trotz all ihrer Medienkompetenz... Ja, Obex, ich glaube, das ist einfach so ein Fall von, wenn ihr es macht, ist es doof, wenn wir es machen, ist es okay, weil wir sind irgendwie die Experten oder keine Ahnung, wir sind die Guten. Ja, genau, und diese Position, diese Hybris kommt eben davon, dass der Begriff von Medienkompetenz so irgendwie rausgeschmissen wurde und alle Journalisten wie am Fließband hingeschickt wurden für so Seminare. Aber im Endeffekt haben sie dann nicht besseren Umgang mit Stresssituationen gelernt, wenn sie irgendwie unter Feuer stehen. Ja, ja, und außerdem, was dieses Ganze, er hat ja auch gerade schon wieder zwei Sachen jetzt irgendwie vermengt. Also zum einen geht es um irgendwelche Angriffe, die irgendwie passieren. Und das mag auch gut sein, dass da irgendwelche Angriffe passieren, irgendwelches Runtervoten von irgendwelchen Sally-Videos oder was weiß ich nicht was für ein Kram. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt irgendwie eine Filmproduktion von der ARD, die ja auch wirklich grauenvoll war, also dieses, was hier der... Also der Film Aufbruch ins Ungewisse, da wollte ich auch nur ganz kurz was zu sagen, das ist ja so ein Machwerk gewesen, ja, was nur die Absicht hatte, Leute zu beleidigen, ja, weil in dem Film kamen so viele Szenen vor, die sind einfach absolut unnötig gewesen, die waren einfach nur so nach dem Motto so, ja, hier, wir müssen es euch jetzt irgendwie reindrücken und eine Reaktion provozieren. Ja, genau, dass da gibt's... eine Reaktion gekommen ist, sich darüber zu beschweren, ja, es ist perfide. Ja, und da haben sich viele Leute drüber beschwert und da haben sich nicht nur Rechte drüber beschwert, wir haben uns auch drüber beschwert, sehr gut und sehr zu empfehlen an der Stelle. Es war auch dieses Video, haben wir damals ja auch schon mal empfohlen, hier von dem Holger heißt er, glaube ich, von Fernsehkritik TV. Der hat das ja ziemlich gut aufgearbeitet, die einzelnen Kritikpunkte, die man da dran haben kann. Und ja, also das ist bei weitem nicht so gewesen, dass sich da nur Rechte dran gestört haben an diesem Film. Ja, aber genau das kommt ja daher. So, du gibst Leuten hier die Möglichkeit zu sagen, hier, ich bin was Tolles und hier, ich bin eine Autorität in Dingen, weil ich irgendwie da Medienkompetenz habe, ja, so. Und dann entwickelt sich das weiter in die Richtung, dass du eben durch dein hohes Ross gar nicht checkst, dass wenn irgendwie jemand sagt, guck mal, das, was du da gemacht hast, ist irgendwie hier und da verbesserungswürdig, dass es dann heißt, hier, Moment, nein, das ist arg hart, irgendwie gerade Hass, okay, das mag ich nicht. Du isolierst dich quasi aus dem Gespräch und dann willst du sagen, wie Leute sich zu unterhalten haben. Und deswegen gehören halt diese Leute nicht in irgendwelche Hebel. Oder Anja Reschke hat ja auch so ein Ding gehabt von sag's mir ins Gesicht. Ja, ja, das kommt nachher auch noch. Nimm mal nicht zu da viel wurden auch total seltsame Dinge gemacht, aber ja, das kommt ja noch. Ein weiterer kurzer Anwand, den ich hatte. Ja, okay, sag nochmal schnell. Weiter kurz an, den ich hatte, wäre, warum wird es überhaupt auf einem Panel gemacht? Das ist eigentlich ein Gespräch, das man in der Küche haben würde oder am Telefon. So, da ist aber überhaupt keine Substanz wichtig, für eine ganze Stunde, Alter. Da wird sich jetzt drüber unterhalten, was alles los ist in der Welt. Ja, E-Mails, Alter, schick eine Brieftaube los. Zum Beispiel über einen Bäcker auf dem Sowieso-Platz. Da sitzt immer einer. Fuck, Alter. Richtig krass intelligente Gespräche. Bäcker, Alter, was ist los? Internen Server angereichert und so weiter. Und irgendwann stand da halt so, okay, jetzt nehmen wir den Gensing ins Visier und nicht mehr diesen blöden Film. Und danach nahm das dann halt eine sehr große Dynamik auf, weil daraufhin wurden mein altes Blog wurde durchforstet, meine alten Tweets wurden durchforstet und ich habe früher persönlicher getweetet. Ich habe eben auch Fotos getweetet oder so von Konzerten, wo ich war. Ja, das war das Ding mit der feinen Sahnefischfilet. Und ich verstehe auch an dieser Stelle nicht, warum er das nicht sagt, worum es da ging. Also vielleicht, weil es eventuell doch irgendwie bedeutet, dass man einen gewissen Einschlag hat sozusagen als Journalist, ne? Irgendwie Journalismus mit Haltung und dass vielleicht die ganzen Sachen, die ganze Arbeit, die man macht, dadurch ein bisschen ein Stück weit diskreditiert wird oder zumindest die Leute sich jedes Mal fragen müssen, ist das jetzt wirklich... Schreibst du das jetzt, weil du das objektiv festgestellt hast, oder schreibst du das jetzt, weil es irgendwie in deine Agenda passt? Und so ist das halt nochmal leider. Ja, ich glaub, das Ding ist halt auch, also Würde man auf der rechten Seite das einfach weglächeln, wenn jemand auf einem Konzert ist von einer Band, was gegen die der Verfassungsschutz ermittelt? Würde man das in den Medien genauso weglächeln wie auf der linken Seite? Ja. Also was so, wäre jetzt Lanzer oder so, wäre das jetzt ja, no genau. Problem? Weißt du, einfach nur so, wäre das genauso, ach meine Güte, ein Konzert, was auch immer, ein paar Bier trinken. Das hat halt irgendwie ein Geschmäckle. So. Ja, wenn irgendein AfD-Politiker irgendwie, wenn sie bei dem ein Bild finden würden von sowas wie Lanzer oder so von früher, dann glaube ich nicht, dass der irgendwo rumsitzen würde und sagen könnte so, ja, ich habe auch früher Bilder von Bands gepostet. Gut, das, die Vergleich zwischen Lanzer und Feinde Sachen Fischfilet ist natürlich meines Erachtens ja. auch ein bisschen zwei Welten jetzt so. Ne? Also ich will das aber jetzt außer, auf gar keinen Fall auf eine Stufe stellen, aber Außer Moonman ist mir halt keine Band eingefallen. Und Moonman ist ja auch keine Band. Ja, ja, aber halt, weißt du, so irgendwie Kompetenz und irgendwie Integrität verlangen vom Internet, von einer Menge an Leuten, aber sein eigenes Handeln nicht in der Lage sein, irgendwie konsistent zuzugeben oder dazu zu stehen, was man gemacht hat. Weißt du, so, was ist das? Ja. Keine Ahnung. Es wurden dann irgendwelche Interviews, wurden Äußerungen aus dem Kontext gerissen und das Produkt des Ganzen war eben. Ich denke mal, dass er damit meint, so ein Interview, wo er gesagt hat, er wäre früher antifaschistisch unterwegs gewesen. Und, naja, also ich meine, noch ist es ja nicht verboten, antifaschistisch unterwegs gewesen zu sein. Keine Ahnung, wie was auch immer das auch bedeuten noch. Mag. Aber noch. Was sagst du? Noch. Ja. Noch. Aber auf der anderen Seite. Ja, also die Leute müssen sich dann halt eben fragen, lieber Patrick Gensing, ne, wenn du jetzt als Journalist tätig bist, wie objektiv bist du denn dann? Bist du hier auf dem Kreuzzug, dass alles ausgeblendet wird, was dem nicht dienlich ist? Oder machst du vernünftige journalistische Arbeit? Und das ist gerechtfertigt, dann diese Zweifel an deiner Arbeit. Tut mir furchtbar leid. Das Ergebnis, das Resultat und die Feststellung, dass ich Antifa-Linksterrorist sei, was sowieso klar ist, da ich ja über die rechte Szene berichte. Und das wurde dann auch von so dieses Narrativ, das da aufgebaut wurde, also da war ich halt einfach das perfekte Puzzleteil, das passende Puzzleteil in diesem größeren Mosaikbild von der linken Kampfpresse. Da war ich dann halt das perfekte Beispiel. Und das passte dann auch nicht nur irgendwelchen Leuten ins Konzept, die haten wollen, sondern das passte auch anderen Leuten ganz gut ins Konzept. Und dementsprechend... Ja, was heißt gut ins Konzept? Das ist einfach das, was die Leute feststellen. Dann gucken sie sich deine Arbeit an und sehen halt eben... Ne, dass auf diesem Faktenfinder halt eben alles in eine bestimmte Richtung geht und da überhaupt nichts anderes irgendwie geschrieben wird, auch nicht mal irgendwie, ja, weiß ich nicht, von anderen Leuten als dir oder so, und dann zählen die Leute halt eins und eins zusammen. Also das ist ja an dieser Stelle jetzt wirklich nicht schwierig. Und auch dieser Narzissmus zu sagen, ich war dann das perfekte Opfer. Ja. Ich habe da perfekt ich bin Jesus. Jetzt weißt du, da sind ja genau diese irgendwie schon gleich irgendwie zwei Fehler im Denken passiert. Weißt du, so das, was ist denn das? Okay, also erstmal 99% der irgendwie Fehler im Gespräch und wenn jemand ein falsches Bild von einer Aussage hat, kommen daher, dass die Kommunikation irgendwie kaputt war. Okay, das heißt, wenn du deine Aussagen mehrdeutig gestaltest, wenn du irgendwie nicht klar sagst, wozu du stehst und wozu du nicht stehst, sondern alles irgendwo so im Äther so stehen lässt, ja, dann puzzeln sich die Leute halt Sachen zusammen, okay? Das ist halt normal, das macht man dann so. Und was ist daran schlimm, sich die Sachen zusammen zu puzzeln? In der postmodernen Denkschule habe ich gelernt, dass die Intention des Autors nicht wichtig ist, Tod des Autors, und dass man dann mit jeder beliebigen Interpretation über einen Text oder Informationsstückchen drüber gehen kann. Also, ja. Das ist absolut legitim. Und dann, weißt du, dann gibt's halt einfach so diesen philosophischen Rasierer, keine Ahnung, wie der heißt, aber der besagt halt so, geh nicht von bösem Willen aus, wenn du einfach nur, keine Ahnung, Zufall oder Dummheit dahinter irgendwie okay. könnte, weißt du? Du hast halt irgendwie Sachen gemacht und Leute haben diese Sachen gesehen und du wolltest nicht, dass die Leute diese Sachen so interpretieren, aber du hast sie trotzdem gemacht und jetzt gehst du hin und profilierst dich als professionelles Opfer, weißt du? Ach Mann, das ist auch überhaupt kein Problem. Hanlon, das, Hanlon heißt der, heißt das philosophisch. Ja, aber auf jeden Fall, was heißt, du wolltest nicht, dass die Leute sich so sehen? Also auf der einen Seite setzt er sich hier hin und sagt, hier, ich bin gegen die Rechten, und auf der anderen Seite dann so, ja, eben. Und jetzt bin ich irgendwie Antifa-Linksterrorist oder so. Also das mit dem Linkstheorist, das musst du dir halt, das kommt halt eben davon, weil irgendwelche Leute halt eben meinen, also ich sag jetzt mal irgendwelche Leute, weil ja, also ist halt die Frage. Ne? Also es gibt auf jeden Fall irgendwelche Antifa-Heinis, die wo ich mir ziemlich sicher bin, wenn die irgendwie der Meinung sind, dass irgendjemand zu den Bösen gehört, dass sie da durchaus zu Gewalt bereit sind, und diese Einschätzung, wer zu den Bösen gehört, die obliegt nun mal in dieser Gesellschaft hier nicht irgendwelchen Leuten, die das als ihre Privat-Hobby irgendwie ansehen. Ja, so die Frage von Verantwortung ist da auch ganz interessant. So, bei den anderen ist ja alles immer klar, das sind immer alles rechte Trolle-Hetzer. Ja, ja, und aber das bei mit mir, dem Begriff Terrorismus, also nochmal mit diesem Begriff Terrorismus, also wenn man irgendwie sowas wie links unten in die Media betreibt und da irgendwie Sachen schreibt über irgendwelche Leute, die halt eben ziemlich weit hergeholt sind oder halt eben, wie das uns ja auch passiert ist. Wir hatten da ja auch mal unseren Beitrag für einen halben Tag oder so online. Und also das ist meines Erachtens nach schon, dass man dann versucht, irgendwie die Leute zu ängstigen oder so. Und ja, also. Welchen nahm diese Erzählung bei Twitter doch eine recht große Schlagkraft auf. Und als dann Julian Reichelt eben auch anfing, einen anonymen Fake-Account zu retweeten, wo es da um mich ging, da war dann natürlich so, da war ich in Dänemark im Urlaub und dachte schon so, okay, das ist jetzt, genau, das ist eine andere Dimension. Ne? Da was muss man dann schon sehr genau überlegen. Was ist ein anonymer Fake-Account und woher hat er gewusst, dass das ein Fake-Account ist? Ja, der war anonym. Deswegen kann der hat sich doch sowieso nur gefreut, dass endlich mal jemand auf den aufmerksam wird, weil, ja, Patrick Gensing heißt der, ja, ich meine, Entschuldigung, aber in seiner Position als Faktenfinder ist der so ein Systemling, dass der von heute auf morgen austauschbar ist, und weißt du, er weiß selber, dass er total insignifikant ist, weil er selber überhaupt nichts selber reißen kann auf der Position, weil er total austauschbar ist, und deswegen projiziert er hier diesen Narzissmus. Ich bin nicht so sicher. Also ich finde das schon gut vorstellbar, dass er da halt eben die letzte Instanz ist, welcher Einschlag da irgendwie in diesen Faktenfinder reinkommt. Also. Ach Quatsch. Wenn der einmal das falsche Wort sagt, wird er sofort ausgetauscht. Und das weiß er ganz genau. Naja, das wissen wir. Wir wissen es auf jeden Fall nicht. Also ich zumindest nicht. Und deswegen würde ich es auch nicht so behaupten. Also, vielleicht ist das einfach mal. Wie man damit umgeht und... Ich bin dann erstmal laufen gegangen durch die Dünen lange und habe darüber nachgedacht, wie reagierst du jetzt? Und mir wurde dann klar, ich darf auf keinen Fall anfangen, mich zu rechtfertigen, denn sie wollen ja nicht, es geht ja nicht um eine inhaltliche Klärung, sondern es geht darum, mich an die Wand zu nageln und den Arbeitgeber dazu zu bringen, mich rauszuschmeißen. Ich habe überlegt, was haben sie in der Hand? Nichts. Also. Naja, nichts Illegales, sagen wir es mal so, aber naja, du wirst mit öffentlichem Geld bezahlt, um irgendwelche unvoreingenommenen, also um die Realität richtig abzubilden auf jeden Fall, und ich halte das nicht für, das scheint nicht dein Ziel zu sein, also tut mir leid. Also wir fassen zusammen, okay, wenn Leute behaupten, hier er habe böse Absichten oder sei irgendwie aufgrund seiner eigenen Handlungen in irgendeine Ecke zu stellen, dann ist das eine Verschwörungstheorie und ist voll schlimm, ja. Aber er kann sich einfach hinsetzen und sagen, weißt du was, denen geht's ja nicht um irgendwie Faktenfindung, so, denen geht's ja gar nicht darum. Die wollen nur rumtrollen und dass ich rausfliege und mein Aluhut drückt schon wieder. Das ist so, komm, ja, bitte. Meine Fresse. Ja, keine Ahnung, also... Wenn er so einen Journalismus machen will, dann soll er irgendwie einen auf Glenn Greenwald machen und sein eigenes Ding aufmachen. Ja. Wenn das dann keiner lesen will, weil er einen zu großen Einschlag hat, dann soll es mir egal sein. Aber solange wie er für die ARD da arbeitet, finde ich das auch untragbar. Ja. Ich kann mich auch nicht rechtfertigen und habe dementsprechend dann eigentlich eher zurückgeschossen. Jetzt gehört ihr drei sicherlich zu denen, die im Netz mit am übelsten beschimpft werden. Aber ihr seid natürlich nicht die Einzigen, ihr seid nicht alleine. Die Hasskommentare sind enorm angestiegen. laut aktueller Kriminalstatistik um 76%, wobei die allermeisten sicherlich nie in irgendeiner Form aktenkundig werden. Es gab eine Studie über den Hass im Arbeitsalltag Medienschaffender an der Universität Bielefeld. Der Titel war »Publizieren wird zur Mutprobe«. Und da sagte eben auch 2/3 der befragten Journalisten, dass hasserfüllte Angriffe des Publikums deutlich gestiegen seien. Und Wir haben Journalisten gefragt, findet ihr das gut, wenn ihr was geschrieben habt und die Leute mögen es nicht? Und ihr könnt es nicht glauben. Die Leute haben gesagt, ja, wir finden das nicht gut. Wisst ihr, mir kommt halt echt einfach das Kotzen, so wenn ich jetzt gerade realisiere, dass das eigentlich der Mainstream ist von der deutschen Landschaft. Das ist der Mainstream, okay? Und die reden hier über, oh, ihr bekommt so viel Hass ab. Die mir so, ja, bekommen sie, okay? Aber wo bleibt der Ausgleich? Wo bleibt das Panel, wo du Leute bei der AfD hinschickst und die dann da sitzen und erzählen, was sie gezeigt bekommen. Wo bleibt das Panel, wo du irgendwie mal ein Interview mit Trump machst, was er so alles bekommt? Nee, danke OPEX, ich brauche keine Wer ist das größere Opfer-Olympiade irgendwie. Nee, aber ich meine damit, dass die Leute hier im Mainstream sind, okay? Sie sind im Mainstream. Ich habe von Michael Koretzki, von dem Typ von der SPJ, Society for Professional Journalists, der meinte, dass er im Studium gelernt hat, dass wenn man noch nie eine Morddrohung erhalten hat als Journalist, dass man was falsch macht. Das war seine Aussage. Also, dass es sozusagen so eine Regel ist, dass du das zumindest einmal gehabt haben musst, weil du sonst ein schlechter Journalist bist. So, also. Und jeder Zweite gab an, dass diese Angriffe ihn psychisch, beruflich und privat sehr belasten. Und tatsächlich gibt es auch Untersuchungen, dass schwere Fälle von Hate Speech ähnliche emotionale Reaktionen hervorrufen können, wie beispielsweise Vergewaltigungen und Überfälle. Schwere Fälle von Hate Speech können die gleichen Gefühle hervorrufen wie eine Vergewaltigung. Ja, es ist leicht unangenehm und man kann weggucken. Oh Gott, ey, ja, das aber war ein guter Einwand, Opex. Das war eigentlich als Witz gemeint, aber es ist ja auch irgendwo, es ist ja Realsatire. Also, wie hier eigentlich, also, das heißt ja quasi so viel, also, das ist ja eine Relativierung von Vergewaltigung und Raubüberfällen irgendwie oder Diebstahl oder was sie da gerade meinten, die eigentlich echt mies ist. Also, irgendwie, weil ich meine. Also an dieser Stelle würde ich jetzt gerne mal das Publikum da im Raum befragen. So angenommen, sie könnten sich jetzt entscheiden zwischen einer richtig üblen Beleidigung, irgendwie das Schlimmste, was sie sich vorstellen können, oder ich klaue ihnen was, oder ich vergewaltige sie. Wofür würden sie sich dann entscheiden? Und dann könnten wir noch nicht sagen, dass einer sagen würde, ja, da würde ich aber lieber mir was klauen lassen oder so. Weil das andere, das fühlt sich ja genauso schlimm an. Im Leben nicht. Weißt du, ich bringe da immer das Beispiel von, so, wenn ich dir im Internet schreibe, dass ich dich gleich abstechen werde, okay, kannst du es ignorieren. Du kannst mich blocken, du kannst irgendwie weggehen vom Bildschirm, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie entscheiden, wie du es verarbeitest. Das ist die Aussage, okay? Aber wenn ich dir ein Messer in den Rücken ramme, okay, dann kannst du das nicht ignorieren. Ja. Du kannst nicht dann dastehen und sagen, ja, hier... Nicht in den Rücken, mal, in den Popo. Die hat von Vergewaltigung gesprochen. Immer in den Popo, ja. So, natürlich, ich werde schon wieder darauf zitiert, Alter, die Fresse. Naja, auf jeden Fall. Dass du bei Worten, okay, bei Worten, bei Informationen, die du interpretieren musst, um dann eine Analyse zu bekommen, okay, kannst du das so machen, okay? Bei Sachen, die halt auf existenzieller Ebene halt biologisch nicht zu ignorieren sind, sowas wie einfach mal, keine Ahnung, ein Messer im Arm oder keine Ahnung, ein Schnittwunde. Im Popo. So, das ist was absolut anderes, okay? Und die differenzieren ja auch genug online und offline. Also, wenn ich das höre, und zum Teil habe ich mir das ja auch nochmal durchgelesen, was ihr da bekommen habt an Kommentaren, das ist schon massiv. Patrick, bei deinem Beispiel, als du dann in Dänemark da im Urlaub dann laufend durch die Dünen und überlegt hast, was hilft in so einer Situation? Was braucht man da? Also in meinem Fall war es eben sehr hilfreich, dass ich die Rückendeckung vom Arbeitgeber bekommen habe. Ich habe die informiert, ich habe gesagt, das ist jetzt abzusehen, dass das größer wird. Ich habe es geschildert, den Sachverhalt. Weißt du? Kam von seinem Chef so eine SMS, Alerta, Alerta, Antikorin, weißt du? Und er dann so, nice, läuft. Wortwörtlich, ja. Ich habe die Rückendeckung bekommen, ja. Ja, wir haben alle gesagt, du machst eine gute Arbeit, das Ziel wird weiterverfolgt. Halt kurz und habe gesagt, so, wir müssen gucken, ob man reagiert, und wir haben uns dann dazu entschieden, dass ich es erstmal selbst austrage, weil, also es war mein eigener Vorschlag, weil ich glaube, wenn jetzt die ARD, wenn die Tagesschau, wenn Kai Gniff... Kämpft ihr für mich oder muss ich für mich selbst kämpfen? Meine, ja, scheiß doch mal eure Leute hier alle an. Sag doch mal, haha, ich hab euer Geld schon. Sich dazu noch äußert, dann kriegt es noch eine Dimension, die das einfach noch viel größer macht. Das hilft. Was hilft, sind Kolleginnen und Kollegen, die sich zu Wort melden und Unterstützung geben, dass man eben nicht alleine ist, dass man nicht das einzige Ziel ist, sondern man muss klar sein, dass also mir sind mehrere Kollegen und Kolleginnen zur Seite gesprungen, die haben dann auch was abbekommen, die sind dann auch im Fokus. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das kann man auch einfordern, dass andere Kolleginnen und Kollegen sich da auch durchaus zu Wort melden und nicht nur irgendwie immer sagen, ja, ist scheiße, und aber ich stehe bei dir im Prinzip so. Und, nee, nicht im Prinzip, auch praktisch so. Man sollte sich schon öffentlich äußern dazu. Wenn man außer... Genau, wir haben ja alle ein politisches Ziel hier, also unterstützt mich mal ein bisschen. Natürlich, man hat jetzt wirklich selbst... Internet schlagen. Schlag doch das große Internet. Angst. Ich will das jetzt nicht so sagen, das muss jeder machen. Ich sage nicht, jeder muss es machen. Aber es gibt viele Kollegen, die ja auch bei Social Media sehr aktiv sind. Und da kann das dann schon helfen, wenn diejenigen sich auch zu Wort melden. Es muss ja auch nicht ganz eindeutig sein, aber zumindest sagen, dass sie es nicht gutheißen oder so. Ne? Das hilft. Eine letzte Sache noch. Was meiner Ansicht... Dass sie es nicht gutheißen. Ja, dann sag doch mal, was es... nach auch hilft, ist massiv blockieren, dann, wenn es über Social Media massiv geht, weil man muss sich nicht alles durchlesen, was man da an den Kopf geworfen bekommt. Ja, da hat ist jemand in die Mario Sixtus Ich bin der Richter in Nürnberg Schule gegangen, wahrscheinlich. Man muss nicht alles lesen. Ja, musst du nicht. Du musst aber dich auch nicht in deinen eigenen Kopf zurückziehen, okay? So, wenn dein Ziel es ist, okay, das ist jetzt ein ganz interessantes Ding, okay? Wenn sein Ziel es ist, aus der Kritik rauszukommen, okay, mal wirklich die Kritik sich zu Herzen zu nehmen, okay, und dann irgendwie ein besserer Journalist und Mensch zu sein, ja, so, dann bringt die Strategie von block die doch einfach alle, das hilft überhaupt nichts. Ja. Meine Fresse, Alter. Denn auch wenn es virtuell ist, trifft es mich ja real, wenn ich es lese. Boah, Bruder. Ich wollte dir, Alter, eigentlich noch insofern beispringen oder beziehungsweise sagen, was zum Beispiel bei deinem Fall echt perfide ist, also dass du jetzt nicht Nizza inszeniert hat, würde kein anderer Journalist glauben, ja, mit Sinn und Verstand. Dass du nicht Linksterrorist bist, vielleicht ist doch was dran. So dieses, das ist ja, ja, weißt du, so dieses, ach, da war, und was ist denn das für ein Konzert? So, wer traut sich denn dann wirklich zu twittern und zu sagen, hey Patrick, wir Bullshit, wir stehen da bei dir. Vielleicht holst du dir dann selber eine blutige Nase. Und das ist halt wirklich in diesem sozialen Netzwerken echt gefährlich, oder beziehungsweise es ist auch für die Einzelnen. Handlungen haben Konsequenzen. Wow. Wir wollen eigentlich nur in Ruhe. Entschuldigung. Nee, sag. Wir wollen eigentlich nur in Ruhe unsere Wagenburg bauen. Warum greifen die uns denn an, die Indianer? Ja. Und genau diese Art von Journalisten gehen dann aber über Guilt by Association auf Leute zu, ne? Genau dieselbe Art von Journalisten, ne? Haltung, Haltung, Haltung, mir gegenüber, aber ihr, ja, ihr sollt euch benehmen. Ja, besonders mir gegenüber hier, respektiert mich. Die trauen sich das nicht, noch mal, weil sie sagen, genau... Der Gensing, was er vorhin alles geäußert hat, ich kann mich nur wiederholen, der ist ein total inkompetenter, austauschbarer Schill auf der Position, der sofort ausgetauscht wird, sobald er was Falsches sagt. Und er kriegt nichts alleine gebacken, das hat er gerade selber gesagt. Er hat da Hilfe gesucht, der hat da Hilfe gesucht, oh, und ja, ja. Also, wollte ich nur noch mal betonen, ja. Also Angst haben dann, wie du ja richtig sagst, da auch das abzukriegen, weil immer das Gefühl da ist, ja, vielleicht ist da doch was dran und dann bleibt es vielleicht auch an mir kleben, vielleicht habe ich mich auf die falsche Seite geschlagen, vielleicht ist der, keine Ahnung, ja. Und ich glaube, dass eben diese Kommentare auf Dauer, also abgesehen davon, dass es Hate-Kommentare sind, die einen jetzt selber treffen, aber so ein bisschen was, das kannst du auch an Politikern sehen, wenn immer und immer und immer wieder in die gleiche Kerbe irgendwie so ein bisschen was bleibt davon kleben. Und das ist halt, wenn du weißt, dass es eigentlich gezielte Aktionen sind, wahnsinnig mies. So, und ich finde, dass wir alle viel zu wenig darüber wissen. Also du hast jetzt dich in Reconquista Germanica eingearbeitet, aber wenn dir das mal reinziehst, ja, wie die das armeeartig aufbauen und wen die sich ausgucken und wie die da gezielt vorgehen, und wenn ich dann angucke in Masse, wie ahnungslos so viele Redaktionen diesem ganzen Phänomen Internet gegenüberstehen und immer noch glauben, das sei der besorgte Bürger, der kritische Zuschauer, der Leser, den man mitnehmen müsse, dann kann ich nur sagen, Leute, wacht auf, ja, das ist nicht mehr so. Wacht auf! Umschlauschafe. Ach so. Also, es ist, weißt du, wie viele Redaktionen da noch naiv denken, dass man mit diesen Menschen einen Dialog halten sollte? Wir sollten genau. Listen anfertigen und dann mal gucken mit den Sporthallen, was wir da so. Weißt du, was ist das für ein Kommentar? Mhm. So, wacht auf! Also, mit denen muss man nicht reden. Das sind Aktionen. Und wenn du dann irgendwie hingehst und die Begriffe austauschst zu irgendwie islamrelevanten Sachen so, ne? Hier, dann ist es auf einmal irgendwie Islamophobie und Hate Speech selbst, weißt du, so derselbe Satz, die Passage, die sie gerade gesagt hat, ne? So, dass man ja, einfach genau. Pauschal dann eine ganze Gruppe. Es gibt immer noch Leute, die glauben, dass da die Leute friedlich rumbeten und hier nicht unsere Gesellschaft zerstören wollen. Wacht auf. Genau, ja, wacht auf. So von wegen liberale Muslimas, wacht auf hier. Ja klar, denen ist doch ganz klar, worum es geht, ja. Guck doch, ja. So. Aus dem Chat, Herr Schneider hat einen guten Kommentar. Es bleibt was kleben, ... Frag mal den Kachelmann, ... Ja. Müssen wir ein bisschen gucken, dass wir uns da nicht die ganze Zeit vor uns hertreiben lassen. Nee, vor sich, vor Ihnen, ja, also rumtreiben lassen. Zwei Dinge dazu, täuscht dich nicht, Anja. Es gibt wirklich viele, viele Menschen, die glauben, diese Geschichten, die tatsächlich irgendwie dahin gehen, dass ich vielleicht, wenn ich auch schon nicht irgendwie Mittäter war, aber schon vorher wusste, dass da was passieren wird und ich deswegen also in Nizza war. Und das, wo es dir dann richtig die Schuhe auszieht, in einem Fall war das sogar der Assistent eines Intendanten aus der ARD, der öffentlich auf Facebook mir genau diese Unterstellung gemacht hat und gesagt hat, er glaubt mir das nicht. Und ich dann angefangen habe, tatsächlich, den hinter den Kulissen per DM, also per Messenger, geschrieben habe, bitte, bitte lösch das alles, was du hier schreibst, weil irgendjemand macht einen Screenshot, und wenn das nicht auf irgendeiner Medienseite ausgeschlachtet wird, dann vor allem also auf einem Discord-Server oder sonst was, wenn die rauskriegen, dass du auch noch einer, also ein Mitarbeiter aus der ARD mir das vorwirft. Bitte, also erstmal kann ich es persönlich gar nicht glauben, dass du das hier öffentlich auch noch diskutierst. Und also wir sind hier, also auf so vielen Ebenen. Also zu diesem Zeitpunkt habe ich bisher noch keinen Beweis gesehen, dass Richard Gut ja überhaupt existiert. Das möchte ich jetzt mal so in den Raum stellen. Also das muss mir auch erstmal jemand beweisen. Oder meinst du, da ist nur ein Schauspieler, der so tut, als wäre er Richard Gut? So, und das Problem mit der Strategie hier ist halt, dass wenn die Leute merken, dass da sich gerade ein Shitstorm zusammenbraut, ne, dass sie sich verziehen in ihren Bunker, ja, und nicht sich diesem Shitstorm einfach stellen, ja, und ihre eigene Autorität nutzen. Weiß nicht, ich glaube, das ist schon auch ganz schön einschüchternd, wenn irgendwie ein paar hundert Leute dich plötzlich anschreiben. Also kann ich mir schon gut vorstellen. Dass das einem das Leben bis in alle Zeit irgendwie ruinieren sollte, ist klar, aber dass das so in dem Moment, wo sowas passiert, einen schon ganz schön an die Substanz gehen kann, bin ich durchaus bereit. Moment mal, ich will dir gar nicht widersprechen, wenn du eine Privatperson bist, aber der Herr, der ist ein deutschlandweit aktiver, bekannter Journalist gewesen, wenn der 100 Nachrichten bekommt, also ich will dir gar nicht widersprechen, ich wollte nur das ins richtige Verhältnis rücken. Wir reden hier nicht von einer Privatperson, ja? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach platt. Und das sind so die Momente, da fällst du echt vom Glauben ab und da weißt du auch nicht mehr, wo oben und unten ist, was noch richtig, was falsch ist. Da bist du dann letzten Endes wirklich komplett alleine mit dir, würdest am liebsten den Stecker ziehen, wenn du nicht gleichzeitig die Angst hättest, wenn ich jetzt rausgehe aus den Netzwerken, dann kriege ich ja gar nicht mehr mit, was morgen über uns geschrieben wird. Und diese Spirale, und wenn du die Leute blockierst, auch nicht. Okay, du hast selbst gesagt, man muss nicht alles lesen. Ja, aber in Anführungszeichen. Ja, blockieren hat ja auch der andere gemeint. Also. Gleich wird er immer höher, ja, immer abstruser. Das heißt, gestern waren wir noch Mitwisser, dann Mittäter. Am Ende war ich der Oslo-Bomber, weil irgendwie irgendein Schlaubi-Schlumpf wirklich einen Ohrenvergleich gemacht hat und festgestellt hat, dass es eine Deckungsgleichheit von 98% zwischen den Ohren von Anders Breivik und mir gibt. Ja, das ist ein Witz. Aber was kein Witz ist, es ist irgendwie das, dass von der Böll-Stiftung in irgendwelchen Papieren, die da produziert werden, irgendwelche Verbindungen aufgeworfen werden von Anders Breivik zu Mandat oder irgendwelchen Männerrechtsorganisationen in Deutschland. Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Das ist in Ordnung. Aber das es ist auch intellektuell. Es ist auf dem Arbeit. Gleichen Level auf jeden Fall. Und ja. Und dann bist du irgendwann mal, stehst du dann auch noch auf und denkst dir dann nur noch, eines Tages wird einer, weil solche Dinge werden ja gelesen, 20, 30, 40, 50.000 Leute, die das auch noch liken, und eines Tages steht mal einer auf und sagt irgendwie und steht mit der Knarre vor dem College meiner Tochter, knallt die ab und hat noch nicht einmal ein Unrechtsgefühl, sondern in dem Glauben, er hat der Welt was Gutes getan. Und wie, ich weiß nicht, fucking narzisstisch kann man sein, dass man sich solche Vorstellungen macht, dass da jemand ist, der so weit seine Menschlichkeit irgendwie runterschrauben kann, dass er ein Mädchen tötet, um dem Vater irgendwie was auszuwischen, weil er den politisch nicht leiden kann und sich danach auch noch für einen Held hält. Was für eine kranke Fiktion hast du in deinem Kopf? Ja, das haben wir vorhin schon gelernt, dass das irgendwie so ein Weltbild ist, dass die Frauen ja am meisten betroffen sind, dass Männer ja da nur über ihre Frauen irgendwie da irgendwie reingezogen werden oder so. Also habe ich eigentlich nicht so erlebt. Ich sage nur Stichwort Neckbeard Virgin oder so, ne? Also. Aber weißt du, das ist auch genau das, was ich meine. Also er profiliert sich hier als super kompetent und Profi und sehr, sehr stark, ja. Aber dann redet er über all diese Konzepte und Gedanken, die er hat. Und es soll eigentlich ein Gefühl erwecken von, oh mein Gott, der öffnet sich gerade hier und es ist wirklich traumatisierend für ihn. Das ist aber die Sache halt, dann gehst du irgendwie in Therapie und sitzt nicht da und erzählst das von einer Gruppe an Leuten und lässt dich dann dafür auch noch feiern. So was ist denn da los? Das passiert mit dir im Kopf. Und dann musst du irgendwie schauen, irgendwie wie du wieder in Anführungszeichen mit Spaß an die Arbeit gehst. Also es hat mich schon einige schlaflose Nächte gekostet. Patrick hatte ja gesagt, also Kollegen helfen mit Counterspeech, die das unterstützen, oder auch der Arbeitgeber. Also in so einer Situation, ich kann das total nachvollziehen, dass man dann irgendwann selber auch paranoid wird, weil man, das hört sich ja total abstrus an mit den Ohren und man kann da ja auch drüber lachen, aber es ist ja so, dass, wenn sowas kommt, also wenn man sowas schon schreibt, wie verrückt müssen diese Menschen sein, und wenn die dann noch gelesen und geliked werden und dabei Facebook oder wo auch immer dann tatsächlich erscheinen, dann ist es ja klar, dass man sich dann auch immer weiter in sowas reinsteigert. Dann braucht man ja jemanden, mit dem man das besprechen kann. Hattest du so jemanden oder hättest du so jemanden gebraucht? Die gab es punktuell. Also ich fand zum Beispiel, wir hatten ja auch hier in der Konferenz Ich bin hier. Davon gab es also einige Fürsprecher, also die dann auch Counterspeech machen. Das ist sehr wichtig und sehr, sehr, sehr toll. Da bin ich auch mit. Du bist auch hier, Ewe, ja. Ja, ich bin, aber hier. Ich bin auch in der Gruppe, aber das ist immer voll langweilig, Alter. Kommt ein Artikel, guck mal, der arme Flüchtling, da müssen wir helfen. Aber schreiben Menschen böse Kommentare. Das ist einfach staatlich finanzierte Selbsthilfegruppe für Einzelpersonen, okay? Was für ein Bullshit! Staatlich finanzierte Selbsthilfegruppe, wollt ihr mich sagen, verarschen? Das ist so ein Prozess irgendwie. Nee, finanziert sind die, weiß ich nicht, ob die wirklich Geld bekommen irgendwo. Was sind denn irgendwie die sind Leute, überhaupt nicht staatlich finanziert. Das sind einfach private Leute, denen langweilig ist und die einfach Blockwarte spielen wollen, wie in der DDR, nur halt in der Kommentarsektion, irgendwo bei Facebook oder so. Ja, okay, aber dann ist immer noch genauso behindert. Es ist halt nicht mehr staatlich finanziert, okay, aber es gibt genug staatlich finanzierte Projekte, die Demokratie leben und so ein Scheiße. Viele Leute wollten. Aber es ist doch eigentlich auch lustig, dass der Staat eine Scheißdrecks-Hate-Speech-Initiative nach dem anderen rausdrückt, mit Geld, die alle keinen Erfolg haben. Und das Einzige, was dann mal wieder viele Mitglieder hat, ich bin hier, eins ist, was nicht vom Staat kommt. Und sorry, das ist okay, was ich meine. So, also, der Staat versucht verzweifelt Doppel-Einhorn-Truppen zu mobilisieren. Und ich bin hier, ja, ja, das ist eine Democratic Meme Factory, die ihre eigenen Facebook-Beiträge liked. Das, was mich da halt irgendwie so gezündet und getriggert hat, war eben der Einwurf von hier, ja, Counter-Speech und so. Und das kenne ich ja halt irgendwie nur aus so einem Kontext von, ja, hier Hate-Speech und was hilft dagegen? Ja, Gegenrede, Counter-Speech. Und den haben die hier verwendet, deswegen die Assoziation, aber ja. Wollten absolut. Ja auch nichts Falsches machen, ne? Und viele Leute haben dann auch Angst und sie wissen dann nicht, ob sie dich drauf ansprechen sollen oder nicht, ob du das jetzt brauchst oder nicht. Und ich habe so eine gewisse Unsicherheit auch bei vielen, wie soll man sagen, mir auch positiv gestimmten Menschen gespürt und ist schwierig. Also ich merke aber umgekehrt auch, wenn ich in Anführungszeichen den immer erzähle, du heute Morgen wieder irgendwie drei Morddrohungen und so weiter, dass ich dann natürlich jede Party mitsprenge, ne? So. Und deswegen habe ich also von meiner Seite auch immer versucht, irgendwie gar nicht erst das Thema aufzumachen. You must be fun at parties. Ich habe heute wieder da bla bla bla und alle anderen Leute so, oh, kann einer mal den Baumgarten herausschmeißen? Ja, bring ihn mal einen Shot. Mein Name ist Richard Gutjahr. Alle Leute hassen mich. Ach, Baumgarten. Mein Claim for Fame. Bemitleidet mich. Was für ein Scheiß. Ich versuche das dann auch sofort zu beenden, wenn jemand kommt, du, ich habe da neulich was Komisches über dich gelesen. Ich so, ach ja, klar, wunderbar, kenne ich schon. Okay, nee, aber das schwierig. Das also kann ja auch am Ende nicht die Lösung sein, so, ne? Also, wenn man als Journalist, du hast da eine journalistische Arbeit gemacht und bist durch diese Anwesenheit an zwei Ereignissen so massiv unter Beschuss geraten. Ich habe mir nur gesagt, wenn ich es so kurz abkürzen kann, ich habe mir ab und zu doch gedacht, hättest doch die $50,000 von CNN genommen und das Video denen einfach zur Verfügung gestellt und dann hätte ich jetzt keine 35.000 Euro Schulden. Okay. Du hast es nämlich der Tagesschau gegeben, kostenlos sozusagen, dass es jeder nutzen kann, damit eben mit diesem... Ich wollte Bildern nicht, dass irgendjemand mit dem Tod anderer Menschen Profit macht und ich wusste, halt wenn ich jetzt in Anführungszeichen... Nein, Journalist, der dasteht und sagt, also wir tun zwar dauerhaft mehr über negative Ereignisse Bericht erstatten, wie das proportional notwendig ist, verdienen damit unser Lebensunterhalt, aber wir wollen nicht, dass jemand damit seinen Lebensunterhalt verdient. Was für eine gekrüllte Alter. Nein, das ist Journalistens Brot und Butter, wenn irgendein Großereignis passiert, bei dem Menschen sterben. Meine Güte, Alter. Ich habe gerade nachgeschaut, wer das hier sponsert, das NR-Netzwerk-Recherche-Konferenz-Ding. Da sind unter anderem das BPB dabei, das NDR, wie der halt am Anfang war, und neue deutsche Medienmacher. So. Gut, okay. So, das, gut. So, also es ist halt denn schon... Ich glaube, das ist noch nicht lange so, weil... Ja, also, aber es ist halt jetzt gerade so. Also von daher ist irgendwie die Aussage, es ist irgendwie staatlich finanzierte Selbsthilfegruppe eigentlich auch halb zutreffend. Natürlich gibt es da noch andere Leute. Aber. In der Vergangenheit war das auf jeden Fall nicht alles so doof, was die vom Netzwerk Recherche verbrochen haben. Ich glaube, vor 2 Jahren oder so hatten wir schon mal, da gab es dieses Ding, dass die ja in ihrem Kodex irgendwie stehen haben, Journalisten machen keine PR. Und da haben sich dann auch diverse Journalisten drüber aufgeregt, von wegen, nee, das ist total... ist doch quasi meine Arbeit, so PR. Also ich muss doch PR machen können für irgendwelche Firmen oder so. Ist es ja auch. Was war es? 70-80% aller Nachrichtenmeldungen sind unter Pressemitteilungen von PR-Agenturen geschrieben. Also, weißt du, Vielleicht können wir mal später nach... Was der hier für ein Bullshit erzählt von irgendwie, ja, ich hätte 50.000 Euro bekommen können, aber jetzt habe ich 35.000 Euro Schulden. Was für ein Bullshit. Wie unglaubwürdig ist der? Also bitte. Ja? Genau. Aber auf jeden Fall nochmal zu diesem von wegen, ja, und ich war bei diesem und ich war bei dem und deswegen glauben die Leute, dass ich schuld bin oder mehr wusste oder irgend so ein Kram. Also ich denke dann immer an dieses Sam Hyde-Ding, ne? Dass alles irgendwie, jeder Amoklauf ist irgendwie Sam Hyde gewesen. Ist ja so ein Meme. Und oder irgendwie, keine Ahnung, alle Rothaarigen haben keine Seele oder dieses Bild von der einen, die da irgendwie so wissend guckt vor dem brennenden Haus oder so, dieses Mädchen oder so ein Kram, ist auch so ein Meme, was ständig irgendwie rumgeschickt wird oder so. Das ist halt Internet auch so ein bisschen, ne? Also die Leute merken sowas halt, finden das irgendwie lustig wahrscheinlich und dann wird das irgendwie propagiert. Also es muss auch nicht bedeuten, dass jetzt jeder das jetzt wirklich geglaubt hat, dass der Typ da Ja. irgendwie involviert ist, ne? Also ich denke mal, dass die Anzahl der Leute, die das wirklich denken, unter denen, die ihn da irgendwie anschreiben, wahrscheinlich eher gering sein wird. Ja, also dass ich das auch nicht für stichhaltig halte und wo das herkommt, habe ich ja schon, denke ich mal, da gut dargelegt, ne, halt aus der amerikanischen Verschwörungsszene. Aber trotzdem, wie der damit umgeht, ist einfach nur ekelhaft. Ekelhaft. So viel Profit rausschlagen wie nur möglich. Ja, Herr. Warte, hat man uns denn nicht auch schon mal vorgeworfen, dass wir kontrollierte Opposition sind? Könnten wir dann nicht da auch sitzen und sagen, ja, Antifanten schreiben uns manchmal an und Leute sagen, wir sind o kontrollierte Opposition. Ich stehe manchmal im Bäcker und weiß gar nicht, ob ich genügend Geld für einen Apfelkorn habe. Und also es ist furchtbar, weißt du? Also mal um einen ganz großen Politiker zu zitieren, er jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Ja, weil, nee, Alter, kein Bock auf so ein Panel rumzugammeln, Ich selber wollte es von mir nicht, aber ich wusste, wenn ich es jetzt irgendwie jemanden gebe und der gibt es dann weiter und irgendwann Action Press oder wie auch immer wird sich dazwischen schalten, behaupten, das ist von ihnen, macht dann schnell irgendwie viel Kohle und so weiter. Und deswegen habe ich gedacht, es gibt nur eine Chance, dieses Ach, weil man ARD-Logos auch nicht rausretuschieren kann. Video in Anführungszeichen nicht monetarisieren zu lassen, von mir nicht und von niemanden anderen, indem ich es einfach gratis allen zur Verfügung stelle und zwar in einer gekürzten Version, die Gott sei Dank hier von der ARD, also hier von der Tagesschau, dann also mit meiner Autorisierung freigegeben worden ist. Weil es gab da auch noch das Originalmaterial, das ist dann auf andere Wege leider ins Netz gelangt, aber das ist eine andere Geschichte. Die ARD hat es ja gesendet, der Okay. Bayerische Rundfunk und auch Aber die die hätte ARD ich haben jetzt die. eigentlich ganz gerne gehört. Ja, Ja, hatte ich eigentlich also auch wo ganz das gerne halt gehört, irgendwie vor allen Dingen, weil schon mal geklaut. so angeteasert wird, von wegen, das wäre ja schlimm gewesen. Aber naja. Haben deine Berichterstattung aus München gesendet? Gab es irgendeine Art von Unterstützung von diesen Institutionen, die Patrick ja erfahren hat vom NDR, von der Tagesschau? Das hättest du aber gebraucht in dem Fall. Also wir wollen ja auch darüber reden, was braucht es, wie können wir, was können wir tun? Das war Unterstützung vom Arbeitgeber, ist das eine, Unterstützung von Kollegen war das andere. Unsicherheit, hast du gesagt, habt ihr mal Kollegen angesprochen und Was war das denn jetzt gerade? Ja, der kriegt mehrere Fragen gestellt und lässt sein Mikrofon einfach auf dem Boden liegen und nickt einfach nur. ja, naja, was soll er doch groß Das zu sagen? hat Aber ich mich schon meine, komisch auf mich auf der anderen gewirkt. Seite, Ja, wie soll das auch der. aussehen? So, ja, du brauchst Unterstützung so vom Arbeitgeber. Also, dann schreibt die ARD, ja, der Gutjahr war nur zufällig bei diesen beiden Sachen. Und dann sagen die ganzen Leute, ach so, das war nur Zufall. Na dann? Oder was? Ja, Also. das jetzt mal ganz hingestellt, aber jetzt ganz einfach die Szene, ja, die redet mit ihm, er legt sein Mikrofon weg, sie stellt ihm zwei Fragen und er nickt einfach nur, anstatt das Mikrofon wieder hochzunehmen und die Frage zu beantworten. Also das hat jetzt ganz, das hat irgendwie inszeniert auf mich gewirkt. Sorry, Da dass ich das sage. hatte der Und gesagt, Airfix-Chip Mensch, in seinem du Kopf ein siehst doch, was da Disconnect, los ist. weißt du? Kannst du nicht einmal, wenn du mir sagst, Mensch, tut mir leid, was da mit dir passiert ist, einmal auch schreiben? Habt ihr sowas mal gemacht? Schau, das Ding ist, man will nicht als Memme dastehen, man will nicht irgendwie, wenn Klappt nicht. man will auch Ja, vor allem seinen Kuchen nicht die Freude essen und bereiten. verhalten geht auch nicht. Ja, man möchte nicht als Memme dastehen, aber man will auch nicht irgendwie den Wind im Gesicht aushalten. Das Also, du willst nicht als Memme dastehen, haben wir schon verstanden. Da hast du schon eine halbe Stunde dich auf einem Panel unterhalten, wie du nicht als Memme gesehen werden willst, aber eine Memme sein. Also bitte. und sagen, hier, guck mal, wir haben ihn echt erwischt. Das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil du natürlich dann natürlich die aufwertest und sagst, ach guck mal, hier, wir haben ihn echt getroffen und das will man natürlich nicht. Und deswegen versucht man da low-key zu fahren und zu sagen, ach, wird schon irgendwie. Es kommen ja auch bei solchen Themen kommen immer komische Fragen. Ne? Also heute jetzt hier noch nicht, aber ich habe das oft genug gehabt, dass dann kommt so, ja, und sag mal, du wirst doch bedroht und so, wie ist das denn eigentlich? Hast du Angst? Und so eine solche Sachen. So, dann sage ich so. Meinst du, das erzähle ich jetzt? Wenn ich Angst hätte, würde ich es nicht sagen. Wenn ich welche habe, ist auch blöd. Es ist so genau, was du sagst. Du willst den. Die Rechten können das riechen. Sag das ja auch nicht. Ich kann gar nicht noch bestätigen, dass das geklappt hat mit der Strategie. Aber also ich will hier an der Stelle anmerken, dass also die Moderatorin blendet Anja Reschke komplett aus und die Gender Balance innerhalb des Gesprächs verläuft ziemlich stark zugunsten der Männer. Und das ist Beweisstück Nummer 2738 dafür, dass es ein Patriarchat gibt. Wir haben ja vorhin gehört, dass eigentlich die Frauen ja auch viel schlimmer betroffen sind. Also ich glaube, das ist das Privileg und das ist den Männern gar nicht bewusst, wie privilegiert sie sind, dass sie dann doch irgendwie schlimmer betroffen sind oder so. Also, wenn du einfach Leuten weniger Angriffsfläche bieten willst, okay, hier ist, was du machst, okay. Du sorgst einfach dafür, dass deine Aussagen klar formuliert sind. Und wenn du einen Fehler machst, gibst du ihn zu und du machst einfach weiter. Ja, du sorgst dafür. Nicht. Ich glaube nicht, dass das hilft, wenn die Leute irgendwie da nur Chaos stiften wollen oder so. Man weiß es halt immer nicht. Aber bei denen wird ja auch immer alles vermengt. Da sind ja die Leute, die wirklich nur irgendwie Unsinn im Sinn haben, sind dann die gleichen Leute wie die Leute, die Kritik haben. Und das ist alles das Gleiche. Aber hinterher hat man dann ja wieder irgendwie im Faktenfinder einen Beitrag mit einem Anwalt von der AA-Stiftung oder so, wo dann drin steht so nach dem Motto, nee, wir wissen ja ganz genau, was richtige Kritik ist und das ist ja alles keine Kritik und wir haben nichts falsch gemacht. Und ja, aber weißt du, das sind keine Journalisten, die irgendwie politisch verfolgt werden von ihrem Regime. So, das ist einfach irgendwie, die bekommen Hitze ab von der Bevölkerung, von einem Teil der Bevölkerung. Okay, und ja, was willst du? Freu dich doch, dass Leute mit dir überhaupt interagieren. Dass du ja den Weg gefunden jetzt. Dann müssen sie einfach ein neues Volk wählen. Ja. Generell ist es, glaube ich, sehr wichtig zu erkennen, was da eigentlich hintersteckt. Und das, was Anja gesagt hat, ist ja ganz zentral, dieses mit Dreck werfen und irgendwas bleibt hängen. Genauso funktioniert es eben mit Desinformation. So, es wird die ganze Zeit, es wird so ein Grundrauschen, immer neue Sachen werden behauptet. Und ja, es ist alles hier, Leute, überall sind Trolle, so, dass dieser Imp und dieser Dorian und irgendwie Reconquista Germanica und so, na, ist schon was hängen geblieben, Irgend so ein Schlomo ist auch da, irgendwie Skeptiker, keine Ahnung, schon was hängen geblieben, ne? Wir haben so ein Grundrauschen, aus Jan Böhmermann mit drüber berichtet und wir haben so ein Grundrauschen aus unseren fünf verschiedenen Sendungsformaten, wo wir das gleiche Thema mal aufnehmen, weil das gerade irgendwie im Gange ist, so, na, schon was hängen geblieben, Arschgeigen, ey. Und wenn man auch nicht dagegen vorgeht, das ist dann eben das Schwierige daran, dann baut das aufeinander auf, ne? Dann irgendwann heißt es ja, wieso, der Gensing ist doch sowieso Linksterrorist, dann ist doch klar, dass der Faktenfinder das macht und als nächstes kommt das, weil die Sachen sind irgendwann gesetzt, das sind dann wirklich alternative Fakten, die geschaffen werden. Daraus entsteht eine alternative Realität. Das sieht man ja schon, wie sich Teile der Gesellschaft wirklich abkoppeln, weil die sich so in ihren eigenen Kosmos da zurückgezogen haben. Und deswegen muss man dem widersprechen. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Und dass das, ich kann da immer nur wieder sagen, dass es für mich das große Glück ist, dass es eben nicht so eine Antisemitismus. Ja, aber euer Faktenfinder spricht für sich selbst. Also da braucht man überhaupt nichts erfinden oder zudichten oder so. Politische Verschwörungstheorie-Komponente hat, so, weil ich glaube, das ist eben auch ganz übel und da gibt es genug Leute, die das gerne aufgreifen auch und von daher habe ich da eigentlich noch Glück und es ist dann eigentlich schon teilweise auch spannend für mich, das zu beobachten, ne? wie die Mechanismen sind, denn du kannst ja sehr genau auch schauen auf Twitter, wie werden solche Kampagnen aufgebaut. Dann gibt es einzelne Profile auf Twitter, die haben so eine Scharnierfunktion zwischen richtig Gosse und aber dann so langsam größeren Medien. Die werden dann halt, da folgen dann eben auch größere Journalisten. Und du siehst das an der Themensetzung der Zeitung, dass sie diesen Profilen folgen. Ja, man sieht das an der Themensetzung von eurem Faktenfinder, dass du einen Antifa-Hintergrund hast. So, dann, ich komme da nicht klar drauf. Also, das ist echt ein Level an Selbstwahrnehmung, die schiefläuft, meine Güte, ey. Und das ist das Eigentliche. Außerdem ist es doch so, dass bei den größeren Nachrichtenzeitungen ist es doch schon länger so, dass sie sich oftmals Ideen holen von halt so Gerüchteblogs, die eigentlich absolut nicht ernst zu nehmen sind und sich dann dort eine Story angucken und versuchen, noch ein bisschen mehr hinterher zu recherchieren und das dann auf die Themenagenda sozusagen kommen. Also das ist nichts Neues, dass da eine Nahrungskette von wirklich den unseriösesten Quellen nach oben dass es da also ja eine Treppe gibt, wie du sozusagen in einem Gossenblock Nachrichten einreichen kannst und das später dann in Zeitung XY erscheint. Ja. Also das ist eine Medienstrategie, wozu es sogar auch Handbücher gibt, wie man denn die Leute so manipulieren kann, damit man die Nachrichten halt traden kann nach oben. Ich sag nur kleiner 3, ne? Mit der Chefredakteurin, die jetzt auch irgendwie da die Tagesschau online Chefin ist. Und da werden aber sicherlich niemals irgendwelche Narrative von kleiner 3 jetzt in die Tagesschau wandern. Niemals nicht. Niemals, ja. Hier, Trust Me, I'm Lying, Confessions of a Media Manipulator by Ryan Holiday. Da schreibt er ziemlich gut, wie das mit dem Hochtraden geht, von halt Gossenblogs zu ordentlichen Nachrichten sein. Ja, ich glaube auch, das, was er gerade meinte, sind wahrscheinlich so Leute wie Don Alfonso. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, aber nochmal, Confessions of a Media Manipulator von Ryan Holiday. Ziemlich sehr gutes Buch, tatsächlich. Ja. Problem, ne? Dass sie wirklich, dass die es schaffen, dass sie Themen sich ausdenken im Netz, sie da irgendwie anfüttern durch Desinformation, durch wirklich Falschmeldung und dadurch schaffen sie es, Themen zu setzen in der großen Öffentlichkeit. Ich finde es sehr, sehr, sehr bezeichnend, dass hier 3 Kolleginnen und Kollegen von der ARD jetzt stellvertretend sitzen. Aber es letzten Endes ja tatsächlich, eines haben wir wirklich gemeinsam. Wir haben unterschiedliche, wie soll man sagen, wir symbolisieren unterschiedliche Feindbilder natürlich, aber irgendwo eint uns auch, ne, wir sind deins, wir sind eins. Ne, wir sind, letzten Endes geht es ja nicht um dich. Es geht nicht um dich. Es geht schon gar nicht um mich. Nee, auf gar keinen Fall. Es geht um deine Tochter. Ja, sondern um die wir Tochter. Repräsentieren sozusagen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir repräsentieren die Eliten den Feind. Und weil es natürlich schwer ist, so ein amorphes Gebilde, so ein Logo anzugreifen wie die 1 oder GEMA-Gate. Oder die ARD oder den Bayerischen Rundfunk, Westdeutschen Rundfunk, ne, das verfängt nicht. Und vor allem dagegen hat man keine Chance. Haben die erkannt, es ist sehr viel effizienter, sich einzelne Bausteine, einzelne Personen aus diesem Gebilde rauszugreifen und zur Zielscheibe zu machen und abzuschießen, weil damit destabilisiert man das System zwar durch kleine Nadelstiche, aber letzten Endes noch sehr viel mehr, als wenn man versuchen würde. Und wenn ich erst mal weg bin, wenn der Gutjahr erst mal weg ist, dann fällt ihr alles zusammen. Genau, ja, und vor allen Dingen, was das auch wieder für so ein Ding ist, so, ja, Leute, hört mir mal zu, ich erkläre euch genau, wie das ist. Die kleinen Nadelstiche hier, und da setzt die an, und dann geht das Fundament kaputt, und als nächstes setzen die sich im Internet zusammen und erfinden Fake News, die sie dann auf die Agenda bringen, ja? Ja, diese mittleren Accounts, die bringen das dann raus, und dann wird das irgendwo weiter verteilt, und andere Journalisten. Aber wenn andere Leute erzählen, dass Deutschland irgendwie gar nicht der Rechtsnachfolger des Reiches ist und die Personalausweise ungültig, die sind natürlich Verschwörungstheoretiker. Aber wenn ich mich hinstelle und sage, ja, da gibt es so eine kleine Gruppe von einflussreichen Twitter-Accounts, die ganze Presse in Deutschland an der Nase rumführen, wer macht denn dann eigentlich seinen Job scheiße? Wenn er sich von so einer Fake News an der Nase rumführen lässt, lieber Herr Dingsbums. Es ist ein sehr guter Punkt. Also auf wen fällt denn das Gewicht, wenn er auf Fake News Accounts reinfällt als Journalist? Also, auf die Juden. Die Juden sind schuld. Die postmodernen Juden der Frankfurter Schule haben uns die Schokolade geklaut. Adorno sagte schon, make Miley twerk. Nee, Alter, echt. Die große, amorphe ARD anzutreten. Und das ist, glaube ich, etwas, was, weiß ich nicht, also viele nicht kapiert haben, auch aus meinem eigenen Beritt, dass ja, wie gesagt, das ist kein Privatproblem, sondern das ist eins, das ist sehr viel größer und das ist genau, wie du gesagt hast. Ich bin seit einem Jahr in der Reconquista im Discord-Server unter einem falschen Namen, weil ich genau eben weil ich wissen will, wie arbeiten die, funktionieren sie, wie. Erinnert ihr euch noch an den Prozess gegen hier die NPD, das Verbotsverfahren, ja, was nicht durchgegangen ist, weil zu viele V-Leute da waren? Ich ja, glaub, die gleiche Scheiße habt ihr bei eurem komischen Reconquista-Bait auch. Also ich meine, inwieweit stachelt er die ganze Sache denn selber vielleicht sogar an, damit er da irgendwie journalistisch da sein Kapital draufschlagen kann? Ja, also ich finde das höchst fragwürdig. Militarisieren die sich auch immer mehr. Vor unseren Augen kriegt keiner mit in so einer Parallelwelt. Und das halte ich für wahnsinnig gefährlich, weil eben diese kleine Nadelstiche. Das ist ein ziemlich ernsthafter Vorwurf. Wie also, militarisieren dich? Kaufen die Kriegswaffen? Oder tun die ihre Twitter-Accounts mit Tarnfarben einkleiden? What a nice shitposting. Nee, aber das ist halt ein wirklicher Punkt. Also Militarisierung, da verstehe ich eher darunter so, ich weiß nicht, ja, taktische Schutzkleidung kaufen und ja, so Kram. Ja, und, naja, aber bei, also ich würde schon sagen, dass ein paar von der identitären Bewegung da schon irgendwelche Wochenendausflüge machen, wo sie irgendwelche Leibesübungen da irgendwie machen so und sich unter irgendwelchen Bannern hinsetzen und so ein Kram. In Anführungszeichen. Ja, da gab es doch mal aus Frankreich da dieses Video, wo man Ibela im Wald gesehen hat, wie sie Hampelmänner machen und so und dann so aufgestellt. Ibela im Wald, die Hampelmänner machen, das sind doch schon Hampelmänner. Ja, dann sollen die halt ein bisschen Counter-Strike im Wald spielen. Wo ist denn das Problem? Ja, aber weißt du, so dieses... Ja, das ist nicht verboten, aber wenn wir jetzt über Militarisierung unterhalten, dann würde ich eher so ein Beispiel bringen, als irgendwie von wegen, oh, ich bin auf so einem Discord-Server. Ja, da hast du so recht, aber darüber redet der ja nicht. Ja eben, deswegen kritisiere ich das ja auch. Ja, aber weißt du, so stell dir vor, es ist Meme-Krieg und keiner geht hin, weißt du, so was ist da los? Wenn du mir schon nicht helfen willst, dann tu es doch, um dein eigenes Haus zu retten, symbolisch diesen Leuten zu helfen, weil denen gelingt das nach und nach. Und eines, da verstehe ich also viel. Ihr tut viel mehr dafür, als die jemals könnten. Nicht aus unserer eigenen Zunft. Selbst wenn sie mich für einen Kotzbrocken halten oder mit dir nicht klarkommen oder deine Kommentare irgendwie politisch vielleicht nicht so richtig sind. Das Ding ist doch, das färbt doch ab. Jeder Volontär, der sieht, aha, so ist das. Also wenn ich in Anführungszeichen eine Haltung zeige oder wenn ich, wie soll man sagen, auch in etwas härtere Recherche mache, nicht einfach nur von der Pressekonferenz berichte, dann gerate ich ja auch in diesen Strudel, dann könnte ich mich ja selber auch zum Feind machen und dann sehe ich, okay, wie geht's denn Patrick denn jetzt oder der Anja und so weiter? Und ich kriege dann mit, nicht so toll. Und will ich mir und meiner Familie das antun? Eher nicht. Kriege ich genug bezahlt? Naja, geht so. Ja, da könnte man jetzt ganz lange drüber erklären, was es da alles für Probleme gibt im Journalismus mit Zugang und so, gerade zu irgendwelchen Politikern. Und in Amerika gab es ja auch ganz starke Beispiele mit dem Irakkrieg, mit diesem ganzen Embedded und diesem ganzen Zeug. Alles Sachen, die richtig wichtig sind und nicht irgendwie von wegen so, ja, hier mein Twitter-Account oder ich muss jetzt hier mal ein paar Leute blocken oder irgendwo Discord, irgend so ein Scheißdreck. Also wenn das die Leute, wenn das die Fragen sind, die Leute in ihrem Volontariat irgendwie stellen, von wegen kann ich mein vorgefertigtes Bild über die Gesellschaft hier auch schön verbreiten, ohne dass sich mir irgendeiner hinstellt und sagt so, ja, tut mir leid, ich sehe das ein bisschen anders oder so, dann sollen sie sich einen anderen Beruf suchen. I think it's important to recognize that harassment is, as someone has mentioned, not just what is legal and illegal. Harassment is threats of violence, but it's also the day-to-day grind of you're a liar and you suck, making all of these hate videos to attack us on a regular basis and the mobs that come from those hate videos. Me, me, me, me, me, me. Das Ding ist halt, er redet hier auch von Gefühlen. Also alter Schwede, ja. Mann. Ja. Ich liege Donnerstagabends immer in meinem Bett und überlege mir so, ob es der Anja wohl gut geht. Ich hoffe, dass da nicht wieder zu viele Frosch-Accounts dabei waren heute. Ich hab halt einfach drei Tweets, die Anja Reschke getaggt haben und ich da sofort bereit bin zu White Knighten. Einfach sofort. Sofort. Alter, was ist da los? Und ich glaube, so schleichend gewinnen die. Und was, wo könnte man da ansetzen? Also wenn ich beobachte jetzt, Patrick wird da jetzt massiv angegangen, so auf Twitter. Ich kann nicht alles beurteilen und so weiter. Was würde denn in so einer Situation helfen, sich einzumischen? Ich glaube, also im ersten Schritt hilft das, glaube ich, schon, sich einzumischen. Ich glaube, es hilft vor allen Dingen, das dann genauer zu analysieren, was da eigentlich passiert und sich das auch im Ganzen anzuschauen. Also nicht nur jetzt. Also die erste Hilfe ist sozusagen wirklich dann auch mal Counterspeech zu machen, und das hat sich auch, finde ich, deutlich verbessert. Also das ist meine Wahrnehmung und Beobachtung, dass bei Twitter inzwischen sich die Kräfteverhältnisse wieder etwas verschieben, dass es nicht nur im Hass versinkt, weil das eine Zeit lang, habe ich gesagt, ich kann es eigentlich gar nicht mehr nutzen. Es ist nur noch Unsinn, es ist nur noch Hass und Gepöbel. Es gibt mehr Leute, die sich da inzwischen äußern. Ich finde immer die Frage nach der breiten Wirkung, ich kann das nicht wirklich beantworten. Ich mache dann öfter mal den Test, dass ich Nachbarn frage oder Bekannte so, sag mal, hast du davon schon mal irgendwas gehört, so wenn man sich so unterhält? Und die meisten haben davon noch nie was gehört, noch nie. Ja, ich frage in Syrien meine Nachbarn, hast du schon mitgekriegt, dass hier Krieg ist? Und die meisten von denen haben noch nie was davon gehört. Also wenn ich so ein Feedback kriege von den Leuten um mich herum, könnte es dann vielleicht eventuell sein, dass es gar nicht so wichtig ist, wie ich irgendwie denke, eventuell. Ja. Also wenn der Faschismus hier wirklich direkt vor der Ecke steht, würde ich doch denken, dass meine Nachbarn da schon mal von gehört haben. Ja, das Problem ist riesengroß, und aber irgendwie so der klassische Test, dass du einen random fragst und er nichts drüber weiß, und aber das Problem ist verdammt groß, gell? Also voll, also... Gamergate sind nur 300 Leute und sie haben Donald Trump und die Alt-Right erschaffen. Ja. So, ich glaube, dass diese Twofer-Kreise in den USA, was die da machen über YouTube und so, das ist viel professioneller, das hat viel mehr Reichweite als Twitter in Deutschland. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Twitter-Kampagnen und so weniger darauf abzielen, wirklich eine Breitenwirkung in der Bevölkerung zu erzielen, sondern es zielt. Professionell, das ist so hier irgendwie Wetterkanal-Level irgendwie, was die machen. Also, das ist ein Studio haben, aber ein Studio halt irgendwie. Mit halbwegs vernünftigen Ausleuchtungen und Videokamera und einem charismatischen Typen, der irgendwas erzählt. Zielt auf die Multiplikatoren ab, dass man eben Journalisten beeinflusst. Und dass man Relevanz simuliert, genau das, was du auch gesagt hast, Anja, dass viele Redaktionen schauen da drauf und denken, okay, das hat so und so viele Retweets, das muss ja wichtig sein. Und das sind ach, Bullshit. Viele besorgte Wer Bürger. Denkt so? Und ja, die Reuters-Redaktion, weißt du, die sitzen alle da und gucken Alex Jones den ganzen Tag und daraufhin machen sie dann Meldungen. Wer denkt so? Okay, was soll das, Alter? Wenn man nach Retweets gehen würde, okay, dann würden wir eigentlich in der Welt leben, wo die ganze Zeit irgendwelche Worldstar-Videos rumgepostet werden, irgendwelche, keine Ahnung, Minecraft-Videos, ja, irgendwelchen Scheiß, weißt du, so Kätzchenbilder, Alter. Und das Bild mit dem Typen, der sich umdreht und den beiden Frauen. Ja, was ist da los? Die meisten Likes heißt, das ist was Wichtiges, da ist was dran. Alter, so denkt doch kein Mensch, Alter. Und das ist halt einfach Unsinn. So, das ist ganz gefährlich. Man darf sich auf keinen Fall von Social Media da blenden lassen. Und das ist eher meine Vermutung, dass es in Deutschland eher in diesen Multiplikatorenkreisen tatsächlich passiert. Und bei Richard war es dann ja eher wirklich auch im US-Markt. Und da ist diese YouTube-Geschichte. Also ich würde ja sagen, man darf sich auf keinen Fall von der Republika blenden lassen. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass großartig die Gefahr besteht in Deutschland, dass Journalisten irgendwie ihren Twitter-Account öffnen und alles, was da steht, irgendwie gucken, wie viel Retweets das hat und das dann irgendwie rausposaunen auf ihrem Faktenfinder oder so, sondern eher die Gefahr, dass beschissene Republika-Vorträge da irgendwie mit von wegen, ja hier, der IS ist ja nur ein CIA-Projekt oder so ein Kram, was wir da in der Vergangenheit schon gehabt haben. So, da mache ich mir eher Sorgen, dass das seinen Weg findet in eure Rundfunkbeiträge und eure Zeitungen und so. Gamergate wurde von der CIA inszeniert. Viel, viel professioneller. Aber ich glaube, dass wir darauf ich kann es jetzt nur für unsere Häuser sagen, überhaupt nicht vorbereitet sind. Also, dass es gibt einzelne Leute, die das wissen, die sich damit beschäftigen, aber in den allgemeinen Redaktionen wissen das die meisten nicht. Und ich muss zum Beispiel. Sind die Leute einfach so faul oder so wenig interessiert am aktuellen Geschehen, oder warum ignorieren die das Netz? meine Redaktion kann das schon nicht mehr hören, weil ich es schon 8000 Mal erzählt habe, aber in deinem Reconquista Germanica oder in dem, was dann Reik anders gemacht hat, tauchen ja zwei Typen auf, die auch zum Beispiel 2 Jahre vorher schon angerufen haben bei der großartigen Aktion Sag's mir ins Gesicht der Tagesschau, wo die Tagesschau sehr stolz ist, dass man sich sozusagen, das war eine Aktion, man setzte sich hin und Anrufer konnten über Skype anrufen und einem sagen, was sie doof finden an einem. Also es ging echt darum, trauen sie sich, die Hass-Speech auch ins Gesicht zu sagen. Das machen sie natürlich so nicht, aber es waren grundsätzliche Fragen an die ARD oder beziehungsweise an die Tagesschau. Das wurde auch als Erfolg gezählt hier. Ich habe das mal mir damals schon aus Spaß angeguckt, in der einen Stunde, in der ich da saß und eben ungefähr, ich glaube, 14 Leute oder so per Skype angerufen hatten, sind alleine 10, die eigene YouTube-Kanäle haben und nichts anderes gemacht haben, als das, also unser kurzes Gespräch und teilweise war es nur eine Minute genommen und das benutzt, um Traffic auf ihren YouTube-Kanal, und zwar natürlich mit die Lügen der Anja Reschke, hier so dreist sie, lügt sie, macht sie, keine Ahnung, so diese ganzen Nummer, das kannst du da eingeben. Das heißt, das ist im Prinzip, das kannst du vergessen. Was willst du denn mit so einer Aktion bezwecken? Das heißt, du machst jetzt eine Stunde, da setzt sich dann also Kai Kniffke, der Chef der Tagesschau, und ich und noch da andere hin und reden dann mit Leuten, die ja nichts anderes im Sinn haben, als nur ihre Hater-Netzwerke zu speisen und mit der Adelung der Tagesschau oder meinem Namen oder seinem Namen irgendwie da Traffic hinzukriegen. Das ist wirklich Schwachsinn. Darf ich fragen, für wie geil sich Frau Reschke eigentlich hält? Ja, dass ihr Name auf YouTube, ja, dass die Leute ihn auf YouTube eingehen. Ja, ich wollte schon immer wissen, ob die Reschke lügt. Ich gebe mal Reschke lügt ein. Oder was? Ja. Oder ich habe diese Sendung gesehen. Ja. Die einzigen YouTuber, die ich erkannt habe, waren irgendwie halt dieser Übermensch-Heini da. Aber die anderen Leute, da bei den anderen Leuten waren total vernünftige Leute dabei, die versucht haben, mit Frau Reschke zu diskutieren. Da hat sie immer nur gesagt, zu Funk kann ich gar nichts sagen, Aber und wenn da mal was Kritisches war, dann wurden die Leute rausgekickt. Das war auch ein Ding, okay? Und noch ein ganz kurzes Ding dazu von meiner Seite aus. Hier dieses Sag's mir ins Gesicht Ding. Das hat sich bei mir so ins Gehirn gebrannt. Der letzte Anrufer, okay? Der allerletzte Anrufer war irgend so ein alter Typ, okay? Und er hat einfach dann gesagt gehabt, hier, so, der wurde gefragt, ja, wie soll man damit umgehen, so mit all dem Hass im Netz? Dann sagt er halt irgendwie dickere Haut haben. Und Anja dann so, nee, da widerspreche ich ihn. So, was willst du denn jetzt kommen? Ja, so, das ist irgendwie charakteristisch für dieses ganze Projekt. Du stellst es auf die Beine, um nur irgendwie Leute, die dir irgendwie entgegenkommen, da, ja, alle als Hater zu bezeichnen, ja, machst es da, hast dann Leute, die dir da helfen und dich unterstützen darin, so suchst dir dein Bild zurecht und dann bekommst du mal eine sachliche, zentristische, gute Antwort, ja, und dann sagst du so, nee, passt mir nicht ins Konzept, nein. So, bitte, Alter, nee, guckt euch halt mal selbst nochmal das Zeug an. Damals hat er aber auch Oliver Janich angerufen, deutscher Journalist, Buchautor und Klimaskeptiker. Vorsitzender der Partei der Vernunft und er vertrat im Jahr 2010 Verschwörungstheorien. Da habt ihr es. Solche Leute rufen da an. Nee, aber jetzt mal ganz unabhängig davon, warum sollten die Leute das nicht selber uploaden auf YouTube, wenn sie dort anrufen und sich mit ihr unterhalten? Die machen das nur, um Traffic zu generieren. Ja, und warum macht ihr das? Wegen Dialog und Traffic, oder? Ja. Also, die ARD muss ja keinen Traffic generieren, bei denen gibt es ja immer gleich viel Geld. Ja. Guck mal, und vor allem, wenn sie wissen, was das für einen Effekt haben wird auf Leute, wenn sie wissen, dass das so, wie sie das ja gerade darstellen, so ganz perfide ist, hier, die freuen sich hier so Schadenfreude, ja, warum macht man das dann nicht irgendwie besser, weißt du? Warum nicht? Warum macht man nicht einfach nur ein written statement zu den Fragen, die eingeschickt werden? Das wäre doch viel klarer und besser, anstatt dieses pseudo-intellektuelle Ding von wegen hier, sag's mir ins Gesicht, kannst du es mir ins Gesicht sagen? Ja, kannst du. Okay. Das sieht man vor allen Dingen auch mal wieder, dass die Leute das, also überhaupt der Sinn und Grund von diesem Kram. So auf der einen Seite beschweren sie sich von wegen, ja, das sind alles so schlimme Hater, und dann waren es aber im Endeffekt keine so schlimmen Hater, sondern was als Leute, die einen YouTube-Kanal haben und irgendwas dazu zu sagen haben. Und das ist dann vor allen Dingen auch noch immer alles wieder in deren Augen irgendwie alles aus dem gleichen Grund oder was. Die Leute sind alle gleich, die haben alle die gleiche Motivation dahinter und so. Das sind nicht einzelne Personen, die unterschiedliche Gründe haben, was sie da irgendwie und warum sie da anrufen und was sie da wollen, weil auch wieder der Holger hier von Fernsehkritik TV da angerufen hat. Oder hier halt eben der Impf und Dorian mit dieser Funksache und so. Es sind alles unterschiedliche Gründe, warum man da angerufen hat. Aber bei denen ist es jetzt wieder alles irgendwie eins und vor allen Dingen auch irgendwie, das hat ja überhaupt nichts gebracht, weil wir wollten ja irgendwie mit unseren Kritikern reden und hinterher haben nur Leute angerufen, die uns auch kritisieren, aber das haben wir dann abgeblockt und die haben hinterher ein YouTube-Video drüber gemacht und uns gewagt, irgendwie zu sagen, wie das Ganze abgelaufen ist. Und ja. Oh mein Gott, jetzt geben wir den Reichweite und also generell sollte man auch sagen, dass ein Erkennungsmerkmal eines Untermenschen ist, dass er einen YouTube-Account hat und dass solche Leute natürlich dort auch nicht anrufen sollen. Also das wollten wir auch nochmal feststellen. Also, das weiß aber keiner, ja? Das weiß keiner und niemand macht sich die Mühe, danach zu gucken. Dann ja, ich kenne also Hagen Grell war das wahrscheinlich, Oliver Janich. Genau. Das sind so genau, die üblichen. Genau, die haben mich der Übermensch auch auf und Dorian der Übermensch. Alle gleich, alles die gleichen Menschen, alle aus den, mit der gleichen Motivation, mit den gleichen Zielen, alles so kann man alles abtun. Richtig, das ist mir anschauen, aber genau. Der Witz ist tatsächlich, Moment mal, der hat jetzt gerade hier wirklich ernsthaft Oliver Janich, Hagen Grell und Dorian miteinander verglichen. Ja, er nicht, aber sie quasi. Also ich meine Hagen Grell und Oliver Janich, okay, das kann man ja noch weitestgehend irgendwie verstehen, aber wow. Vorgestern. Wow. Ich habe gerade nochmal nachgesehen. Ich habe das Leben ist so irre und deswegen bin ich Journalist geworden, weil das Leben echt manchmal Drehbücher schreibt, die kannst du dir nicht ausdenken. Und ausgerechnet jetzt wirklich einen Tag vor dem Jahrestag von Nizza habe ich meinen großen Showdown eben mit den gesagten Herren und Damen und vor allem dem Kopfverlag vom Kölner Landesgericht. Das sind genau diese Dinge. Nur, die haben uns echt am Schlawittchen, weil sie diese Netzwerke beherrschen. Die wissen ganz genau, welchen O-Ton, welche Triggerworte sie brauchen. Und sie wissen genau, ich meine, ich bin ein wunderbarer Platzhalter und das ist so toll, weil ich habe in Amerika studiert, hast die Anti-Amerikaner. Du hast die Neonazis, die auf meine jüdische Familie anspringen. Du hast sogar die Friedensbewegung dahinter, weil sie sagen, naja, wenn das stimmt, dass das nur inszeniert war und der Herr Gutjahr da abkommandiert worden ist. Aber frag nochmal, wer ist denn dann jetzt Jesus? Gensing oder gut, ja. Wer passt denn am besten als Opfer für die Mobber? Habt ihr vielleicht beide das gleiche Problem? Ja. Dann wird damit ja der nächste amerikanische Angriffskrieg sozusagen eingeläutet. Und dann hast du die absurde Situation, dass du tatsächlich eine strickende Friedensaktivistin neben dem Springerstiefel tragenden Neonazi mit neben einer Glatze hast und die gemeinsam also auf mich draufschießen und sagen, wow, irgendwie ja fuck, genau. Wenn Leute aus so unterschiedlichen Lagern mich kritisieren würden, würde ich mir Gedanken machen. Aber das scheint in deinem Schädel nicht zu funktionieren. Und das ist so absurd, aber da sind wir gerade. Und ganz ernsthaft, ich weiß natürlich, die sind die Lautesten, die sind nicht die Mehrheit. Nochmal, mir geht es nicht um die einzelnen Leute, die damit verdienen und bei YouTube groß abkassieren, weil sie mit ihren Thesen natürlich auch sehr viel Werbung machen und sehr viel Aufmerksamkeit. Der soll mal Weltraumaffen schauen, Alter. Guck mal, Leute, also es wird doch eh alles demonetarisiert, ja. Was irgendwie kontrovers ist. Was erzählt er für ein Blödsinn? Das auch und vor allen Dingen, ich meine, das, was er jetzt hier gerade gemacht hat, ist ja auch, kann man auch sagen, so ja, und dann hat er gut ja gesagt, die verdienen Geld damit. Ja, also ich muss dazu jetzt auch nochmal einen Hackpunkt machen. Der hat ja jetzt so viele Punkte rausgehauen, das ist ja wirklich unglaublich. Vor allem eine Sache, die mir aufgefallen ist, er hat sich darauf berufen, dass irgendwie Teile seiner Familie jüdisch sein sollten und da würden Leute attackieren. Also das habe ich bis jetzt noch, ich habe schon sehr viel Shitposting über den Gutjahr gesehen, aber das ist das erste Mal, dass ich höre, dass er irgendwas mit dem Judentum zu tun hat. Ja, also, es steht auf seiner Wikipedia-Seite. Wenn er proportional angegriffen werden würde, da würde ich jetzt einfach mal bezweifeln, dass das der Fall ist, ja. Weil das hat mich jetzt wirklich überrascht. Aber es steht auf seiner Wikipedia-Seite. Also. Mir geht es um diejenigen, die das anschauen und nach schleichend tröpfelt dieses Gift in die Gesellschaft, dann wird ein Buch draus gemacht, in meinem Fall sogar zwei Bestseller vom Kopfverlag in den Spiegel-Bestsellerlisten innerhalb, also im Moment gerade, ich weiß nicht, auf Platz 3 oder Platz 4. Ja, und dann hat die Zoe Quinn ein Buch geschrieben und jetzt, gibt's noch irgendwie Killer Normies und so ein Kram, ne? Wenn man die aus unserem schönen Gamergate irgendwie Profit schlagen, die ganzen Heinis. Und dann, liebe Leute, hat das nichts mehr mit dem Netz zu tun, dann ist das nicht nur so eine virtuelle Geschichte, die mal irgendwie so am Rand und ja, gut, ja, sind ja selber schuld, wenn sie im Internet sind, sondern dann ist das, manifestiert sich das wirklich in unseren Nachbarschaften und vor unserer Haustür. Merde, die Russen kommen! Unseren Schulen. Und ich weiß nicht, ich rede mir den Mund fusselig und sage, Leute, es kommt mit Ansage. Sagt in fünf... Ja, was ist denn jetzt S? Dass die Leute meinen, du warst bei zwei Sachen irgendwie und... Das Vierte Reich, Chris. Das Vierte, ich spreche es jetzt aus, das Vierte Reich, er hat doch recht. Okay. Das wartet doch um die Ecke. Auf uns alle. Die YouTube-Monetarisierung wird das Vierte Reich bringen, stimmt. Genau. Fünf oder in 10 Jahren nicht, ihr wusstet von nichts. Was? Geil. Bitte, habe ich zu viel versprochen. Ich hab's durchschaut, so. Ich hab's durchschaut. Ich weiß, es macht auch ihr Schabschaber. Sagt hinterher nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Er und Miro und Baraka, das sind die einzigen, die Bescheid wissen. Ich versuche ja noch so ein bisschen Nutzwert hier zu generieren für die Journalistinnen. Manchmal Journalisten, ist es auch scheiße, ja. Early Adapter zu sein. Ja. Von was? Ja, wir bitte, auch mal. Computer im Jahr 2018. Early Adapter. Die Dame ganz rechts sagt jetzt wirklich, ja, sie will mal ein bisschen Nutzwert schaffen. Das finde ich gut, weil die sind ja nur am Bitchen und sich beschweren und sagen überhaupt nichts von irgendwie Gehalt. Vielleicht kitzelt die Dame jetzt mal ein bisschen was Gehaltvolles aus den Herren heraus. Ich sieht trotzdem gnadenlos aus. Was würdet ihr Kolleginnen und Kollegen empfehlen, die auch sich solchen Anfeindungen im Netz ausgesetzt sehen oder die das vielleicht in Zukunft erfahren werden? Was tun? Also ich finde jetzt mal ganz grundsätzlich, auch vor allen Dingen, wenn ich dir zuhöre, ich finde, es geht nicht. Ja? Es geht gar nicht, dass wir als ARD also gemeinsam angegriffen werden, auch wenn das einzelne Leute sich rausgepickt werden und du den finanziellen Schaden damit hast, um das mal ganz kurz. Das geht überhaupt nicht. Ja? Ich muss bei aller Fairness sagen... Welcher finanzieller Schaden? Ne? Welcher finanzieller Schaden? Überall eingeladen zu werden, um über die Thematik zu reden? Über welchen finanziellen Schaden geht es? Ja, das 35.000 Euro hat er gerade in den Raum geworfen. Ja, worum geht's da bitte? Ja, weiß ich nicht, aber das wäre auf jeden Fall der Schaden. Der klopft nach sich einem Jahr mit. Und sehr viel, ja. Kann man sagen, Rütteln hat der BR mir 6.000 Euro überwiesen. Es deckt ja. Nicht alle Kosten. Ist, nee, also das... Wie das, ist denn der Mensch, der Assistent von welchem? Ja, warten Sie mal ganz kurz. Also das mal ganz grundsätzlich, und das ist ja auch, selbst wenn du freier bist und nicht eine ARD oder sonst irgendwas, das geht halt nicht. Also da muss man irgendwie überlegen, ob man da auch, weiß ich nicht, das ist ja, letztendlich bist du ja genauso, oder ist man ja genauso Opfer von Bedrohung oder Kriminalität, da muss man an den weißen Ring oder wir müssen neue Netzwerke dafür gründen oder dafür Solidaritätsfonds oder keine Ahnung, muss man sich jetzt irgendwas ausdenken. Das macht also eines. Jetzt geht ja die meisten Menschen gar nicht juristisch, das ist ja dann schon viel weiter, was du machst, so dass du Kosten hast, sondern in erster Linie ist es ja mal, das erwischt dich und ich erlebe das auch. Anja, was soll man tun? Kollegen, die das noch nicht hatten, plötzlich von sowas heimgesucht werden und ihre einfach nur mal einen Beitrag, den sie gemacht haben, da so zerrissen wird und das haut dich aus den Schuhen, weil du ja eigentlich Journalismus machst, um irgendwie die Leute zum Nachdenken, vielleicht auch mal zu einer Kritik oder so zu bewegen, aber nicht, um irgendwie da fix und fertig gemacht zu werden und deinen Grund und Boden. Und wir müssen wirklich viel mehr auch gerade die jungen Journalisten darauf vorbereiten, dass das kommen kann und dass du kannst, ich weiß nicht, man kann sich immer nur einreden, dass das auch nicht alle sind so. Aber ich gebe dir natürlich recht, das ist jetzt in deinem Fall, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, wenn es natürlich von so bis in die Spiegel-Bestsellerliste und wir sind bei Büchern, dann wird es wirklich schwierig. Aber wir müssen uns da schon besser... Ja, also meinetwegen nennen wir dieses Ding vom Kopfverlag ein Hitpiece. So, könnt ihr auch gut irgendwelche Hitpieces machen. Wo sich dann die Leute hinterher drüber aufregen. Und dann aber sowas würde doch, da die Öffentlich-Rechtlichen würden doch niemals ein Hitpiece schreiben. Also. Naja, ich sag nur hier diese Doku von Raik Anders. Mach mir ein Wurstbrot-Schlampe, oder wie hieß das? Mach mir ein Sandwich, glaube ich. Genau, mach mir ein Sandwich-Schlampe, das Hitpiece gegen Gamergate. Besser aufstellen und sagen, was passiert da gerade und da hingucken und das auch einordnen, weil das ist wie so eine wabernde, ungreifbare Bedrohung, die wir so geschehen lassen. Und das ist nein, das ist eine wabernde, ungreifbare Bedrohung, die ja hinwegleitet. Seht ihr mich an, war das ein Zitat von Goebbels, der das genauso formuliert hat? Meine Fresse, Alter. Ich find's geil. Reschke, Alter. Du hast es drauf. Nee, das ist, glaube ich, gefährlich. Also eine Komponente ist ja, sind natürlich auch die Netzwerke, wo ja auch gerade sehr viel passiert, dass die Plattformen einfach auch politisch stärker jetzt unter Druck geraten auf EU-Ebene. Das ist auch völlig, das ist eine Komponente. Ja, wir wollen schon unsere Politik hier gerne in die Plattform reinkommen haben, damit die dann auch unsere Politik vertreten. Aber das ist alles total seriös, was wir machen, und das ist Journalismus und das muss man ernst nehmen und wir sind objektiv. Das muss passieren, weil Facebook hat im Prinzip die Infrastruktur bereitgestellt für den Aufstieg einer autoritären Bewegung. Die konnten darüber ihre, das ist jetzt nicht die alleinige Ursache, aber es hat es sehr begünstigt. Putsch durch Facebook. Putsch durch Facebook. Eine Frau spricht von einer wabernden, undefinierbaren Bedrohung und er redet vom Faschismus, der eine durch autoritäre, Facebook kommt. Nee, das ist noch nicht mehr der Faschismus, es ist eine autoritäre Bewegung. Das würde man sagen, Dinge, wegen Dingen. Wisst ihr noch, wie der Erste Weltkrieg gestartet wurde, weil da das Profil von einem Politiker entfernt wurde? Ja. das war voll hart, Alter. Facebook Sarajevo, Alter, was ist da los? Ja, es war bei Gesichtsburg. Nee, Alter, aber weißt du, auf die Frage, was soll man tun, ja? Lead by example, Alter. Oh, Mann, und hör auf, so eine Memme zu sein, Alter. Und vor allen Dingen, nee, glaubt mir, Leute, wisst ihr, was das Problem ist? Dieses Facebook, aber jetzt Europa kommt und Europa... Wir können mal checken, ob der Gut ja auch bei der Erschießung von Franz Ferdinand dabei war. Ich glaub schon. Der war bestimmt dabei. Guckt euch mal die Ohren von dem an. Ja. Und aber sein Charakterdarsteller, weil ich glaube nicht, dass es ihn wirklich gibt. Ich glaube, dass es ein Laiendarsteller ist. Das ist ein gesellschaftliches Konstrukt manifestiert. Hat er sich nicht vorhin auch auf die Universität Bielefeld berufen? Ja. Was ja sehr hilft, ist eben auch juristisch vorzugehen. Von daher... Ja, das denken sich alle anderen Leute auch. Wie oft stehe ich schon morgens auf und steige in die Bahn ein und denke mir so, ja, ich müsste mal juristisch vorgehen. Ist es, glaube ich, wäre sehr wichtig, wenn es so eine Art in der ARD zum Beispiel auch jemanden gibt oder mehrere Leute gibt, die darauf spezialisiert sind, solche Sachen auch sehr offensiv anzugehen, dass man da eben nicht immer sehr lange wartet. Ja, aber wovon redet ihr denn jetzt schon wieder solche Sachen? Und was sollen wir tun? Wir sollen mehr Leute ins Gefängnis bringen. Ja, auch Druck auf die Plattform erhöht, vielleicht auch gegen Hate Speech vorzugehen. Und dass die Leute dann eben finanziell nicht alleine dastehen. Ne? Also ich glaube, dass Ja, was ist jetzt diese Hate Speech? Ist jetzt diese Hate Speech, dass dir gesagt wird, du warst bei der Antifa? Oder ist jetzt diese Hate Speech, dass dem anderen gesagt wird, du warst in Nizza und du warst in München? Oder was jetzt? Das zum Teil ist der eine Anwalt, den ich hier hätte, wäre, all diese Leute, okay, wollen Hate Speech irgendwie in Zaun halten, irgendwie entfernen lassen, ne, so. Aber sie alle würden sagen, dass sie voll hart gegen Zensur sind, ne. Aber dass sie nicht checken, dass sie durch diese Entfernung von Hate Speech damit den Zensurapparat weiter ausbauen, indem sie sich ihm bedienen, ja. Das ist etwas, was sie scheinbar gar nicht merken. Also eigentlich sollte dann, was sollen wir tun, sollte da heißen, weißt du was, Lead by Example, so führe halt einfach so, wie du die Welt sehen willst, ne? Und das Zweite sollte sein, ja, hört auf, irgendwie eine Zensurmaschinerie auszubauen, damit OPEX, wir hier irgendwie OPEX, mal zusammenkommen. OPEX, durch den Angriff Europas wird das alles wieder in Ordnung kommen. Ja, genau. Diese die juristischen Sachen. Ich habe jetzt auch, nachdem ich deinen Vortrag bei der Republika gehört habe, so ein Zufall, da man einen Vortrag bei der Republika gehalten. Jetzt auch mich dann doch durchgerungen, mal 2 Strafanzeigen zu stellen, aber auch wirklich Strafanzeigen, weil ich eben nicht finanziell dann darauf sitzen bleiben möchte. Ich habe es auch nicht über den NDR gemacht. Ich hätte es machen können, weil ich es eben, weil es teilweise auf Geschichten basiert, die auf privaten Tweets zurückgehen. Aber ich habe einen AfD-Landtagsabgeordneten angezeigt wegen übler Nachrede und Verleumdung. Und ich denke, ja, dass so also etwas eben... Mich schickt es einfach immer noch, dass der Typ, der Chefredakteur für den Faktenfinder ist, davon redet, dass Facebook eine autoritäre Bewegung stark machen wird. Und dass der andere Typ meint, ich habe euch gewarnt, sagt mir nicht in 4 Jahren, ihr hättet von nichts gewusst. Ja. Also das Level, was du hier erreichst, ist schon krass. Ja. Und aber ich hab AfD-Leute angezeigt wegen übler Nachrede. So. Und ich bin da nicht über ein NDR gegangen. Also ich glaube nicht, dass irgendwie hier Imp und Dorian irgendwie, die können keine Vorträge halten, wo sie sagen so, ja, ich bin da nicht über ein NDR gegangen. Ich habe ja diese scheiß Löschlich-Doku und was Böhmermann gemacht hat, habe ich angezeigt. Nee, also. Es ist halt schon echt hart privilegiert, weißt du, so einfach da zu sitzen, so mit einem gepuderten Arsch und sich drüber zu unterhalten, wie schlimm das doch ist, Worte gesagt zu bekommen und an der Bäckerei vorbeizufahren, weil da immer dieser eine Typ da sitzt. Ja, was ist denn los, Leute, okay? Ich meine, wie gesagt, kommt mal aus eurem Elfenbeinturm raus, okay? Bewegt euch mal ein bisschen in der realen Welt rum, ja? Es gibt auch andere Leute, halt außerhalb von euch. Brot gibt es auch im Supermarkt, weißt du? Ja, ja, so. Leute, macht euch nur lustig. Der Typ sitzt in der Bäckerei und denkt sich, heute backe ich, morgen brauche ich, übermorgen fällt mir auch was ein. Ja. Das bedroht. Ja, bei der Situation kann ich nur wirklich schadenfroh sagen. Ich freue mich einfach nur auf den Tag, an dem der Herr Gensing irgendwie einen Schlag auf den Kopf bekommt und dann mal was nicht politisch Korrektes sagt und direkt seinen Job verliert. Ja, weißt du, so, was sollen wir machen, ne? Was sollen wir machen? Auch hier so ein Ding, ne? Vertrauen aufbauen zu den Leuten, die eindeutig sich Alternativen suchen, weil ihr euren Job nicht mehr so gut macht, dass es wert wäre, bei euch da irgendwie zuzuhören. Okay? Aber möchte ich noch mal kurz dazu sagen, dass das mit dem Schlag auf den Kopf natürlich eben metaphorisch gemeint war. Ja, klar. Ja, ich meine, er müsste ja einen Schlag auf den Kopf bekommen, damit er erstmal was nicht politisch Korrektes sagt. Ach, nee, das geht auch so. Also, das müsste ja schon was Seltsames passieren, wie ein Schlag auf den Kopf, dass er was nicht politisch korrekt sagt. Ja, das soll eh ein Minenfeld. Vielleicht sagt er irgendwann mal das Falsche über irgendwie eine Transperson oder so und das dann sofort. Also, ich meine, ich will den Herrn hier nicht zu viel Fachkompetenz zuschreiben, aber in dem, was er macht, ist er ein Profi. Oder irgendeine Frau sagt irgendwas gegen irgendwen, der ein Kumpel von ihm ist oder so und er ist nicht sofort dabei, den irgendwie scheiße zu finden. Da gibt es Millionen Gründe, warum er da irgendwie ins Fettnäpfchen treten kann. Wisst ihr, so auch ganz interessant, am Anfang hieß die Fragestellung irgendwie so, der Ton des Gesprächs war, ja, was sind denn eure Erfahrungen? So rein subjektiv mäßig so, was habt ihr denn erlebt? So, ja, ne? Und jetzt heißt es, ja, was sollen wir tun? So, was soll irgendwie unser autoritärer Staat mit all seiner Macht tun und durchsetzen, damit das nicht passiert, dass man Angst hat, am Bäcker vorbeizufahren? Also, was ist los bei euch? Meine Fresse! Wir brauchen das ist Bäcker nur im äußersten Notfall zur Bäckerei. Du kaufst dir einfach Brot in der Tube und dann saugst du es raus. So. Nee, wir stellen jetzt noch mehr Polizisten an, die quasi als Personenschützer für Leute, die zum Wecker gehen, quasi. Einfach Hate Speech bedingtes Fasten einfach. Du isst gar nichts mehr, weil deine Trolle überall sind. Ja. Natürlich auch, oder ich hoffe zumindest, dass es auch ein Stück weit Signalwirkung hat, wenn man eben sagen kann, so Freunde der Sonne, alles lassen wir uns jetzt hier auch nicht gefallen. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man mit etwas mehr Selbstvertrauen auch Das ist doch genau das gleiche Ding, was sich irgendwelche Leute, die auf den Discord-Server gehen, weil sie irgendwie angepisst sind von ihrer Darstellung in Medien oder irgendwas oder irgendwie Flüchtlingen oder so und sich denken, so Freunde der Sonne, das lassen wir uns jetzt aber nicht mehr gefallen. Also, und es ist auch heliozentrisch. Also. Auftritt, ich finde diese Unterwürfigkeit. Ja, der mag halt die Nacht nicht, weil sie schwarz ist. Also es ist ja viel von einer Unterwerfung die Rede. Die Unterwerfung findet ein Stück weit statt, aber ganz anders als beschrieben. Nämlich, dass man sich so einem rechten Zeitgeist unterwirft, präventiv, wenn man sich eben den ORF anschaut, wenn wir da über die Social Media Guidelines sprechen und so weiter. Ja, das war so ein Ding, dass sie da quasi den Leuten halt eben gesagt haben, dass sie sowas, was er halt gerne macht, nicht mehr machen sollen. Also irgendwie auf ihren Privatkanälen halt raushauen, ihre politischen Ansichten. Gut, das kann man auch alles kritisieren, ich weiß auch nicht, ob das so schlau alles ist, aber mir wäre es eigentlich lieber, wenn die Leute halt sagen können, was sie wollen, aber wenn es dann halt eben dass die Glaubwürdigkeit der Leute beeinflusst, dann müssen sie halt mit den Konsequenzen dann auch eben leben, also dass das dann vielleicht so ein öffentlich-rechtliches Medium dann nicht haben will und meistens ist es eh nicht mehr zu retten, weil ja, es hat halt alles eine Schlagseite und ich sehe den Wert davon nicht, dass man das öffentlich finanziert, dass irgendwelche Leute da ihre politische Agenda irgendwie fahren können, brauche ich nicht haben. Außerdem, also Freunde der Sonne ist definitiv ein Dogwhistle für die Illuminatenverschwörung. Also, ich glaub, also weißt du, Illuminati confirmed. Ja. Genau das, was Richard gesagt hat, es werden einzelne Leute rausgepickt. Wenn sie merken, die kriegen sie, die erledigen sie, dann greifen sie sich die nächsthöheren und so weiter. So funktioniert das. So, das ist jetzt natürlich, deswegen sind sie da auch sehr verbissen hinterher, zum Beispiel mich abzuschießen, weil das wäre auch einfach eine schöne Trophäe. So, und deswegen, das ist mir halt auch klar und deswegen werde ich da nicht einknicken, sondern mache auch weiter und halt dagegen. Ich. Alter, einfach unbesiegt, alter Drachenlord, bitte. Denn das darf auf keinen Fall passieren, finde ich. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir mit einem gewissen Selbstbewusstsein auftreten. Nicht Arroganz, aber Selbstbewusstsein. Mission failed. Alter, das fällt ihm einfach nach 50 Minuten ein, Alter. Sagen, oh, so, das, was wir tun, der Journalismus, das ist ein Handwerk, das haben wir gelernt und es ist. Ja, das schmeißen wir über Bord, wenn wir unsere politische Agenda vorantreiben wollen. Ist jetzt auch nicht so, genau, dass wir uns die ganze Zeit dafür bepöbeln lassen, sondern wir können erklären, warum wir so berichten, wie wir berichten. Wir können das transparent darstellen. Ja, warum wir das machen, wegen unserer politischen Agenda, ja. Und das sehen die Leute auch. Aber dafür würde ich dann auch einstehen, warum wir so berichten. Und dafür würde ich dann auch gerade stehen. Also das, was man gemeinhin Haltung nennt. Ja, genau, mit Haltung und unserer politischen Agenda. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, das zu tun und da keine Angst zu haben. Anstatt, dass man einfach die Realität genau genug darstellt, weil dann kann man das nämlich auch, dann gibt es nämlich auch kein Gerede da. Dann kann man den Leuten halt den harten Kern auf den Tisch packen. Aber wenn man natürlich irgendwie im Faktenfinder behauptet, es würde überhaupt gar nicht da drin stehen, wie viele Leute von den Ausländern irgendwie, die irgendwelche Verbrechen begehen, irgendwie von Streitkräften sind oder irgendwie von Touristen sind oder so. Aber in Wahrheit ist das so, dann gibt es auch kein Vertun, dann ist es halt einfach falsch. So. Und dann kann man das auch nicht verteidigen mit von wegen, nee, wir wollen aber hier irgendwie nicht, dass die Leute jetzt irgendwie was gegen Flüchtlinge haben oder so, deswegen haben wir es einfach mal reingeschrieben und gehofft, dass keiner nachguckt. Und da weiß ich nicht, was ihr euch davon verspricht. Man kann halt auch nicht sagen, man darf keine Angst haben, wenn man vorher irgendwie sich irgendwelche Gewaltfantasien mit seiner Tochter zusammen fabuliert. Was ist denn das für eine Dissonanz? Ich glaube, man muss sich auch, also alle so im Raum oder so, auch ehrlich machen und überlegen, du hattest das vorhin angesprochen, denkt nicht der ein oder andere doch, was stellt die sich denn jetzt wieder hin? Also ich weiß, als es bei mir so doll war, kamen schon viele, die gesagt haben, ja, dann zieh dich doch jetzt mal aus der Schusslinie, ja, dann geh doch mal nicht in die Öffentlichkeit. Sorry, ich bin Moderatorin, ja, ich bin auch Journalistin. Ja, das kann ich auch lassen, dann geht es mir vielleicht besser, aber das ist doch absurd. Das ist doch der genau falsche Gang. Und das ist natürlich bei dir genauso. Und du bist letztendlich ja auch, du stehst ja auch vorne, weil du mit dem Faktenfinder natürlich die mit deinem Namen immer dauernd Sachen gerade rückst, die ja mühsam da fake-mäßig reingefaked haben. Dann kommst du Spielverderber und änderst das wieder. Das heißt, es sind natürlich bestimmte Figuren. Die setzen doch eigene Punkte. Da wird doch überhaupt keine Fakten gecheckt. Der ganze Faktenfinder ist irgendwelche Sachen, die gerade wichtig finden, zu berichten. Ja, weißt du was, ich glaube auch, dass dieser Disconnect kommt eigentlich auch daher, wie sie soziale Medien überhaupt wahrnehmen, weil sie ja eigentlich alle irgendwie, ich nehme mal an, ganz große Accounts haben, so, weil sie jeweils ganz irgendwie erfolgreich sind in den Bereichen, die sie machen, so. Aber wirklich so klein auf, als kleiner Laie auf einem Social Media Ding wie bei Twitter anzufangen und sich dann da irgendwie erstmal ein Ziel zu setzen, wie neue Leute kennenzulernen. Da freut man sich über alle Interaktionen, die man bekommt. Und umso mehr, desto besser. Und das sind dann Leute, die so nicht diesen graduellen Vorgang da hatten, sondern eher einfach, ja, hier hast du jetzt einfach eine Plattform, da stehst du jetzt drauf und alles, was du sagst, wird auf die Goldwaage gelegt. Von daher kann ich auch verstehen, dass sie nicht diesen Mechanismus haben, richtig auszuwerten, worum es da jetzt geht. Ja. Manchmal ist es auch ziemlich schwierig, aber dann kommt man nicht zum Schluss, ja, das Internet ist böse, sondern zum Schluss, wie, ich brauche mehr Details. Ja. Und dann trainiert man sich einfach mehr mit Leuten irgendwie klarzukommen, die halt mal doofe Ansichten haben. Figuren, die vorne stehen. Und ich würde schon auch darum bitten, dass alle anderen sich denken, ja, muss der sich nicht so nach vorne tun? Das ist nicht der richtige Gedanke, sondern, ey, da stehen auch ein paar Leute vorne und das ist nicht immer nur so lustig. Und man macht es nicht nur aus Eitelkeit und man macht es nicht nur, weil man sich selber so wichtig nimmt, sondern das ist ganz schön unangenehm und viele andere können sich dahinter verstecken und ich glaube, man ist ja dann auch bereit, das, also weiß jetzt nicht bei dem, aber das zu dem Teil abzuräumen. Aber ich hätte gerne dafür manchmal auch nicht den Hinweis, lass es doch auch, sondern eher, ah, schön, dass du es machst. Ich will nicht sagen, dass es nicht auch ganz viele gibt, die kommen und sagen danke und super, aber ich glaube, der Gedanke, geh mal raus aus der Schusslinie und mach den nicht so wichtig, ist schon auch gerade übrigens bei Chefs. Ja? Ich finde, das ist gerade, da ist auch wichtig, kannst du jetzt nur wieder für die ARD sagen, dass dann auch ein Intendant, ein Programmdirektor, ein Chefredakteur sich hinstellt und sagt, hören Sie mal zu, das sind hier unsere besten Pferdchen und das geht nicht. Oder keine, nicht die besten, aber das sind hier unsere Aushängeschilder und das geht nicht. So. Richard noch, und dann würde ich gerne euch und Ihnen die Gelegenheit geben, noch ein, zwei Fragen auch zu stellen. Ich verfolge noch einen anderen Ansatz nebenbei, der, glaube ich, auch wichtig ist und noch nicht zur Sprache kam, ist durch die sozialen Netzwerke, die ich sehr liebe und ihr kriegt mich da nicht raus, da muss euch mehr einfallen. Sind wir ja in der misslichen, aber auch teilweise glücklichen Lage irgendwie, dass wir eben heutzutage eben nicht nur 80 Millionen potenzielle Bundestrainer haben, sondern auch 80 Millionen Chefredakteure in diesem Land. Und ich finde tatsächlich, das klingt jetzt so ein bisschen besserwisserisch und so als irgendwie wie aus so einem Medienpädagogikbuch, aber tatsächlich, ich glaube, wir alle haben dieses Gerät den Menschen in die Hände gegeben und selber auch gekriegt und haben nie gelernt, wirklich damit umzugehen. Das heißt, die Initiative, die zum Beispiel der Kurt Schnippen jetzt auch... Aber ja, ich wollte gerade schon bei der Dame fragen, kommt die mal auf den Punkt, bringt die mal ein Beispiel? Die hat ja nur allgemein Plätzchen gebacken, im Ofen drin, aber rausgeholt. Und jetzt der Typ auch... Ich meine, sie kompensiert, sie kann ja nicht mehr zum Bäcker, also. Oh ja, unser Handy und wir sind ja alle, wir sind ja Web 2.0. Wir sind 80 Millionen Tyrannen im Training, in der an autoritären Bewegung, die über Facebook ausgeht und mit dem Handy kommt große Macht an die Bevölkerung. Außerdem wahrscheinlich hat er sein Telefon geschenkt bekommen, aber die meisten Leute, die da draußen rumkrebsen, haben ihr Telefon nicht geschenkt bekommen. Meinst du, der hat ein Obama-Phone bekommen? Nee, aber was der meinte mit 80 Millionen Chefredakteuren und das gleichzusetzen mit 80 Millionen Bundestrainern, das ist besonders perfide, weil, ja, man kennt das ja vom Fußball, bla bla bla, jeder hat seine Meinung, aber gerade bei den Nachrichten ist es ja nicht so, als ob das Publikum irgendwie die Nachrichten beeinflussen würde. Ja, im Zweifelsfall sagt das Publikum mal, Moment mal, ihr habt da einen totalen Fehler gemacht und dann müssen die das korrigieren. Aber ansonsten beeinflusst das Publikum die Nachrichten doch mal gar nicht. Das ist doch das Problem. Dass ja, die Leute das Hauptproblem, was sie halt haben, Welt ist leben, ja auch, dass die Leute ihre eigenen Sachen verteilen und du halt eben die Tagesschau nicht gucken brauchst. Da möchten sie ja gerne wieder hin, dass sie der einzige Trichter sind, durch den alles durch muss, was die anderen Leute wissen. Ja, aber sie positionieren sich doch schon so, dass es für sie echt anstrengend ist. Weißt du, ich würde dann sagen, wir wechseln diese Leute einfach ab mit Leuten, die da kompetenter mit umgehen mit dem Kunde zusammen angerissen hat mit der Reporterfabrik, dass man jetzt sagt, irgendwie wir geben den Leuten ein Stück weit von unserem Wissen als Journalisten weiter und befähigen sie, empowering in Amerika. Ja, nee, nicht befähigen, ermächtigen ist die Übersetzung von empowering, aber vor allen Dingen auch wieder so, ne, ja, wir müssen uns da hinstellen und den Pöbel endlich mal erziehen hier. Wir müssen endlich mal sagen, hier, setz dich mal hin, Billy, ich sag dir, wie es ist. Verantwortungsvoller oder ein bisschen, wie soll man sagen, bewusster damit umzugehen. Und ich halte diesen Ansatz für verdammt klug, weil wir können nicht alles richten, wir können nicht jeden Bullshit im Netz irgendwie verifizieren oder falsifizieren, sondern wenn uns in Anführungszeichen eine etwas, wie soll man sagen, mediengeschultere, wie soll man sagen, Öffentlichkeit dabei auch unterstützt, dann glaube ich, können wir das gemeinsam wuppen. Ja, also wir müssen wirklich neues Volk wählen. Eins, was schlauer ist. Sind einfach wupp zu einfach, dumm. Alter. Ja, wupp Problem, doch einfach. Problem gefunden, so. Die Leute sind einfach zu dumm da draußen. Deswegen halte ich auch sehr viel davon, Deutsche Journalistenschule macht das gerade, in die Schulen reinzugehen und jeder auf seinem Gebiet irgendwo ein Stück weit einfach auch zu sensibilisieren und auch klar zu machen, wie Kommunikation heute abläuft und funktioniert. Und, ja, und bitte, ich glaube, das ist alles. Bitte in die Schulen gehen und dich vor den Schülern hinstellen und sagen: Hör mal zu, also Zusammenhänge, die darfst du dir nicht selber reimen. Bitte für Zusammenhänge meldest du dich bei deinem lokalen Politiker oder aber bei deinem Redakteur. Aber bitte nicht selber nachdenken, weil Zusammenhänge selber herstellen, das ist gefährlich. Und sowas würde nur die Alt-Right und Trump machen. By the way, das ist gerade voll professionell gewesen. Der hat gerade einen der Förderer und Partner der NR-Jahreskonferenz erwähnt, nämlich die Deutsche Journalistenschule da. Ne? Okay. So, das ist ein Partner von denen, steht bei denen auf der Seite. Und er erwähnt nicht, dass das ein Partner von denen ist. So, der schillt einfach irgendwen, der sie halt unterstützt und meint, ja, hier, die sind gut. Das ist schon irgendwie shady, ja, Alter. Ja, aber es ist jetzt auch kein Geheimnis, ne? Also, ich denke, dass wahrscheinlich ihren Logos da bestimmt auf allen möglichen Programmen oder so wahrscheinlich auch abgedruckt sein werden. Ja, aber weißt du, jetzt kriegt das alles so ein Vibe von hier, ich bin so ein Merchant und das war gerade ein Infomercial und kauf jetzt mein Ding, so. Das, was wir tun können, und wir sollten uns auch nicht, in Anführungszeichen, wir sollten nicht müde werden, das zu tun. Also was ich viel interessanter finde, ist, dass die Deutsche Journalistenschule ja in dem gleichen Haus sitzt wie die Süddeutsche Zeitung, was ja so eine der progressivsten Zeitungen neben der Taz in Deutschland ist, wenn nicht überhaupt die progressivste. Und ich glaube, das ist ein Stück weit auch Pflicht an unsere oder Aufgabe für unsere Generation, die jetzt genau blöderweise in dieses Zeitalter reingeboren worden ist. Jetzt Zeit für Fragen. Das Zeitalter der Rechten, oder was? Oh, meine Güte, ey, Junge. Oh Gott, also wie viele Statistiken haben wir jede Woche von wegen, dass die ganze Armut zurückgeht und so weiter und so fort und eigentlich die Gesellschaft immer besser wird, so weltweit eigentlich für alle irgendwie. Ja. Aber oh mein Gott, die Leute haben es so schlecht, sie kommen in dieses Zeitalter, wo die Journalisten nicht mehr alles irgendwie bestimmen. Möchte jemand noch was loswerden oder eine kurze Frage? Ich fange an. Also, ich wollte einmal wissen, den Namen des Assistenten, des okay. Intendanten. Wer schon, wie? Nein? Hat noch jemand eine Frage? Nee, Moment, ich habe noch mehr, noch eine andere Frage. Und zwar ist das. Da sind noch ein paar mehr Wortmeldungen, eine kurze Frage noch und dann geben wir das Mikro. Also, weiter. Diese Zensur wirklich finde ich absolut hier unnötig, ja, auf der Tagung. Und diese Beschränkung wirklich absolut unnötig. So. Also, das wäre doch vielleicht auch ein Recherchethema oder sind Sie selber auch schon nicht nur vom Gefühl her, sondern irgendwie fündig geworden? Also man könnte ja zu der Vermutung kommen, das sind nicht alles Individuen, die sich da auskotzen, sondern also ich würde vermuten oder halte das für eine Strategie zusammen mit anderen. Ja, das ist irgendwie. Alles hängt zusammen, alles ist eins. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, dass vielleicht alles irgendwie miteinander verbunden ist? Ja, könnt ihr der Oma bitte das Mikrofon wegnehmen, bitte? Ihre Väter erst am Vortag dorthin geweckt. Also ich habe da so eine Wand bei mir zu Hause, da sind rote Fäden und so Bildchen. Ja, aber es sagt nichts gegen solche Wände. Ich weiß doch, hier. Sicherlich jetzt ziehen, aber sie hat ja zunächst eine Frage gestellt. Ja, wie ist denn der Nachname vom Assistenten, vom Intendanten? Und was war da die Antwort? Ja, die Antwort war, er hat mit dem Kopf geschüttelt, dass er es nicht sagen will. Aha. Ja, also das finde ich ja auch ein bisschen seltsam. Es, auch wenn die ein bisschen komisch ist, sollte das jetzt mal vielleicht nicht untergehen. Ne? Na, jetzt garantiert gesteuert wird mit diesen Kampagnen. Also das. Ja, es ist zum Teil eine Kampagne und wir wissen tatsächlich, also es gibt ein Handbuch, bei der Reconquista Germanica wird das rumgereicht, Mimetic Warfare, das kann man nachlesen, da steht genau drin, wie macht man junge Frauen fertig, wie macht man Männer fertig, wie gewinnt man jeden Streit, also auf Twitter, Facebook und so weiter. Also da gibt's Die Leute klingen ja wie die übelsten, mächtigen Superleute, da müssen wir uns ja dringend anschließen, wenn wir in der Zukunft auch dabei sind, Also ohne Spaß. Wenn das ultimative Handbuch ist, warum benutzt das noch nicht jeder? Wir haben es verstanden. So. Das sind ich wette mit euch, wenn Reconquista Germanica eingestampft werden würde, Nikolai Alexander aufhört, das zu machen, kriegt eine Post von dem Panel, wo sie schreiben, bitte nicht, wir haben so eine gute Beziehung, wir können an uns arbeiten. Ihr seid das total wichtige Thema für uns, weil mit euch können wir jede Kritik komplett einfach ab in eine Ecke stellen und dürft euch nicht auflösen. Ja. Ich bezahle euch. Das ist auch ein wichtiger Punkt, Abel. Also das muss ich auf jeden Fall auch nochmal sagen, ne, liebe Leute, die da Fans von sind. Ne. Ihr tut den Leuten einen Riesengefallen damit, dass ihr diesen scheiß Discord-Server aufgezogen habt. Wenn ihr das nicht gemacht hättet, hätten die das erfinden müssen. Weil das ist worüber hätten die reden können? Die Hälfte aller Talks, die wir hier haben, die reden über Reconquista Germanica. Wenn diese diesen Blödsinn dann nicht gemacht hätten, dann wären die alle arbeitslos. Also die können sich echt bedanken. Ja. Das ist dann vor allem eine ganze Anleitung, die wird rumgereicht. Und Teile davon habe ich auch zu spüren bekommen und weiß, dass es das gibt. Andere sind in Anführungszeichen anders organisiert oder vernetzt und dann gibt es noch freilaufende Spinner, die kriegst du gar nicht eingefangen. Aber was ich sagen will, und da schließt sich das, was du auch gesagt hast, die professionalisieren sich immer mehr. Das heißt also, vor 2 Jahren hat es angefangen und ich habe manche Reichsbürger damals entdeckt, die hatten einen Account und ungefähr 10.000 Follower. Mittlerweile unterhalten sie 4 Accounts. Im Leben nicht. Also es gibt sowieso wenige Leute in Deutschland, die 10.000 Follower haben. Viele, viele Politiker, die im Bundestag sind, haben keine 10.000 Follower. Und du kannst mir nicht erzählen, dass es irgendwelche Reichsbürger in Deutschland gibt, die 10.000 Follower haben, vielleicht gekaufte. Mit mehreren 100.000 Followern. Staatsanwaltschaft, Polizei, Das sind die Follower von denen. Staatsanwaltschaft und Polizei. Na, alle wissen Bescheid, aber der Account wächst und wächst und YouTube macht nichts und ich schaue dem nur fassungslos einfach entgegen und wundere mich dann auch nicht, wenn die in Anführungszeichen sich... Es hat auch kein Mensch bei YouTube 10.000 10.000 Abos vielleicht schon, aber haben wir ja auch bald. Aber jetzt keine 100.000 im politischen Bereich. Axel Stoll. Nee, aber weißt du, ich finde das halt wieder ganz interessant, weil so wie sich das jetzt gerade anfühlt, so vom Eindruck her, argumentiert er dafür, dass man da Leuten mal die Flügel stutzen sollte. So, die haben ganz große Reichweite, ne? Aber wenn man das so, wenn ich richtig liege mit der Annahme, die ich hier gerade auch präsentiert habe, ne, wenn man das mit ihm macht oder mit seinen Kollegen, dann ist es Zensur, dann ist es voll schlimm, wie kann man nur, ja? Aber so Sachen wie Shadowbanning, ja, das geht, Alter. Qualitätsfilter checken, ja, das geht. Und dann, wenn Leute sich dann selbst halt durch diesen Test durchrennen lassen und dann merken, oh hier, ich werde gerade geshadowbannt und aufmerksam machen wollen, indem sie so ein rotes X hinbauen in ihren Namen bei Twitter, dann heißt es, ja, hier, wir nehmen einfach und sagen, dass dieses rote X ja bedeutet, hier, getroffene Hunde bellen, das sind alles rechte Nazi-Trolle hier, bitteschön, da habt ihr es ja. Ich habe Faktenfinder gelesen, dann muss es ja stimmen. Ja, klar, ja, natürlich, ja. Also in diesem Paralleluniversum so ausbreiten können wie ein Krebsgeschwür. Ja, aber das ist jetzt Hasssprache, weil das ist Gleichstellung mit Dingen, die man ausmerzen und ausrotten muss. Ja. Habe ich bei der Amadeo Adorno Stiftung gelesen, dass das Hasssprache Level 4 ist. Ja. Schluss damit. Was ich mich immer frage, und das habt ihr sicher auch schon gefragt. Ganz Entschuldigung. Vorhin wurden ja von Hunderttausenden Followern oder sonst was gesprochen. Ja, ich habe jetzt einfach mal kurz die Accounts mir angeguckt, die hier auch selber schon genannt haben. Unter anderem Hagen Grell 56.000 Abonnenten, Oliver Janich 53.000 Abonnenten und mal zum Vergleich Martin Sellner 47.000 Abonnenten. Ja, es sind keine Hunderttausenden. Budno und Riedl, auch vom Bayerischen Rundfunk, vom BR24, wir treffen hier ja auf organisierte Strukturen. Es ist ja bekannt, dass die sich über Slack, über Kanäle, mit Watchdogs, mit allem Möglichen organisieren und bewusst auf einzelne Ziele losgehen. Man kriegt das auch mit bei Social Media. Werden Artikel, wie auch vom Faktenfinder veröffentlicht, die strittig sind aus bestimmten Perspektiven raus, wird eine ganze Menge an Leuten in Bewegung gesetzt über solche Portale und eine Organisation, die hinter diesen Portalen steckt und auf bewusste Inhalte oder Menschen geschickt. Habt ihr euch mal überlegt, wie es wäre, dem etwas entgegenzusetzen, was ähnlich strukturiert ist? Hieße das, da würde mich eure Meinung interessieren, dass man mit denselben Mitteln unterwegs ist? Also was nützt es mir, wenn ich meinen Kollegen Gibt's Richard Gutjahr beispringe auf Twitter, wenn 100 andere dagegenhalten und einfach so viele sind und ich nicht diese Form der Organisiertheit mitbringe? Ja, jetzt sind wir wieder bei diesem Thema von wegen so, ja, wir müssen das auch machen, weil wir sind die Guten. Du hast ja schon den Versprecher gemacht, es gab ja gerade die Reconquista Internet, die von Böhmermann gegründet wurde, quasi als Gegenbewegung. Der sind ja auch wahnsinnig viele beigetreten. Ich glaube nur, das kann man alles machen. Ich glaube nur, es gibt ein ganz grundsätzliches... Das kann man machen, ja. Das kann man machen. Problem. Die Energie, die aufwenden, diesen Hass zu verbreiten, die habe ich nicht in der Verteidigung, ja, weil ich vielleicht Sonntagnachmittag lieber was mit meinen Kindern mache, als in der Verteidigung irgendwelche komischen Blocklisten rauszuhauen, weil irgendein Luca Hammer meint, alles hängt mit allem zusammen. Von meinem Rechner zu sitzen und Leute zu haten. Ja, wir sind viele, das stimmt, aber die Organisiertheit ist ja getrieben von einem Ziel und dieses Ziel oder von einer Motivation. Diese Motivation ist in großem Linie auch Hass und das ist einfach stärker als zu sagen, ja gut, das verteidigen uns. Das ist meine Befürchtung, aber... Kurze Ergänzung, also die Initiative... Also der Hass ist stärker wie die Liebe. Warum haben wir da eine Gesellschaft, die sich nicht auf Hass aufbaut, wenn das so viel stärker ist? Die Motivation ist Hass, Alter. Was ist denn das für eine pathologische Analyse ohne irgendwelche... Was ist denn das? Nein, muss man nicht. Die macht ja im Grunde genau das und die nutzt tatsächlich auch so eine Art von Mechanismen, dass sie reingeht in solche Diskussionen und gezielt liked, sodass diese Hater auch nicht die Überhand gewinnen und dann werden diese Diskussionen oft auch wieder vernünftig und sachlicher. Also was ich auf keinen Fall machen würde... Wenn die Likes im Internet in Ungleichgewicht verfallen, dann kann die Struktur des Universums zusammenbrechen, weil das Universum besteht tatsächlich aus Memes und wir spielen mit dem Feuer der Götter, wenn wir Memes und Shitposting verwenden. Genau. Und deswegen waren die hier in dem Panel, dass man die Like-Struktur wiederherstellen muss, damit die Ordnung im Universum nicht zusammenbricht, damit keine interdimensionalen Space Vampires uns angreift. Ja, aber weißt du, ich würde neulich... Mana Drain und dann können sie keine Beschwörung mehr sprechen und dann geht... Du hast meine Fallenkarte aktiviert hier. Naja, aber ich habe neulich erfahren, dass apropos hier Auswirkungen auf die Welt, ne, von dem, was so passiert, ne, dass es in China jetzt einen Begriff gibt für, so spottwörtlich, ne, für westliche Menschen, ja, so in die Richtung von weißen Linken. Hatten wir schon 100.000 Mal, OPEX. Habt ihr den schon mal hier erläutert? Jetzt, solche Strategien zu kopieren und da irgendwie mit verschiedenen Profilen gleichzeitig zu hantieren oder so, ne? Das würde ich auch, und ich finde, ich bin hier, ist wirklich sehr gut, weil es transparent ist, weil es nachvollziehbar ist, weil sie wirklich Diskussionen versachlichen und beruhigen. Also ich finde, das ist schon mal eine sehr gute Sache. Letztendlich ist die Frage, wo geht die öffentliche Diskussion, also wo wird Öffentlichkeit künftig stattfinden? Also was auf jeden Fall nichts versachlicht und beruhigt hat, ist eure komische Dokumentation, die ihr überall verteilt habt, zum Beispiel auch du bei deinem Faktenfinder. Die neue digitale Öffentlichkeit ist privatisiert, sie ist irgendwie bei Facebook und bei Twitter, was ein Riesenproblem ist, weil es total intransparent ist. Intransparent. Bei Facebook und bei Twitter ist alles intransparent. Aber wie wir vorhin schon festgestellt haben, über 100 Millionen Euro für Initiativen gegen rechts haben keine so großen Netzwerke aufbauen können wie Reconquista Internet oder Ich bin hier. Deswegen ist es, wenn es nicht vom Staat kommt, erstmal ein Qualitätsmerkmal, guter Herr. Also, und gerade bei Twitter sausen die Leute halt mit voller Wucht, prallen die aufeinander. Das macht es dann besonders hart. Bei Facebook hat man zumindest noch so Filterblasen, die nebeneinander her existieren. Aber die Frage ist ja eigentlich, wie kann man öffentliche Diskussionen künftig organisieren, ohne dass sie manipuliert werden und gekapert werden? Das ist wie können wir das manipulieren und kapern, ohne dass es von den falschen Leuten manipuliert und gekapert wird? Ja, die ganz große Frage. Ich habe eine relativ harte Einstellung dazu mittlerweile, dass ich sage, du kannst nicht nur mit, wie soll man sagen, Counterspeech oder mit, indem es ich, natürlich, ich meine, ich habe auch meine Gruppen im Hintergrund, mit denen ich mich verabrede. Ich bin mit den ganzen amerikanischen Opferverbänden, die also Parkland und weiß ich nicht was, Sandy Hook und Moment, so weiter Moment, zu tun Moment, haben. Moment, Moment. Wir tauschen uns aus jedes Mal. Koordinierte Kampagnen zu fahren? Die da sind organisiert. Knallte, sowas springen wir rein und sprechen uns gegenseitig Solidarität aus. Das hat eine wahnsinnig, wie soll man sagen, schöne und beruhigende Wirkung, dass es diese Menschen auch noch gibt. Aber wir machen das nicht öffentlich aus gutem Grund. Was wir dann aber machen, wir tauschen Adressen aus, wenn wir Hater identifiziert haben, sodass wir also ganz konkret also dann auch gegen einzelne Kandidaten, die wir teilen, ne, ihr habt es gesehen, Anja und ich teilen auch schon welche. Ich weiß, wo die wohnen, in Anführungszeichen, nicht nur die wissen, wo wir wohnen, sondern ich weiß auch, wo die wohnen. Ja, das ist dieses sogenannte Doxing. Aus gutem Grund machen wir das nicht öffentlich. Ja? Wir das ist der Typ. Die Daten, ne, von einzelnen Personen, ja, aus. Ne? Das ist, boah, der Typ. Das ist der Typ. Das Erste, was aus seinem Mund rausgekommen ist, ist irgendwas mit, das ist das sogenannte Doxing. Und die Doxing-Technologie. Doxing-Technologie. Ja. Und das wird sofort betrieben. Sobald irgendwas passiert, wird das betrieben. Ja, ja. Es ist einfach soziale Kompetenz 101, einfach Deeskalierung, okay? So, du hast die Situation zu deeskalieren, wenn du eine Eskalation verhindern willst und nicht irgendwie sagen, hier bildet Banden. Und das müsst ihr euch halt auch überlegen, wenn nicht irgendwelche Vollidioten total übertrieben hätten und da irgendwie gesagt hätten, so, ja, hier False Flag, bla bla bla, hätte der keinen Claim to Fame. Hätten die Idioten einfach mal den Mund gehalten und nicht übertrieben, ey, dann wären es der vielleicht erspart geblieben in der Medienerscheinung, wie er jetzt da ist. Da bei Polizei und Staatsanwaltschaft Druck machen, auch wenn die nicht besuchen kommen, dann rufe ich bei der Staatsanwaltschaft immer wieder an und sage, hallo, Reichsbürger, vielleicht bewaffnet. Dann schicke ich die Leute zum Spotting hoch. Warte. Oh, der hat gerade jetzt für Spotting, hat er jetzt so argumentiert, oder nicht? Der Reichsbürger zweimal klingelt, oder was? Der Typ tauscht mit irgendwelchen Leuten und Opfergruppen Adressen aus und ruft regelmäßig an der Polizei an und sagt, der Typ ist wahrscheinlich bewaffnet. Ja. Das ist... Er ist doch Textbuch, Spotting und Doxing. Ja, aber irgendwann ist der Spaß halt vorbei und es ist halt echt einfach Denunziantentum, so, weißt du, irgendwie, keine Ahnung. Es ist schon gruselig. Und dass der Typ da einfach da sitzt und selbstgefällig so darüber redet, als sei das voll easy peasy und warum macht das nicht jeder? Das müssen mal mehr Leute machen und so, und der stimmt dazu. Das ist wirklich kein moralisch wertvoller Mensch. So, was ist denn da los? Spotting und Doxing. Geile, ja, Scheiße. Vor einer gefühlten Stunde hat er sich noch selber darüber beschwert, ja, dass ja die anderen halt, ne, genau diese Taktiken fahren würden. Wow. Geil. Ja, wir wissen geil, nicht, wo der wohnt. Ich so, hier ist die Adresse. Und jetzt haben sie keinen Grund mehr, da nicht mal vorbeizuschauen. Also da, boah, gibt es hinter den Kulissen keinen schon einzigen Grund, da nicht vorbeizuschauen. Was für ein Wichser. Es gibt keinen Grund, da nicht vorbeizuschauen. Nein. Ich habe gerade eben von dem Denunziantentum gesprochen. Und jetzt der Scheiß. Was ist da los, Alter? Es gibt keinen Grund, da nicht vorbeizuschauen, lieber Staat. Hier, verwandt den mal. Überwachung bitte. Ja, und gleich einfach die ganze Bäckerei swatten, Alter. Die Fresse. Scheiße. Bist du Trollhunter 666? Oh mein Gott. Auch eine Gegenwehr, die machen wir nur nicht so publik, einfach weil wir in Anführungszeichen... Weil das alles nicht transparent ist, was bei Twitter ist, ja. Also... denen auch nicht den Gefallen tun wollen, in Anführungszeichen, nochmal zusätzlich irgendwie Material gegen uns zu haben. Welches Material denn? Dass ihr zu Unrecht irgendwelche Sachen über die verbreitet oder was? Oh, hey Leute, es ist voll unangenehm, wenn jemand weiß, wo ich wohne. Hey, übrigens habe ich eine Adresse von jemandem gefunden. Hier, geh mal hin, schlag den. Na, irgendwann mal klingelt ja. Dann doch mal die Polizei bei denen vor der Tür und das soll dann auch groß ohne Vorwarnung kommen. Und ich habe gemerkt, tatsächlich in der Kombination, teils Öffentlichkeit, aber teils auch wirklich den ganz klassischen Rechtsweg bestreiten, das ist die beste Gegengift gegen dieses Hassgeschwür. Ja, und vorhin hat der gemeint, dass die Reschke das bei der einer geklingelt hat, von wegen, sie liege zerstückelt in ihrer Wohnung oder so. Das war ganz schlimm. Boah, Alter, der beschwert sich hier darüber, dass das hier irgendwie aus dem Internet in die reale Welt rüberschwappt bei ihm, ne, mit dem Hass, so. Und er geht einfach hin und in der realen Welt macht dann einen Aufruf, ja, zur Straftat. Was ist da los, Junge? Ich find's geil so, hey, ich krieg Kritik aus dem Publikum, was kann man da machen? Du könntest die Leute swatten. Ich hab hier die Adresse. Weißt du was? Um zu verhindern, dass jemand vor dir mit der Knarre steht, ja, stell dich doch vor ihm mit einer Knarre. Das hat damit angefangen, dass er sich gewehrt hat. Er greift ihn. Also der hat Angst, dass seine Tochter irgendwann mal abgeknallt wird, aber selbst so einen Scheiß machen. Es ist lustig, ich habe mich gerade gefragt, natürlich wird ja diese Veranstaltung gestreamt, habe ich vorhin schon kurz drüber nachgedacht. Ach, keine Angst. Andrea, es ist lustig, lacht. Naja, das ist genau diese Gedanken. Ja, aber hey, Grüße. Ja, genau diese Einstellung, genau der Scheiß ist es, der dich dahin positioniert, wo du dich befindest. Und wehe, du kriegst irgendwann mal heraus und sagst, Moment, das kann man so nicht machen. Ja, das ist doch voll gut, ne? Er steht ja eigentlich darüber aus, dass das alles ein Riesenproblem ist und dringend die Polizei bei denen vorbeikommen muss. Aber hier, ja, Grüße. Ich weiß alle, wo ihr wohnt, so, Grüße, ja. Fürchterlich, Alter. So bankrott kann man doch nicht sein. Wir haben hier noch eine Frage. Dann, ich würde auch noch mehr zulassen, aber ich weiß, es ist spät. Wir haben den Applaus gerade gehört. Die jetzt noch ein Mikro haben, bitte noch einmal. Dann habe ich ja Glück gehabt, danke. Eine Frage, die ich mir stelle, ist, gibt es irgendwas außer Idealismus und vielleicht auch so eine gewisse Portion Trotz, die einen davor bewahren, irgendwann nicht die Flinte ins Korn zu werfen, wenn es mal so wieder überschwappt, beziehungsweise nicht irgendwann einfach zu sagen, ich spare mir das, ich habe einen schönen Sonntagnachmittag mit meinen Kindern, ihr könnt mich mal. Also warum tut man sich das immer weiter oder immer wieder an? Autismus. Sagt weil wir die Guten sind, weil wir die Welt retten müssen vom bösen Facebook und Twitter und allem. Da würden wir jetzt sehr tief einsteigen. Ich versuche es in kurz zu beantworten. Es hat auch so eine Art, wie soll man sagen, fast schon morbiden Sog manchmal, dass ich wirklich nächtelang einfach auch vor dem Rechner geguckt habe, um zu schauen, wo kommt der nächste Angriff her, wen trifft es jetzt als Nächsten und du willst einfach vorbereitet sein. Und das hat mich eine Weile echt richtig so in diese Dunkelheit getrieben, weil du dann plötzlich, wenn du dich zu lange bei Reconquista auf dem Discord-Server aufhältst oder sowas, dann scheint für dich keine Sonne mehr. Ja, dann hast du wirklich, dann glaubst du wirklich nur noch irgendwie, du bist irgendwie im falschen Jahrhundert geboren. Und ja, das ist auch überhaupt nicht das, was die erreichen wollen. Herzlichen Glückwunsch. Und ja. Draußen wehen wieder die Hakenkreuzflaggen. Ja, und dann guck mal nach draußen. Und, was ist da? Sind da die Hakenkreuzflaggen? Oder? Das Schlimme an der Nazi-Zeit waren nicht die Hakenkreuzflaggen. Okay? Bitte. Ja, es macht was mit dir und du musst verdammt aufpassen, dass du nicht in diese Gedankenwelt abgleitest. Aber ich bin ich Batman, ich spotte Leute, die mir im Internet sagen, ich bin ein meine Waffe ist die Angst und das hilft gegen den Hass. Ich war nicht sehr lange wach, ich konnte nicht damit aufhören, Leute bei der Polizei zu melden. Musst du gucken, gegen wen die nächste Attacke rausgeht. Ja. Wenn du lang genug in den Abgrund starrst, starrt er zurück, weißt du? Aber ich kann das, ich bin Batman. Aber ich war teilweise auch, in Anführungszeichen, teilweise als Journalist fasziniert, ne, davon, dass ich so naiv war. Ich habe vor 2 Jahren, dachte ich irgendwie, ja, Shitstorms und so gibt's alles und so weiter. Ich habe keine Ahnung, von mir hat sich eine Welt aufgetan, von der ich nicht gewusst habe. Und ich bin nun wirklich nicht unbeleckt, was das Internet und was YouTube angeht. Ja, normalerweise hast du volle Ahnung. Aber dann hast du gemerkt, du hast irgendwie keine Ahnung. Aber es konnte ja nicht sein, weil du bist ja einer von den Guten. Also bist du reingegangen und hast dich komplett reingesteigert. So. Und dann bist du Red Pilled gewesen. Aber das ist ein böser Ausdruck. Deswegen verwendest du den nicht. Aber du hast alles durchschaut. Du bist einer von denen, die es kapiert haben. Ja. Oh, meine Güte, ey. Aber ich habe keine Ahnung gehabt, was sich da quasi außerhalb unserer Blasen, unterhalb des Radars, vielleicht sogar auch unterhalb des Radars vom Verfassungsschutz mit diesen ganzen Gruppen, ich meine jetzt nicht nur die Identitären, die Skeptiker, die Vulgären. Der Verfassungsschutz soll sich mal mit den Skeptikern befassen. Digga! Und den Vulgären. Und ob Sally und der Doktorand da nicht Angst kriegen, die sind auch in dieser offiziellen Weltraum auf dem Stream mit dem Verfassungsschutz zusammen. Der Team muss aufpassen, oder was? Ich glaube auch, Skeptiker, ja. Skeptiker. Aber warum denn nicht kontrollierte Opposition? Sind wir nicht bereit? Also, keine Ahnung. Es wird meine Verteidigung auf jeden Fall sein, wenn ich geswottet werde. Ja, traut euch, kommt zu mir! Kein Skeptiker, ich glaube alles, was du mir sagst. Sofort. Libertären und so weiter, das sind lauter kleine Einzelgruppen, die aber gemeinsam. Gemeinsam. Hat er gerade Libertäre gesagt? Gemeinsam, er hat gerade Libertäre alle gesagt. Gemeinsam, jetzt wissen wir, was da gemeinsam ist mit den Leuten. Ne? Also die Identitären, warte, die Identitären, Skeptiker und die Libertären. Das hört sich so an wie Kill All Normies. Das ist alles eine Masse, böse, böse, böse. Wir haben einen Feind. Und der eine Feind ist der öffentliche Rundfunk. Aber ich kann nicht genau sagen, dass es alles unterschiedliche Gründe sind. Weil der IB halt eben, dass ihr eine andere politische Ausrichtung habt als die bei den Skeptikern, dass ihr überhaupt eine politische Ausrichtung habt, die Bullshit ist, und bei den Libertären, dass ihr vom Staat finanziert werdet mit Geld, was gestohlen ist, weil Taxation is Theft, wie wir alle wissen, und das sind die unterschiedlichen Gründe, aber ja, die können euch alle nicht leiden. Aus diesen unterschiedlichen Gründen gibt es sicherlich noch viel mehr Leute, die euch nicht leiden können, aus ihren jeweiligen anderen Gründen. Jetzt habe ich für dich entschlüsselt, mein Lieber, so. Freust du dich? Das ist sogar gratis. Du musst nur nicht mal Geld überweisen. Das ist alles umsonst. Und keine Angst, Werbung und Reichweite wird es hier auch nicht geben. Also, ja. Tolles Weltbild Grüße. Hat er da, Alter. Tolles Weltbild. Und ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis die, also die können sich innerhalb von kürzester Zeit in Anführungszeichen zusammentun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt noch wirklich so diese Dimension zu begreifen, mit was wir es da eigentlich zu tun haben. Ich weiß es, ich kann nur eines sagen, wenn wir nichts tun, wächst das Zeug ohne Halt. Also überall wachsen diese Skeptiker. So würde es enden. Sie verunreinigen das Volk. Genau. Wir müssen jetzt was tun. Wisst ihr was? Wir führen einfach so Gesetze ein, so Beschlüsse, die einfach so eine Kreuzung von Skeptikern und Libertären mit den ganz normalen guten Bürgern, ja, mit den Gutmenschen, ja, verhindern, ja. Und das nennen wir dann irgendwie so, wisst ihr, wie ich meine? Wir brauchen Schulhof-CDs mit skeptischer Musik und vulgärer Musik. Skeptiker müssen sich jetzt ausweisen, okay? Centrism. Ja, genau. Wir kriegen keinen Stern. Was kriegen wir aufgedrückt, um uns als Skeptiker auszuweisen? Wir kriegen so ein Pepe draufgedrückt, so fertig. Ich stehe zur Anarcho-Nassboy-Bewegung. Ja, das ist die einzige Bewegung, die mich bewegt. Weißt du? Richard, ich glaube, du musst detoxen. Dringend. Du musst die Dinger. Also, ich mache das nicht. Ich gehe nicht nächtelang und lese mir diesen Kack durch. Da habe ich keine Lust zu. Da bin ich auch zu faul zu, ehrlich gesagt. Keine Position. Immer zwischendrin, kriegt man dann wieder sowas. Dann liest man auch was, dann antwortet man auch Leuten. Aber faul für Detox, ja? Ich würde die Welt, dann nenn mich naiv und sag mir, Anja, in 10 Jahren, ich habe dich gewarnt, so schwarz würde ich die Welt nicht malen und würde dringend auch empfehlen, mit in der realen Welt noch unterwegs zu sein, weil es gibt schon... Ja, wenn der Skeptiker irgendwann kommt, wird er nicht sagen, ich bin der Skeptiker, dann wird er sagen, klick meinen Affiliate-Link. Wenn der Skeptiker kommt, wird er sagen, ich bin der Anti-Skeptiker. Viele ganz normale, vernünftige Leute. Also ich möchte dir wirklich ganz viel gerne Kraft mit darüber geben. Ist das ein Jobangebot? Ja, nein, ehrlich, also du... Dass man darf sich da auch nicht, du darfst dich auch nicht verrückt machen lassen, weil natürlich, je mehr du da rein und wie immer, wie bei allen Themen, die wir kennen, je mehr man sich da reinbohrt, desto mehr ist man dann natürlich da drin. Ich glaube, Leute, die sich früher mit Geheimdiensten beschäftigt haben, waren auch in dem Gedanken, wahrscheinlich sind Virologen, würden, die sich tief da drin, würden wahrscheinlich denken, dass die Welt irgendwann untergeht, weil ein Killer-Virus auftaucht. Und also die haben aber auf jeden Fall mehr dahinter als irgendwie Facebook und Twitter machen das alle. Nee, weißt du, Reschke hat ja gerade eben zugegeben, dass sie kein Interesse daran hat, sich da reinzubuddeln, und sie will das auch nicht und das ist ihr voll egal und so. Dann hat sie überhaupt keine Möglichkeit, eine fundierte Position dazu zu haben, period. So, was soll das? Das ist wie wenn du irgendwie Physik studierst und sagst, nee, das Physikbuch lesen ist mir zu hart. Wir müssen aufpassen. Ich glaube, wir müssen auch uns als Redaktion echt gut bewaffnen dafür und auch auf dem... Bewaffnen? Ach so, bewaffnen. Okay, ja gut, dann ab geht's. Komm, schieß los. Schieß zurück. Swatte mich. Hier, diese martialischen Metaphern, die hier gewählt werden. Ich glaub, ja, vor allem ist hier Trojaner, die wir unseren Lesern implantieren können, damit die unsere Kommentare liken. Also ich habe gelernt, dass Abel gelernt hat, dass Sprache Gewalt ist. Ja, das stimmt. Ja, wir müssen uns bewaffnen. Kill all Normies. Die da draußen, die sind nicht Red-Tailed, so wie wir hier. Normies gets a bullet too. Gegen Hate Speech, ha? Ja, ne? Ja, irgendwie mit einer gesunden Skepsis ins Netz gucken, aber wir dürfen uns jetzt auch nicht... Sie haben euch schon, Na, ihr werdet jetzt Skeptiker. Das ausgedacht im Internet und zack hat die Anja Reschke das zu den großen Medien übernommen. Ja. Und guck dir jetzt mal die Körpersprache von ihm an. Er weiß jetzt nicht, ob er es swatten soll oder nicht. Weißt du? Aber er würde gerne. Er würde gerne swatten. Er muss aber erstmal detoxen. Er überlegt gerade, ist die swatbar? Ja, das ist ohne Scheiß. Ist ohne Scheiß so wie in dieser einen Rick and Morty-Folge, wo sie da irgendwie diese Parasiten haben, die irgendwelche Erinnerungen hervorrufen können und die ganze Zeit nicht wissen, ob irgendwelche Charaktere Leute sind, die wirklich echt sind oder nur dieser Parasit, der irgendwelche Erinnerungen in einen pflanzt. Das sind die da. Aber es ist so schade, ich bin nicht schlau genug für Rick und Morty. Ja, du musst halt schon ein libertärer Skeptiker sein, um das zu verstehen. Mit vulgären Einflüssen. Ja. Nee, die Folge war echt ganz lustig. Könnt ihr euch mal anschauen. Ja, ja. Ich war auch skeptisch, was Rick und Morty angeht. So bei du denen guckst schon ganz doch gut. Nur auf schlau rüberzukommen. Nee. Also, ja, dafür, dass der Staatsfunk einen bewaffneten Sicherheits... Ich guck das, obwohl die Leute, die das produzieren, übelster Krebs sind, aber... Und du siehst halt, du Künstler von seinem Werk trennen. Sorry, gerade hier das Bild, ne? So, das Thema, was hier gerade besprochen wird, schon seit irgendwie 10 Minuten mit diesen ganzen Swatting und so ein Scheiß, was tun, ne? Und dahinter einfach alternative Fakten. So, Fakten! Eine Diskussionskultur aufrechterhalten. Und jetzt, was machen die? Die sitzen da und machen irgendwie hier Verschwörungen gegen irgendwie Bürger und das Internet und alle feiern es. Was ist da los? Vergiss nicht Bäckereien, Obex. Was ist denn da los? Nicht komplett. Ja, weißt du, die sind auch dafür, die Grenzen zu schließen, aber die Grenzen im Kopf, wenn du verstehst, was ich. Allerdings. Silke Burm ist da. Ja, vielen Dank. Der Untertitel ist ja wohl. Ich habe den Namen gehört, den sie gerade genannt hat. Silke Bumm? Silke Burmester. Die hatten wir schon des Öfteren hier zu Gast. Ja. Nie in positivem Zusammenhang. Und jetzt kommt wirklich. Das ist eigentlich auch noch ein Höhepunkt. Wo bleibt die Solidarität? Und das war was, was mich sehr umgetrieben hat bei den. Es ging los mit den Anschlägen Charlie Hebdo. Und bald darauf kam dann ja Dennis Yücel. Und ich habe mich immer gefragt bei den Kundgebungen, bei den Demos, wo sind meine Kolleginnen und Kollegen? Warum war ich bei Charlie Hebdo, waren wir zu dritt, also drei Journalisten. Und ich meine, ich kenne nun echt Gott und die Welt, aber die waren da alle nicht. Und das hat mich ja sehr umgetrieben. Und ich glaube, das Problem ist dabei, dass wir nicht begreifen, dass, ob das Charlie Hebdo ist oder Dennis Yücel oder ihr, stellvertretend für uns das durchlebt. Und also Charlie Hebdo ist so überhaupt gar kein Vergleich mit Journalismus. Also das ist ein Satiremagazin. Und ich kann ja auch sagen, warum die Leute da alle nicht dabei waren. Die Leute waren da nicht dabei, weil sie das teilweise nicht richtig finden, was Charlie Hebdo gemacht hat, wo ich schon richtig finden würde. Also halt eben die Karikaturen, weil den Islam beleidigt. Und da hast du nämlich Moment, jede Menge Journalisten, die damit ein Problem haben. Dass man den nur noch mal, um das belangt. Zu rekapitulieren. Wir reden hier einerseits über Charlie Hebdo, wo religiöse Extremisten mehrere Leute umgebracht haben, einfach nur, weil die eine Karikatur hergestellt haben. Und Dennis Yüksel, der eine Zeit lang in der Türkei unrechtmäßig im Gefängnis war. Aber jetzt ziemlich lange Zeit. Ja? Also ist nicht ganz vergleichbar, aber ich würde schon sagen, dass es ziemlich übel auf jeden Fall auch ist. Aber jetzt so vom Hintergrund des Ganzen ist es auf jeden Fall unterschiedlich und auch von dem, was die Journalisten, ich meine, beim Dennis Yüksel, da sind alle möglichen Politiker sind rumgerannt mit T-Shirts, irgendwie mit Free Dennis drauf und so ein Zeug. Da hat sich alle Welt mit solidarisiert und die Journalisten schon mal komplett durch die Bank. Von Taz bis Springer über alles. Das ist ein guter, was mit dem passiert ist, aber wie kann man sowas vergleichen? Ja, indem man einfach seine Worte verwendet und den Kopf ausschaltet. Und ich glaube, das ist was ganz Zentrales. Also ich verstehe nicht, dass meine Kollegen und Kolleginnen das nicht denken. Also weil ich das ja immer so, ich empfinde das so. Aber ich glaube, das ist das Zentrale. Es ist ein Angriff auf den Beruf und auf die Demokratie. Und ich glaube, das ist der Haken, warum die Solidarität so oft ausbleibt. Und irgendwie, das ist jetzt einfach so ein blöder, naiver Appell. Aber ich würde gerne so wahnsinnig gern meinen Kolleginnen und Kollegen sagen, hey, das ist stellvertretend für dich. Also Charlie Hebdo, würde ich sagen, ist sogar viel mehr als nur ein Angriff auf den Journalismus. Es ist generell ein Angriff auf Meinungsäußerung, auf Kunstfreiheit, halt Beleidigung vom Islam. Also meines Erachtens nach etwas, was man absolut machen können dürfte. Ja, und es ist vielleicht ein bisschen zynisch, was ich gleich sage, aber weißt du, wenn Anja dann sagt, ja, man soll sich bewaffnen und dann man sowas sieht wie Charlie Hebdo, dann schaut man darauf, wer sich denn jetzt bewaffnet hat und dann wird einem ganz klar, dass, wie gesagt, Worte und Waffen zwei absolut verschiedene Welten sind, okay? Und es ist halt echt, dieses Panel ist so relativierend, es ist zum Kotzen, okay? Und nein, nee. Deswegen musst du dich auch einsetzen oder zumindest Solidarität zeigen. Und ich glaube, also es hat natürlich auch was mit Empathie zu tun, aber ich glaube, darum geht es. Und ich glaube, das ist eben auch das, was eben dagegen zu setzen ist. Aber das Komische ist diese Abtrennung. Nee, das sind die anderen, das hat mit mir nichts zu tun. Doch, das hat mit... Ja, das macht ja auch die ganze Zeit, diese Abtrennung. Das hat mit mir nichts zu tun und wir sind anders und wir sind die Guten und die machen dieses Doxing und wir wissen, wo die Leute wohnen und die könnten eventuell bewaffnet sein, also besucht die mal und tralalala. Und ihr versetzt euch doch überhaupt nicht in die Lage von den Leuten, die euch da schreiben, weil das sind ja reichlich Leute auch dabei, die das einfach nur inhaltlich falsch finden, was ihr macht und euch höchstens deswegen nicht mögen, wegen eurer Reaktion auf dieses inhaltliche Falschfinden. Und also da spreche ich auf jeden Fall ja hier für mich schon mal und sicherlich auch für viele Leute aus dieser bösen Skeptiker-Szene hier oder wie auch immer, Leute, die YouTube-Videos gemacht haben gegen euch, gegen Funk, gegen diesen ganzen hirnrissigen Scheiß. Da habt ihr auch, da solidarisiert sich auch keiner. Das ist einfach die Feinde so, die sind gefährlich für uns, für unseren Narrativ, für unseren Stand hier irgendwie, für unseren Job. Und da geht auch nichts. Da wird auch nicht mal überlegt, ob die Leute, ob das gerechtfertigt ist, was die machen. Es wird einfach für ungerechtfertigt erklärt, weil es nicht der Sache, die ihr verfolgt, nicht dienlich ist. Ja, und diese Solidarisierungsfrage ist ja auch so ein Ding, ne? Bei so einem Paper irgendwie gelesen gehabt, dass die Frage danach, was mit seiner eigenen Zukunft so passieren wird und wie das aussehen wird für die eigenen Kinder, ist Hate Speech, ja? So, man solidarisiert sich eigentlich mit seinem Land, indem man so Versuche macht wie identitäre Bewegung und so, ja? So, und das ist ja auch Solidarität, ja? Also wenn man für Solidarität ist, dann sollte man doch überall dafür sein, es sei denn, man möchte es nicht, aber dann kann man die Kritik nicht mehr verwerfen, wenn Leute hinkommen und sagen, guck mal, du bist irgendwie echt nur so ein hart gebiased, irgendwie linksversifft so oder rechtsversifft, weißt du, muss konsistent sein. Wenn irgendjemand sich irgendwelchen Identitären anschließen möchte, weil er sonst keine Möglichkeit findet, sich mit Deutschland zu identifizieren, bitte. Ja, aber ich brauche das nicht. Das möchte ja, ich. Ja, genau. Ja, das ist ja auch die Kritik dann daran. Aber es ist Solidarität ist trotzdem drin. Zu tun, wir sind halt Journalisten und wir sind eben keine Bäcker. Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, sich das zu vergegenwärtigen. Deswegen machen wir ja auch diese Veranstaltung. Ja. Weil wir keine Bäcker sind, machen wir diese Veranstaltung. wunderbares Schlusswort. Deswegen machen wir auch die Veranstaltung. Deswegen wollen wir auch diese Geschichten hören. Ihr habt ja, weil wir uns miteinander solidarisieren und alle anderen sind die Feinde. Unsere Solidarität in der Tat, es kann nicht angehen, dass Einzelne von uns, die ihren Job tun, also so ist es ja einfach, so massiv persönlich unter Druck geraten und damit völlig alleine gelassen werden. Und wir haben sicherlich noch nicht die letztendliche Antwort gefunden, wie wir das schaffen können, dass ihr nicht alleine da steht oder auch viele andere, denen das passiert. Aber daran müssen wir weiter arbeiten, dass wir diese Solidarität auch zeigen und auch leben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr habt weder gearbeitet noch eine Lösung gefunden, ihr habt gejammert und das über eine Stunde lang. Ich habe gehört. Aber warte. Sie haben auch Vergewaltigung und Hasssprache gleichgesetzt und aufgerufen, Leute bei der Polizei zu melden unter der Angabe, dass sie bewaffnet sind. Ja. Eventuell. Also Gratulation an den Mars dafür, dass er das gefunden hat. Heiderabad, Alter. Was für ein Panel. Ich gebe die Gratulation aber gleich weiter. Das kam, glaube ich, via Danisch. Wir da nicht. Ja. Der hat da einen Tweet gemacht, dass die Sachen von da sind. Gibt es noch, da wo das herkommt, gibt es noch jede Menge andere Videos von der Konferenz, aber ich habe mich kaum getraut nach dem Hammer. Ja, das war auf jeden Fall übel. Also, das war ja so ein Ding, was genau in unser Beuteschema passt, auf jeden Fall. Und da war ja alles dabei. Also, als ich das noch gefehlt hätte, wäre, wenn so einer irgendwas mit GEMA-Geld geredet hätte. Das wäre noch die Sahne, die Kirsche auf der Torte gewesen. Also. Naja, ich meine, das Narrativ von Killer Normies wurde ja gesponnen. Ja, also. Das auf jeden Fall, ja. Na gut. Ja. Dann, wer es bis hierhin durchgehalten hat, Respekt. Ja, wir sind der Sadomaso-Club. Ja, mit das Fokus war ja schon auf dem Wald. Unterhaltsam heute, also. Willkommen zum kollektiven Cybergeißeln, Alter, was ist da los? Kein Bock, Alter. Weißt du, ich habe gerade eine Stunde von diesem Dünnschiss ausgehalten und ich habe immer noch irgendwie Lebensziel und Kraft in mir, okay? So, und wenn die einfach nicht dran irgendwie durchkommen, ja, mit Worten im Internet, ja, dann, wie gesagt, sucht euch einen besseren Job oder irgendwie setzt eure Prioritäten anders, aber wälzt es nicht an anderen Leuten ab, so. Ja, das würde ich noch nicht mal unbedingt sagen, aber das Hauptding ist halt eben so dieses von wegen, wir machen unsere Arbeit und auf der anderen Seite aber halt eben auch sagen, so von wegen Haltung und blablabla, aber da nicht kapieren, dass die Leute halt Probleme damit haben und auch nicht kapieren, dass man eventuell falsch liegen könnte mit seiner Haltung und nicht kapieren, dass es mit journalistischer Arbeit vielleicht überhaupt nicht vereinbar ist, dieses Haltung haben. Und weil wir was anderes erwarten. Ihr seid Dienstleister für uns, dass wir irgendwie die Realität vernünftig erfassen können. Und da brauche ich keine Haltung. Ja, das Problem ist halt wirklich, so wie ich das halt sehe, ist nicht, dass diese Leute irgendwie da sich drüber beschweren, was mit ihnen so passiert oder dass sie da irgendwie im Internet rumdümpeln, ne? Sondern dass sie wirklich glauben, dass sie Leute zu erziehen haben. Okay, das ist auf jeden Fall etwas, was ich hier ganz klar rausgehört habe aus dem ganzen Ding. Okay, anstatt Journalismus zu betreiben, um Journalismus zu betreiben, betreiben sie Journalismus, um Leute zu erziehen. So ein Ding von hier, ich bin doch hier jetzt mal eine Autorität, also nutze ich meine Kraft, um zu sagen, was richtig und was falsch ist und nicht um zu sagen, was jetzt gerade passiert. So, bitte, Mann, das ist doch... Ich wollte darauf hinweisen, dass Räum dein Zimmer auf ein metaphysisches Statement ist, das bedeutet, dass die Welt, der ganze Planet dein Zimmer ist und wir müssen uns überlegen, wie wir aufräumen können, dass wir die Medien so verändern, dass so Scheiße nicht mehr kommt. Ja, ne? Da habt ihr es. Ja, lasst euch nicht gendern, geht in den Wald, schreit rum von mir aus. Schluss mit dem Kulturmarxismus. Ja, aber da wäre ja mal ganz interessant, wie macht man das denn, Ewe? Ja, dazu mehr am Sonntag. Verschmettert man! Ja. Holt euch eure Lebenskraft zurück im Wald oder wo ihr sonst euren Safe Space habt. Wir sehen uns am Sonntag. Macht's gut, Kinder. Verschmettert das, was der Freiheit schadet. Aber nicht den Wald zerschmettern. Ja, pflanzt Bäume. #Taliban.